Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ich habe noch vor 6, ehrlich gesagt. Hallo. Ja. Oh Gott, wir haben vor 6 angefangen. Oh stimmt mein Gott. Wieso ein Bus, der zu früh abfährt? Ja, was weiß ich, wann auf der Erde da welche Uhrzeit ist. Ich habe hier so eine Einblendung und da richte ich mich grob danach. So kann das passieren. Sollen wir noch ein bisschen warten auf die Zuschauer? Das ist quasi Chaos und Ordnung. Ja, genau. The Feminist Gap. Was steht da noch? Ah, ja. Was hast du da bloß für ein Bild ausgegraben? Der Mann sieht ungesund aus auf dem Bild. Aber er weiß, wie das Leben läuft, hat er gesagt. 10 Regeln. 10 Regeln, ja genau. Ja, das ist hier. Es sieht ein bisschen aus wie ein Hummer, den man in den Topf geworfen hat. Stimmt, das hängt damit zusammen. Lobsterman. Ja, ist nicht ganz falsch. Hat zwar irgendwie noch niemand festgestellt, aber jetzt, wo du es sagst, kommt irgendwie hin, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Panel aus dem neuen Captain, wie heißt der, Captain America? Ich würde mal sagen Captain Marvel, aber Captain America Comic. Ach, wirklich? Und ich dachte, das wäre so ein Fanart oder so. Nee. Okay. Das ist eher was das Gegenteil von einem Fan-Hater-Art. Ja, eine Hater-Art wäre es dann gewesen, genau. Ja, weil dieser eine Typ, der jetzt wohl auch einen neuen Superman-Film schreiben soll, Drehbuch für J.J. Abrams, der ist da irgendwie Autor von Captain America Comics und ja, auch schon für alle möglichen merkwürdigen Aussagen, wie man sie halt kennt aus dieser antirassistischen Szene, von wegen alles strukturell und steckt überall drin und von Captain America habt ihr vor ein paar Jahren schon mal gelesen, dass der irgendwie rassistisch geworden wäre oder so, oder zum Nazi mutiert wäre oder so. Ja, das war auch so ein Ding, das wir ausprobiert hatten. Ja, das war so. Von ein paar Jahren mal dieses Ding, wo er dann irgendwie am Ende von dem einen Comic irgendwie Heil Hydra gesagt hat, dass irgendwie diese Gegnerveranstaltung da, wo dieser Red Skull wohl auch der Chef irgendwie von ist oder war oder wie auch immer. Ach so. So genau bin ich da halt auch nicht drin, aber auf jeden Fall haben sie ihm halt hier halt diese irgendwelche Talking Points von dem Jordan Peterson jetzt in den Mund gelegt, zum Red Skull, und der will jetzt irgendwie auch 10 Regeln fürs Leben irgendwie haben, und der ist jetzt irgendwie so ein YouTuber, der Leute radikalisiert, weil sie alle der Meinung sind, dass das halt ständig irgendwie passiert, irgendwelche YouTuber, die Leute radikalisieren, wer kennt es nicht, also ich meine, das ist ja, ne, und das ist ja so ein Talking Point, den sie jetzt drauf haben, bei uns in Deutschland, ja, die auch alle möglichen Leute einfach abgeschrieben halt von der New York Times oder so. Und ja, ein riesen Gebrabbel irgendwie über diese angebliche Radikalisierung von sämtlichen Leuten, aber dieses ganze andere Zeug irgendwie, das ist natürlich alles gar keine Radikalisierung, ne? Feminismus-Kram und so, überall lauert das Patriarchat und alle sind Rassisten und überall lauern die Strukturen und so, und die ganze Polizei ist rassistisch und die ganzen Liberalen sind alle Einstieg in den Faschismus, und das ist alles, nö, das ist alles keine Radikalisierung von Leuten oder so, dass man denen da irgendwie einreden will, die ganze Welt geht unter, wenn sie nicht jetzt irgendwie aktiv werden und alles umwälzen und so, nö, das ist alles vollkommen in Ordnung und normal. Und wir bedenken auch einfach mal, dass der Red Skull einer der führenden Nazis war, direkt Hitler unterstellt war. Und so jemand ist dann auf einer Ebene oder als Satire für jemanden, der sagt, bitte streichel Katzen, räum dein Zimmer auf und lüg die Leute nicht an. Nazi, ein literal Nazi. Also. Ja, genau, die Babylon Bee, das ist ja so ein Satire, quasi so eine Art Postillon oder wie das heißt in Deutschland. Die haben wir nämlich dieses gebracht: in New Captain America, Steve Rogers, Wade by Red Sky Videos to take responsibility, clean room. Und so war das eigentlich auch bei den ganzen, die Leute haben halt alle möglichen Peterson-Zitate dann, wo es eigentlich eindeutig ist, dass die nichts mit Rechtsextremismus oder irgendwelchem Kram zu tun haben, dann halt diesem Red Skull in den Mund gelegt. Und das Ganze war so ein bisschen so wie mit diesem New Guy, könnt ihr euch da noch erinnern? Letztes Jahr gab es ja irgendwie diesen Webcomic von irgend so einer Tante, die da irgendwie dem neuen Typen auf der Arbeit irgendwelche Sachen leiten. Also sie hatte sich irgendwie darüber gefreut, ihr Charakter, dass beim PewDiePie eingebrochen wurde. Und dieser New Guy, den lässt sie dann irgendwie sagen, so ja, wie würde dir das gefallen, wenn bei dir eingebrochen werden würde? Und das war dann irgendwie so in ihrem Blick irgendwie so das total Schlechte, so irgendwie, man kann doch sich nicht damit solidarisieren, mit den, dass eingebrochen wird bei einem, den man irgendwie blöd findet oder so, ne? Das ist doch dann, muss man doch feiern. Und so ein bisschen so ähnlich war es jetzt hier bei dieser Geschichte halt auch, ne? Also, dass sich Leute komplett drüber lustig gemacht haben und diesen Red Skull dann quasi. Also, was sie damit ja erreichen wollten, ist den Peterson schmieren, aber was sie im Endeffekt damit erreicht haben, ist diesen Red Skull im Endeffekt zu verbessern damit, ne? Also, indem sie ihm die Sachen halt in den Mund gelegt haben, was auch mal wieder zeigt, dass diese ganze Oberflächlichkeit von wegen, ja, und die Männer, die finden jetzt diese Message irgendwie von dem ansprechend und dann werden sie jetzt offen irgendwie für seine Ideologie, was diese Heinis halt überhaupt nicht begreifen ist, dass ja, diese Argumente, Sachen, die der Peterson irgendwie sagt, dass das im Prinzip das ist, was bei den Leuten Anklang findet und nicht irgendwie die Tatsache, dass irgendwer ein Mann ist oder was weiß ich nicht was. Na, also diese ganze Oberflächlichkeit, das ist das, was in deren verdrehten Hirn da irgendwie stattfindet. Die sehen dann irgendwie, das finden Männer interessant, Männer. Na, und wisst ihr, was ich meine? Ich komme ja schon wieder so ins Ja, Monologisieren. ich meine, das kennen wir ja von verschiedenen Stellen auch, nicht nur jetzt im Kino oder so, auch natürlich bei uns im Öffentlich-Rechtlichen, ne, dass da irgendwie die Männer so dargestellt werden oder von Simpsons, da war ja auch immer schon ein Kritikpunkt, dass der Homer so blöd ist und so weiter. Also, ich glaube, sowas meintest du doch, oder? Der Jordan hat auch schon ein Geschäft draus gemacht. Auf seiner Merchandise-Seite gibt es jetzt auch so ein leicht abgeändertes Hydra-Logo und da steht Clean your room, tell the truth, hail Lobster. Clean your room, oh Mann. Schick, hail Lobster. Ja, aber hier habe ich ja gerade schon angedeutet, die Judith Sewin-Spasat kriegt ja auch langsam auf der Ebene Gegenwind sozusagen, dass ihr jetzt nachgeworfen, nachgeredet wird. Sie hätte dann ein rechtes Buch geschrieben oder so. Ganz schön peinlich. Nein, doch, ach. Ja, war zu erwarten, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber sie hat ja auch in ihrem Buch geschrieben, was ihr natürlich alle wisst, weil ihr das ja letzte Woche alle gekauft und gelesen habt. Verschlungen. ja, dass ihr das in der Vergangenheit ja auch schon passiert ist, ne? Also, das ist ja noch nicht mal was Neues jetzt für sie. Aber was ist die weibliche Entsprechung für den Red Skull in Deutschland? Als was könnten Sie Judith Sören Spassard auftreten lassen Ach in so. einem Comic? Als, keine Ahnung. Ja, Naja, so weit also ist es leider nicht. der Arne Hoffmann hatte ja in seinem Blogbeitrag von heute, den wir jetzt nicht dabei haben, aber da hat er auf jeden Fall darüber geschrieben, dass ihn das ja nicht wundern würde, wenn es in Deutschland, wenn er da quasi auch zu solchen Sachen da verwendet werden würde. Wobei ich aber sagen muss, lieber Arne, das ist ja eigentlich schon geschehen, nämlich im Fall von dieser Tatortfolge, würde ich eigentlich sagen, weil da gab es halt diesen Stroh-Nazi, diesem Strohmännerrechtler, Schrägstrich Pickup-Artist, Schrägstrich alles andere, dem sie da so einen wilden Blumenstrauß von Einstellungen irgendwie verpasst haben. Aber so Und richtig, ey. ja, und Teile von dem, was der da gesagt hat, waren ja auch ganz normale männerrechtliche Positionen, die überhaupt nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben, sowas wie Kinder in der Schule und so. Ja, die Jungen und. Aber männerrechtliche Positionen haben immer mit Rechtsextremismus zu tun. Chris, hast du das denn vergessen? Das steht an der Scheune. Ja, stimmt natürlich, ja. Das steht an der Scheune, kann ich bestätigen, ja. Für jeden eindeutig zu lesen, das ist wohl richtig. Ja, das steckt doch schon im Namen, ne? Rechte darf man nicht haben. Ne? Das ist wie bei der Gleichberechtigung. Deswegen ist es jetzt auch die Gleichstellung. Man muss die Rechten halt loswerden. Ja, das war hier auch nochmal ein Artikel über die Geschichte. Mit Reaktionen auch auf die ganze Sache, zum Beispiel von Ben Shapiro, der gesagt hat, der Umstand, dass Ta-Nehisi Coates versucht hat, den bösesten Superschurken irgendwie der Welt zu erschaffen. Und das Beste, was er machen konnte, ist einen kanadischen Psychologen, der über Jungs Analyse schreibt und junge Männer dazu ermutigt, ihre Betten schön ordentlich zu machen. Das ist schon recht entlarvend, dass das Böseste ist, was sich Ta-Nehisi Coates einfallen lassen konnte. Letztes Jahr wird in dem Artikel auch schön illustriert, letztes Jahr war der Red Skull noch Trump. Und jetzt Ja, man nutzt eben, was man braucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ne? es Jordan Peterson. Ja. Und der ist natürlich auch voll auf Männerrechte. What has happened to the man of the world is truly the. Nee, das, what has happened to the man of the world is truly one of the great tragedies of our time. I offer you the sword of manhood. Ja. I offer you the sword of manhood. Und das war hier der Trump, oder wie? Ja, also geht offensichtlich in die Richtung zumindest halt überall. Die Our Boys. Aber so richtig ihn da rein verarbeitet haben sie aber nicht, oder sehe ich das falsch? So Ähnlichkeit erkenne ich so nicht, aber ich habe jetzt Olin Peterson nicht so gut im Kopf. Nee, Ähnlichkeit gab es doch nicht. Ähnlichkeit hat Nee, nur ne? eben die Babylon Bee da, also jetzt optische Ähnlichkeit. Nee, dieser Red Ja. Skull ist halt der Red Skull, der sieht immer so Okay. aus. Aber Er ja, sagt halt nur von den Sachen, die auch in Positionen. Petersens Büchern stehen. Ja. Ja, und das, was sie, ja, das ist halt im Endeffekt deren Erzählmärchen von wegen. Ja, die ganzen Männer werden da irgendwie abgeholt und radikalisiert, ne? Und was sie dann selber irgendwie machen, ist, sie wollen die ganzen anderen Leute, die wollen Leute alle für sich abholen und radikalisieren, aus meiner Sicht halt, ne? Also, weil ich meine, dieses ganze Social Justice Gedöns, und auch an den Universitäten und so, das läuft ja alles darauf hinaus. Und das haben ja auch so Leute wie hier der Lindsay und die Plug Rose in ihrem Buch. Dem Cynical Series, da gehen die ja auch ganz stark drauf ein, dass dieses ganze Gender Studies, Fat Studies, diese ganzen Sachen mit diesem Studies halt immer hinauslaufen auf den Leuten halt irgendwie das Bewusstsein öffnen, Part 1 und Part 2, die dann aktivieren, dass sie dann losrennen und diesen Quatsch halt eben dann da bekämpfen, den sie dann irgendwie dann meinen, wo die Gesellschaft halt dran leidet. Neuen Menschen bauen, Revolution machen. Und deswegen, das ist aus meiner Sicht halt ganz klar Projektion. Und auch, dass sie dann da irgendwie meinen, irgendwie Proud Boys, keine Ahnung, wie was, das ist halt auch ihren Antifa-Kram, was sie meinen, dass andere Leute das halt auch die ganze Zeit dann machen. Dass sie da die ganze Zeit dann irgendwie loslaufen und irgendwelche Leute prügeln, die ihre andere Ideologie irgendwie haben. Weil das halt ist was, was sie selber machen. Und das sehen wir ja seit Jahren schon immer, dieses Ding, dass diese ganzen Vorwürfe auch, wir werden ja nachher noch hier irgendwelche Mobs, Online-Hass und sowas haben. Ne? Ich meine, das ist ja auch hier praktisch wöchentlich bei uns Thema. Und es ist ja immer wieder dieses Ding, dass genau diese Leute, die ganze Zeit immer austeilen, dann sich umdrehen und sagen, ich bin hier das Opfer und mir passiert hier das, was ich den anderen Leuten die ganze Zeit immer mache hier, das sehe ich dann in den anderen Leuten. Irgendwelche Organisationen und irgendwelche Journalisten, die das irgendwie unterstützen und gutheißen und das ganze Zeug. Also, ne, es ist wirklich, wenn diese Leute irgendwas sagen über den Charakter in der Opposition, dann trifft es auf sie selbst zu. Das war ja dieses Ding, was hier mal unter Sargons Lore etabliert werden sollte, was aber wirklich halt eben wie die Faust aufs Auge passt. Es ist halt immer dasselbe. Ah, hier haben wir mal wieder Ash Parish. Die haben wir schon öfter gelesen zu Spielethemen und Intersektionalität. Heute geht es um Magic the Gathering. Mal wieder das Sammelkartenspiel seit, ich glaube, 30 Jahren jetzt inzwischen auf dem Markt. Und es hat halt ein paar Wendungen genommen in letzter Zeit zum Woken hin. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte, dass hier der The Quartering war ja früher sehr aktiv in der Szene, bis sie ihn da rausgemobbt haben. Jetzt macht er halt da seinen Kulturkampf-Stream. Und Leute wie Ash Parrish sind statt dem guten Jeremy jetzt in dieser Szene drin und freuen sich. Sie sagt, das ist. Endlich nimmt sich jemand das Thema schwarze und braune Menschen mal an, ohne halt das Leid in den Mittelpunkt zu stellen dieser Leute. Also in der Watchmen-Serie und in Lovecraft Country und sogar in Falcon and the Winter Soldier gibt es Subplots, die sich irgendwie auf das schwarze Leid beziehen. Und sie möchte das eigentlich nicht mehr hören. Sie möchte lieber positive Geschichten hören. Sie mag nämlich die Geschichte, die Spiele erzählen. Vor allem die Geschichten von Spielen wie Battlefield, Call of Duty und Overwatch. Also weiß ich jetzt nicht, wo Battlefield, also ich meine Call of Duty, okay, aber Battlefield, die Kampagnen waren nie so wirklich toll, aber wo erzählen diese Sachen Stories über Bum Bum Peng Peng tot lebend gewonnen verloren hinaus und ja und sich für die Magic Lore zu interessieren war schon immer irgendwie eigentlich auch relativ müßiges Vergnügen, weil da passiert halt so viel und es gibt so viele verschiedene Welten und Persönlichkeiten und so, dass man kaum einen Überblick behalten konnte. Aber jetzt ist offensichtlich ist es wenigstens woke. Also es gibt gab zum Beispiel ein ägyptisch gethemtes Set mit einer schwarzen Zauberin und hier gibt es irgendwie den Magier und hier gibt es das und dann gibt's, dann sagt sie, aber es gibt halt auch noch Sachen, die geändert werden müssen. Es gibt halt so eine Pseudo-südamerikanische Welt, die von Konquistadoren-Vampiren bedroht wird. Und sie meint, es wäre ja alles schön und gut. Das wäre ein tolles Bild, halt, dass die bleichen Leute übers Meer kommen und das Lebensblut der Indigenen aussaugen und so. Aber ob man nicht ohne diese ganzen Stereotype auskommen kann. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, früher hat man diese Karten gesammelt, um damit zu spielen und vielleicht auch mal den Flavortext unten drauf gelesen, aber man hat sich nicht Gedanken darüber gemacht, welche Hautfarbe die Personen da drauf haben, Ja, oder? das war wahrscheinlich das Problem. Ja. Das wollen sie ja anders haben dann. Ich frage mich auch, wie viele Sümpfe man dafür braucht, um so einen Quatsch zu beschwören, ja. Ich finde es toll, also sie lebt da voll ihren Eskapismus aus, genau den Eskapismus, den halt die Woken-Leute anderen Leuten nicht zugestehen wollen. Also wir können alle nur irgendwann nur noch den Woken-Eskapismus leben, weil der Rest ist gecancelt worden. Orks, Herr der Ringe und so weiter und so fort. Der ganze Kram, wenn das erstmal alles weg ist, dann ja. So funktioniert Eskapismus nicht. Eskapismus mit Regeln und Leitplanken und Zäunen, das ist Unsinn, Ash Parish. Tut mir leid. Müssen wir uns das jetzt vom Friedhof wiederholen, ne? Ja, aber nur wenn du drei schwarze Mana-Tappen. Schwarze Mana-Tappen als Weißer. Ui, ich weiß gar nicht, ob das noch geht, Chris. Ich sag doch, wie viele Sümpfe brauche ich dafür? Oder sind das keine Sümpfe mehr? Doch, doch, das sind immer noch In den Sümpfe. 90ern waren es mal Sümpfe. Danach habe ich den Überblick verloren. Bald gibt es nur noch einfach beige bedruckte Karten, wo gar nichts mehr draufsteht oder so. Und man denkt sich die Regeln einfach aus und am Ende gewinnen alle. Da ist einfach so ein Strich drauf, wo du dann eintragen musst, was es ist. Ja, Und aber was die wenn. Stärken sind und Okay. Pronomen ankreuzen. Wunderbar. Ja, hätte gerade noch jemand gefragt wegen Fat Studies. Falls das nicht jedem ein Begriff ist, das ist auch eine ziemlich wilde Angelegenheit, wo sie dann irgendwie so Dinge meinen, wie wenn man Leuten sagt, sie sollen abnehmen, was gut für ihre Gesundheit wäre, dann ist das so eine Art Völkermord, weil dadurch ja dann weniger Fette es gibt und wenn es weniger fette Menschen gibt oder übergewichtige Menschen, wie auch immer, dann ist das ja quasi eine ganze Gruppe von Personen, die man ja halt dann nicht mehr hat. Und da Du gibt es dann meinst. wirklich Leute, die das so argumentieren, dass man das deswegen nicht machen darf, dass das dann so eine Art, ja, halt Auslöschen einer ganzen Gruppe ist, obwohl diese Menschen ja nicht weg sind. Die geht es dann nur gesundheitlich auch Naja, besser. guten Teil von denen ist schon weg. Ja, ein physischer Teil von denen, ja, ist dann Das wahrscheinlich Wort, was weg, du ja. suchst, ist übrigens Indigeni Ja, Positas. aber ich glaube Wie? nicht, dass sie so geboren worden sind. Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Ja ziemlich gut, wilde aber das ist Geschichte, ja, ja. aber das wird ja auch in vielen Bereichen auch diese pränatalen Tests zur Erkennung von Behinderungen an Nachwuchs, es werden ja auch als mit Genozid verglichen. Also Ja. gibt Takes genug in der Ja. Richtung. Ja, weiß ich nicht, ob das so unbedingt passt, weil das eine ist ja, hat ja wirklich auch was mit den Genen zu tun, das andere ist ja eher eine Verhaltensgeschichte, ne? Ja gut, Ja. aber du, aber immer ist es immer noch kein Völkermord. Also Ja, das auch du nicht, kannst ja. nicht sagen, also die Leute mit Behinderungen sind ein Volk sozusagen. Die gehören ja zu anderen. Also Ja, das kann man höchstens dann, sagen, wenn man halt wirklich dieser Meinung ist, dass sie ja, sich ja dann jetzt die ist man aber Leute. auch ein komischer Mensch, muss ich sagen, wenn man Ja, die dass sie, irgendwie also nicht dieser hat. Meinung ist, dass jetzt die Leute wirklich abgrenzbar sind, halt über solche Dinge. Also so normal in der Gesellschaft jetzt als. Der Britmaster sagt im Chat, wenn man Heroinabhängigen einen Entzug empfiehlt, ist das auch Auslöschung einer Gruppe. Ja. Ja, scheinbar, ja. Auch wieder wahr. Ja, es würde mich doch nicht mal wundern, wenn die so auch irgendwie argumentieren an manchen Stellen. Weil es gibt ja auch immer diese Gegenüberstellung von quasi Kokain und Crack. Das ja, und das ist ja auch so, dass die Sachen teilweise halt mit ganz unterschiedlichen Strafmaßen auch belegt worden sind. Und die Crack-Sache, ja, eher so ein Unterschichten günstigeres Ding ist und die Kokainsache halt eine teure Angelegenheit von irgendwelchen Yuppies ist. Und dass man da irgendwie beide Augen zudrückt oder so, bei dem anderen dann irgendwie die Leute halt mehr verfolgt hat und solche Sachen. Ist ja auch was, ja, was man irgendwie erheben kann, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich dahinter steckt. Ich weiß, nur, ist eine von diesen Sachen, wo immer wieder drüber geredet wird. Also muss da ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, ob das dann wirklich auch alles so Hand und Fuß hat, wenn man sich noch nicht selber beschäftigt hat. Aber das ist auf jeden Fall ständig Thema, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, also da wird auf jeden Fall über soziale Stellung von den Leuten wird auf jeden Fall viel geredet und auch unter einem rassistischen Kontext, weil ja, das natürlich auch dann eher irgendwelche schwarzen Communities dann betrifft mit dem Crack als und jetzt das Kokain dann ja halt eher irgendwelche reichen Leute. Ja, da gab es ja auch diese Geschichte mit dem, das habe ich jetzt auch nicht dabei, mit dem Sohn von Biden. Da hat er so ein Boulevardblatt irgendwie aus England jetzt noch irgendwelche Sachen wieder von seinem Laptop da veröffentlicht, unter anderem auch so ein Bild, wo seine Zähne ganz schön ramponiert drauf aussehen. Das ist Das haut ja er immer raus, wenn er gerade auf Crack ist oder so, ne? Habe ich gehört. auch so ein Ding mit diesen Zähnen, ne? Dieses sogenannte Meth-Maus. Und das heißt schon ganz schön heftig auf jeden Fall. Also, ja, zumal sie da halt auch behauptet hatten, dass er seinen Vater darum angefleht hätte, jetzt wieder zu kandidieren als Präsident und so ein Zeug. Also, mal gespannt, was es denn immer noch wird. Aber mal im Vergleich dazu, dass sie ja ursprünglich gesagt hätten, das wäre alles komplett hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen, kann alles nicht sein. Und da ja auch ganze Accounts irgendwie stillgelegt worden sind, unter anderem halt von der New York Post, was ja eine ziemlich große, schon ewig alte Zeitung ist. Also, und jetzt, ja, laut, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Mirror oder sowas war. Auf jeden Fall haben die halt gesagt, dass irgendwie Forensics-Experten das jetzt bestätigt hätten, dass das der Laptop von dem gewesen wäre, aber so oder so. Die Bilder, die sie da irgendwie hatten, waren auf jeden Fall Bilder von ihm. Ich weiß nicht, mit AI irgendwie bearbeitet worden sind oder so, keine Ahnung. Aber ja. Ja. Wenn er diese Probleme hat, dann kann er auch mal seinen Laptop irgendwo vergessen im Laden oder so. Ne? Nicht alle ein Wunder. Das wird man mit dem Laptop umgehen kann auf Crack. Das ist schon ein Wunder. Ach ja, was ich gerade noch mal sagen wollte zu diesem ganzen Social Justice Kram in irgendwelchen Communities und Verdrängen von den anderen Leuten und so. Ich hatte ja letzte Woche schon dieses Buch empfohlen, Die Raff hat euch lieb. Das hatte ich ja noch nicht fertig gelesen. Hätte ich letzte Woche gesagt, habe ich immer noch nicht fertig gelesen. Aber ich habe schon ein bisschen weiter gelesen. Was ich da auch sehr interessant fand, war diese Beschreibung von, also, das ist ja geschrieben von der, von einer der Töchter von Ulrike Meinhof und die hatte ja zusammen mit ihrem Mann diese Zeitschrift konkret da herausgegeben. Und wie dann später dann versucht wurde, nachdem sie sich getrennt hatten und ihr Mann die irgendwie wieder haben wollte, wie dann irgendwie diese APO-Leute irgendwie probiert haben, diese Konkret-Zeitung irgendwie an sich zu reißen und ja, da halt eben komplett Fuß drin zu fassen. Halt wirklich so eine Verschwörung da irgendwie angezettelt haben, innerhalb von dieser Redaktion irgendwelche Leute da reingeholt haben, die dann irgendwie sich halt dem Röhl gegenüber, also dem Mann halt von der Meinhof oder Ex-Mann dann später gegenüber dann irgendwie als Redakteure da ausgezeichnet haben, wo er dann sagt so, ja, ich hab sie noch nie eingestellt und sowas. Und die haben halt einfach irgendwelche Leute reingeholt, die dann irgendwie Krawall gemacht haben und so. Und dann, ja, und das war ja schon eine linke Zeitung, ne? Also, die war ja schon von der DDR bezahlt und lauter so ein Kram. Und das hat ja immer noch nicht gereicht, weil die dann halt irgendwie Geld damit verdient hatten und hier der Röhl dann auch gute ja, Einkommen hatte und Sportwagen und so, Porsche und so ein Kram. Da war der halt auch der böse Kapitalist. Und die mussten es halt immer noch weiter treiben, ne? Es mussten halt wirklich die kompletten, ja, kompletten Kulturkämpfer, ja, wie Maos Revolution, ne? Das hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, dass sie da halt komplett dahinter gehangen haben, hinter dieser Kulturrevolution aus China. Und mit diesen Leuten haben sie es dann halt probiert, da irgendwie das alles dann innerhalb von ein paar Monaten den Laden dort zu übernehmen. Sind sie zwar dann erstmal mit gescheitert. Aber ja, das ist schon krass. Und da muss ich da auch wieder so dran denken, wie das halt bei irgendwelchen anderen ist. Also heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so krawallmäßig oder so, aber da kommen dann zwei, drei Leute und sagen irgendwie, ja, hier Intersektionalitätstheorie und so, jetzt haben sie den ganzen Kram mit universitärem Unterbau und das ist doch alles wichtig hier und so. Und jetzt lass mal hier die und die nochmal irgendwie einstellen. Hier die hasst das, ne? Die ist ja auch Redakteurin beim RBB. Und lauter solche Sachen, ne, so hier, das ist eine irgendwie, die macht was gegen Rassismus und das ist so ein wichtiges Thema, so gesellschaftspolitisch. Da haben wir doch hier auch an Universitäten wird das doch alles irgendwie gelehrt und das hat doch alles Hand und Fuß. Oder hier irgendwelche Feministen, ne, das ist ja auch hier Gender Studies und so, ne, das ist doch auch total relevant für die Gesellschaft. Und wissenschaftlich und korrekt. Und ich meine, was willst du auch machen mit so einem Studium, ne? Also hier der Tesfu und diese ganzen Leute, die auch beim Öffentlich-Rechtlichen da auflaufen, der hat ja auch nur so einen Kram irgendwie angefangen zu studieren. Da kannst du ja hinterher auch nichts anderes mitmachen als irgendwie ja, Gleichstellungsbeauftragter oder Medienperson, ne? Und also aus meiner Sicht ist das jetzt halt nicht mehr so krawallmäßig, dass man die Leute da einfach irgendwie auflaufen und dann irgendwie da sind oder so. Aber ja, mit diesem ganzen Unterbau, den das jetzt hat mit allen möglichen, in Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Theorien, die dahinter stehen und Leuten, die irgendwelchen Kram da studiert haben aus diesen Bereichen, dass man so das halt eben hinbekommt, diese ganzen Leute mit immer den gleichen Kram und ihrer ja, ihrem Aktivismus, ne? Also das, was ich vorhin schon meinte, dass diese ganzen Studienthemen halt eben immer irgendwie darauf hinauslaufen, dass man ja dann auch die Welt verändern muss und neuen Menschen bauen muss, dann da halt auflaufen in diesen ganzen Bereichen und das Thema halt wechseln, ne? Und das halt eben im Journalismus, in der Religion haben wir das ja auch teilweise, ne? Also dieses ganze antifaschistische Kirche-Zeug und so, das gibt es ja auch. Oder in irgendwelchen großen Kulturbetrieben, Disney und so, ne? Mit irgendwelchen Kinofilmen oder jetzt hier bei der ganzen Comics-Industrie, wo die ja auch eingeschlagen sind wie eine Bombe, ne? Was wir gerade hatten mit diesem Herrn Ta-Nehisi Coates. Das war ja dieser Autor, der halt auch irgendwelche Bücher schreibt über Antirassismus und so ein Zeug und jetzt, wie ich halt schon gemeint hatte, auch irgendwie angeheuert wurde, um diesen nächsten Superman-Film irgendwie für den J.J. Abrams zu schreiben, was mit Sicherheit halt eben auch eine Dekonstruktion irgendwie sein wird von Superhelden, dass die halt eben in Wahrheit alle nur scheiße und weiß und was weiß ich nicht was irgendwie sind und männlich und so weiter, ne? Ja. Okay, Dungeons and Dragons. Ja, ich spiele das. Sollte mich wohl entmuten. Ja. Ja, diesmal geht es wieder um Dungeons and Dragons. Jede Woche tauchen da neue Stellen auf, an denen unbedingt Dinge amputiert, kastriert, abgeschnitten oder weggehackt werden müssen. Diesmal geht es um das Konzept des Barbaren. Ihr könnt euch schon vorstellen, was jetzt kommt. Der muss geändert werden. Also, wo kommt der Barbar her? Lernen wir dann gleich vom bösen weißen Mann Robert E. Howard, der damals die Conan Stories geschrieben hat. Also hat er schon mal einen schlechten Start gehabt, der Barbar mit Conan, weißer Mann, kriegerisch, keine Frauenrechte beachten und so. Aber das haben wir uns ja schon gedacht. Und natürlich muss einfach dran gearbeitet werden. Also es gibt da verschiedene, in den Regelwerken verschiedene Gruppen von Barbaren. Am einfachsten kommen wir zurecht mit den Wikinger-Barbaren. Da ist alles in Ordnung. Da darf sich jeder an der Mythologie und an der Geschichte bedienen, weil die waren weiß. Aber wenn wir dann zu Punkten kommen, wie halt indigen angehauchten Barbaren zum Beispiel oder nichtmenschlichen Völkern wie den Troglodyten, eine unter der Erde hausende, gerade so intelligente Rasse von aggressiven Echsenviechern. Wenn wir zu denen kommen, ist natürlich alles ganz schrecklich. Also schon, dass man also über Wilde spricht und über Primitive, das geht schon mal gar nicht. Auch nicht bei den Troglodyten. Das Wort Wilde hat einen ganz schrecklichen rassistischen Kontext. Da wird uns ein langes Zitat aus der indischen Kolonialherrschaft der Engländer präsentiert, dass da auch von Savages gesprochen wurde. Ja, und natürlich auch in dem Zusammenhang werden auch wie heißen sie, die amerikanischen Ureinwohner erwähnt. Und als besonderes Beispiel auch halt das Ritual mit dem Totemtier oder einem Tiergeist, der einen führt, ein Animal Spirit. dass das ja ganz schrecklich ist, wenn weiße Leute sich das aneignen, weil das ist ja kein Spaß für die Indianer. Diese Verbindung zu den Tieren, die spirituelle Verbindung ist über zehntausende Jahre gewachsen und die kann ein weißer Mann oder eine weiße Frau sich nicht mit einem Yoga oder einem New Age Lehrgang holen. Ich dachte immer, jeder kann irgendwie zu dem Sky Daddy konvertieren, den er will, aber offensichtlich dürfen wir den großen Manitou nicht verehren, weil wir halt nicht 10.000 Jahre lang in Amerika mit den Tieren gesprochen haben. Und dann so Kleinigkeiten wie, ja, aber der Minotaurus kann in laut D&D-Regelwerk nur zwei Fellfarben haben, braun und schwarz. Obwohl der Vater des Minotaurus ein weißer Stier war. Die kommen auf alles, die finden alles und die machen dich auf alles aufmerksam. Und der Autor setzt ans Ende seines Artikels einen Aufruf oder einen Selbsthilfe-Workshop, einen kurzen, was solltest du tun, wenn du ein indigener D&D-Spieler bist, tu einfach, was du willst. Wenn du nicht indigen bist, dann solltest du aufhören diese Stereotypen zu verwenden. Du solltest verschiedene hier mit Link und allem und Kickstarter präsentierte Projekte von irgendwelchen nicht weißen Rollenspielautoren ausprobieren. Als Spielleiter solltest du aufhören, zivilisierte und unzivilisierte Kulturen gegenüberzustellen. Ich weiß nicht, ob die Leute jemals ein Rollenspiel gespielt haben. Ich weiß es nicht. Wenn du einen Barbaren spielen willst, mach einen universalen Barbaren besser, einen universalen Barbaren als einen, der aus ländlichen oder nomadischen Kulturen kommt. Vielleicht sind die gewählten Gläubigen eines Kriegsgottes mit unstoppbarem Zorn irgendwie belegt oder so. Achilles käme einem dann ins Gedächtnis oder Lancelot. Aber halt eben nicht irgendwie, bitte nicht, der soll nicht aus einer ländlichen Community kommen, indigen sein oder Nomade. Man soll keine Ork- oder Halborg-Barbaren spielen, weil, warum? Ach so, du bist jemand von den Leuten, die bei Orks immer sofort an Schwarze denken, ne, Autor? Die Wörter Savage und Degenerate, also Wilde und Degenerierte, werden aus deinem Vokabular gestrichen. Sei sehr vorsichtig damit, wenn du das Wort Stamm benutzt. Besser ist Clan oder irgendwie Chiefdom. Nutze nicht die in D&D vorhandene Subklasse Pfad des Totemkriegers. Oder spiel halt ein ganz anderes Rollenspiel, Empfehlungen weiter oben. Und dann haut er noch einem von den Autoren halt nochmal einen speziellen, wenn du Jeremy Crawford bist und bei Wizards of the Coast arbeitest, dann hier denk darüber nach, die Barbarenklasse neu zu benennen, streiche den Pfad des Totemkriegers aus dem Buch, es dürfen nur indigene Leute Inhalt mit indigenen Völkern für D&D schreiben und so weiter und so fort. Natürlich braucht man Diversity. Also man soll die nicht unterrühren in eine Übergruppe, wie jetzt sagen wir mal Indianer und so weiter und so fort. Erkenne, dass es eine große Anstrengung ist, D&D antirassistisch und antikolonialistisch zu machen. Es könnte Geld kosten. Es könnte auf kurze Zeit gesehen auch Spieler kosten, aber wenn man die lange Zeit betrachtet, wissen wir doch alle, dass das umfassender und inklusiver nicht nur moralisch gut ist, sondern der einzige Weg, dafür zu sorgen, dass euer Spiel weiterhin von neuen Spielern geliebt wird. Ja, die Geschichte, ne? Das alte Lied, das kennen wir ja mittlerweile auch schon auswendig. Klappt nur irgendwie immer nie. Aber wird halt immer wieder behauptet, ja. Ich habe gestern wieder. Ist ja auch nett, dass diese ganzen Kapitalismuskritiker immer kommen mit: Ja, aber ihr könntet so viel Geld verdienen, wenn ihr bei mehr Leuten irgendwie populär wärt. Das ist doch gut, oder? Das ist doch ein gutes Argument für euch, oder? Oder? Die beigen Karten mit dem Strich verkaufen sich nicht. Was machen wir? Wir brauchen noch eine dunkle oder neutralere Beige-Schattierung. Ja, das ist eine gute Idee. Auf kurze Sicht wird es vielleicht ein bisschen teuer, das alles wegzuschmeißen und neu zum Material drucken, aber auf lange Sicht könnt ihr euch sicher sein, dass es keiner mehr kaufen wird. Ich habe gestern wieder in meiner Steampunk-Gruppe gespielt, wo wir in einer Stadt unterwegs waren. Da waren wir im Gnomenviertel und die haben alle Jiddisch gesprochen. Ja, da habt ihr es. Haben wir einfach so gemacht. Ruf Annetta Karana an. Ja, das ist einfach nur eine Empfehlung. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch bei Tamara Wernli auf dem Kanal hier ein Interview mit der Judith anhören, was ich mir heute auch schon angehört habe, was mir sehr gefallen hat. Eine Judith auf Promotour, ne? Ja, klar, muss sein. Ja. Ne? Wann kommt Lanz? Ja, frage ich mich auch. Musst du Lanz fragen? Wahrscheinlich, ja. Ja gut, der muss ja dann Lauterbach fragen. Oder seine Redaktionsleitung, ja. Ja, so, dann hat sie ihr Buch vorgestellt nochmal, ja. Ja klar, und das ist ja auch eine Sache, wo es da am Rande drum geht, die soziale Herkunft und Hautfarbe und Erfolg im Beruf. Das ist ein Weltplus-Artikel, den Marmon eingereicht hat. Dann schieß mal los. Ich habe nur ein anderes hier lesen können. Marmon? Marmon! Ja, sorry, Entmuting. Ich hab's in der Mail. hat mir einer ein Bild geschickt noch dazu. Da stand ein bisschen von dem Text drauf. Und zwar hat man wohl in England Untersuchungen gemacht. Genau. Und dann eben festgestellt, dass da die weißen Jungs irgendwie auch Probleme haben, beziehungsweise eigentlich wohl sogar die, was ist das Bild da, am schwersten betroffene Gruppe sind und dementsprechend jetzt in England dann auch vielleicht eine Förderung wohl gestartet werden soll. Jetzt habe ich schon mal das Bild hier. Und da steht dann im Text, nicht, weil er wie die Antirassisten forderten, den systemischen und institutionellen Rassismus, also diese Untersuchung, der britischen Gesellschaft offenlegte, sondern weil er es wagt, die wirklichen Gründe für gesellschaftlichen Misserfolg zu benennen und festhält, zahlenmäßig stellen weiße Jungs mit niedrigen Einkommen, vor allem aus früheren Industrie- und Küstenstädten, die größte benachteiligte Gruppe dar. Hier findet man die meisten Schulversager, die wenigsten Hochschulabsolventen. Weiße Kinder aus der Arbeiterklasse werden von ihren Altersgenossen in fast allen ethnischen Minderheiten abgehängt. Letzter Satz, die Kommission hat darum beschlossen, die Gruppe der Weißen in ihren Beratungen über Chancen und Ergebnisse Ungleichheit einzubeziehen. Also wir sind wohl vorher ausgeklammert worden, komplett. Natürlich auch so eine fragliche Sache. Aber in England haben sie das eben überprüft und festgestellt, die Opferhierarchie, die wir da eingeführt haben oder einführen wollen, die stimmt überhaupt nicht irgendwie. Und bei uns wollen sie ja sowas Ähnliches auch machen, auf dem Integrationsgipfel rum, dass wir da so eine Opferhierarchie auch einführen wollen. Und wenn das nicht funktioniert, weil es nicht korrekt ist, ne, dann kannst du nur hinten losgehen. An allem sind die Linken schuld, ja. Ja, das ist mal wieder arbeitet sich jemand an so Sachen wie eben Schäm dich von Judith Bassat oder die Artikel von, wie heißt sie? Kailani. Ja, Kailani, genau. Von der Frau Kailani ab oder an den üblichen Nestbeschmutzern, die aus der intellektuellen oder der Medienlandschaft kommen und es wagen, die Hegemonie der Woken irgendwie in Frage zu stellen. und natürlich wird wie immer behauptet, dass man praktisch die Arbeit der AfD macht. Es geht hier um Ronja Ottmann, eine junge, talentierte Kolumnistin und Schriftstellerin. War in ihren journalistischen Texten argumentiert Ottmann vor allem gegen Rassismus, Islamismus und die Unterdrückung der Kurden. In kurzen Sätzen versucht Ottmann, komplexe Themen zu erklären. Doch dabei verfällt sie leider allzu oft in linke, anti-linke Polemiken. Ottmann beschreibt stets sehr unkonkret den Linken, den intersektionellen FeministInnen oder VertreterInnen der Identitätspolitik. Das ist, und die Vorwürfe sind nicht einfach zu belegen oder zurückzuweisen. Also das zum Beispiel, wenn diese Geschichten, dass man versucht hat, Köln, den Hauptbahnhof damals an Silvester klein zu reden, dass man halt, dass die Identitätspolitiker auf dem Auge blind sind, dass sie sagen, ja, das ist zwar nicht schön, aber das können wir jetzt leider nicht thematisieren, weil wir sonst die AfD stärken und so weiter und so fort. Also selbst so einfache Dinge scheinen schon zu viel zu sein. Sie hat sich zum Beispiel über Zwangsehe ausgelassen, dass da halt gar nichts kommt von der intersektionellen Front. Ja. Wo sind wir? Wäre es nicht strategisch klüger gewesen, einem Artikel für die Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine am Sonntag, die so gern von VerfechterInnen der schwarzen Null gelesen wird, lieber die verheerenden Auswirkungen des vorangeschrittenen Sozialabbaus auf Frauen und LGBT-Jugendliche, besonders aus migrantischen Communities, zu thematisieren? Oder man hätte zumindest eine Initiative wie die Berliner Kriseneinrichtung Papatja für migrantische Mädchen namentlich erwähnen können, damit die gut betuchte Leserinnenschaft womöglich auf die Idee kommt, ihnen eine Spende vor Ostern zu überweisen. Das haben sie mehr als nötig. Aus ihrem Fokus für die Kolumne hat Ottmann auch die vielen Anträge der AfD zum Thema Zwangsehe auf Bundes- und Landesebene ausgeklammert. Wenn von Angst vor Rassismus gesprochen wird, sollte auch besprochen werden, woher diese Angst kommt. So wollten die RechtspopulistInnen neulich von der Bundesregierung wissen, wie junge muslimische Mädchen vor Zwangsverheiratung geschützt werden, während ihre Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Zwangsverheiratungen mit der Rückständigkeit patriarchaler Gesellschaften erklärte, die auf religiösen oder kulturellen Einflüssen fußt, die unserer demokratischen und aufgeklärten Gesellschaft wesensfremd sind. Dass das Thema für Zwecke des Kulturkampfes und Islamfeindlichkeit missbraucht wird, steht außer Frage. Den Opfern von Zwangsehen schadet diese Instrumentalisierung womöglich doch mehr als die Dethematisierung von Zwangsehen bei der nächsten akademischen Konferenz zur Intersektionalität. Geil. Das so viel heißt wie, leckt uns am Arsch mit den armen Mädchen, die da verheiratet werden. Ihr weckt die AfD auf. Ja, genau. Und man darf nicht sagen, dass das einen kulturellen Hintergrund hat, weil das wäre Rassismus. Also die Einschätzung zu einer kulturellen Praxis, die ja alleine nur, ja, die ja getan wird, ne? Also man kann sie auch unterlassen, aber was man nicht unterlassen kann, ist seine Herkunft haben oder seine Hautfarbe haben, das kann man nicht lassen. Und deswegen ist das ja auch ein Unterschied. Und deswegen macht es ja auch Sinn, sich über die eine Sache zu unterhalten, das, was man tun kann, was man ändern kann, und über die anderen Sachen sich nicht zu unterhalten, die man nicht ändern kann. Und was stimmt mit euch nicht, dass ihr... Ja. Ich halte es nicht aus. Nicht an der Scheune, Chris. Ja, ist auch wieder wahr. Das bedeutet keinesfalls, dass sich Ottmann einer rechten Argumentation bedient. Jedoch erscheint ihre Kolumne inmitten einer wiederbelebten feuilletonistischen Kriegskampagne gegen eine junge Generation von AktivistInnen, die Rassismus, Transfeindlichkeit und Homophobie auf die Tagesordnung setzen. Und dieser Kontext ist nicht wegzudenken. Wird hier nicht vielmehr ein Brechen des Schweigens inszeniert, um die ganze Debatte um Begriffsklaubereien zum Schweigen zu bringen? Eine Antwort darauf haben bestimmt die Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag. Denn das ist ihr Kerngeschäft. Ich. Keine Ahnung. Sie benutzt keine rechten Stereotypen, aber sie hat den Artikel halt auch zur falschen Zeit veröffentlicht. Gell? Da haben wir sie dann mit aufgehängt. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, das war auch schon wieder ein böser Fall von Projektion, ne? So wie es der Chris vorhin schon gesagt hat. Die arbeiten selber so und deswegen schreiben die das dem politischen Feind auch zu. Ja, dann kommt das sowas ist ja eine der Grundregeln der Woken-Bewegung eigentlich, dass sie eine Projektionsfläche haben, die wir könnten wahrscheinlich, wenn wir die alle irgendwo hinstellen, könnten wir auf dem Mond Filme gucken. Ja, genau, das hier war auch von Mammon, aber ich habe es auch gelesen. Fand ich ganz fair, ja, was die Welt hier auf jeden Fall geschrieben hat, weil Rezo hat ja mal wieder ein Video gemacht, diesmal ging es um Corona-Politik und im Endeffekt war es halt so ein großes wieder, ja, die CDU ist halt an allem schuld, die Säcke, die ja verhauen das alles und ja, alles andere wird halt ausgeblendet, also sämtliche anderen Leute, die ja auch Dinge irgendwie wollen und Ideen haben und in der Vergangenheit falsch gelegen haben, was halt aus meiner Sicht in der Natur der Sache liegt. Das ist natürlich alles, findet nicht statt so, ne? Ansonsten werden wir hier nur alle verarscht und ja, sollten das jetzt verändern oder keine Ahnung wie was. Also Rezo halt. Und ja, Überschrift ist: Rezo kann den Populismus nicht lassen und das trifft es aus meiner Sicht auch ganz gut und das wird auch gut hier dargelegt von dem Herrn Seeler. Ja, das ist ganz okay, das wird auch eben ziemlich unkritisch ansonsten weiterverteilt, habe ich auch den Eindruck vom WDR und so weiter und es ist keiner, der mal irgendwas dazu sagt, was da vielleicht falsch wäre oder so. Also Rezo hat ja eine ganze Menge falsche Annahmen drauf. Ist ja auch in Ordnung, er ist ja ein junger Typ, der kann ja nicht irgendwie alles wissen oder so. Ja, kein Mensch kann alles wissen, aber diese Einseitigkeit. Aber man könnte vielleicht mal, so können wir vielleicht mal annehmen, dass in den 50 Jahren der Republik, in denen er noch nicht gelebt hat, vor ihm, also praktisch, dass da auch schon mal ein paar Dinge geregelt wurden oder so. Also er geht immer von so einem Stand aus, als müsste er das alles neu erfassen oder so. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja, es war ja auch alles falsch. Wir brauchen ja jetzt einen Kulturwandel, ne? Das ist ja alles weg. So, das ist doch alles. Ich kann mir aber auch nur einer sagen, der die Kultur dann auch verstanden hat vorher. Und das zerstört auch unsere Gesundheit, Mammon. Willst du denn, dass Oma stirbt? Also, ich meine, darauf läuft es dann auch hinaus. Ja, genau, absolut. Ne? Ja. Qualvoll. Die stirbt bitte, qualvoll. Ja, genau. Das macht ja sonst gar keinen Spaß. Die war ja eh Nazi, glaube ich auch. Ne? Also ist ja späte Gerechtigkeit dann. Denke ich mal. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen böse. Aber ja, ich meine, es ist halt, ne, man macht sich die Welt halt einfach. Man lässt halt die ganzen Fragen alle unbeantwortet, zeigt auf irgendwelche Leute und sagt, das ist alles verkehrt so, ne? Und das ist halt eben auch das Ding, gerade bei diesem Corona-Kram, da merkt man das natürlich bei allen möglichen anderen Sachen auch. Und ja, also ich tue mir da auch schwer halt eben, weil mich da hinzustellen zu sagen, so, oh, ich habe die weiße Löffel gefressen und muss einfach so, so und so machen und das ist alles prima. Aber das kann man einfach nicht. Und jeder, der irgendwie meint, er könnte das und da würde es irgendwie ein ganz klares Feindbild irgendwie geben, der macht sich was vor. Das ist so. Also, weil das liegt wirklich in der Natur der Dinge. Man weiß das halt nicht. Wenn wir alle genau wüssten, was wir tun müssen, dann hätten wir alle sämtliche Probleme nicht. Ja, Rezo ist ja auch der Meinung, dass alle Prognosen irgendwie eindeutig gewesen wären oder so. Ja, genau. Das, ja. Das ist auch nicht so gewesen. Die haben alle nur gesagt, mach mal alles zu. Und wenn wir mal alles zugemacht hätten, dann... Es waren immer nur die üblichen gleichen Leute, die immer das Gleiche gefordert haben. Ja, okay. So, als ob solche Sachen ja auch... Die haben ja vor allen Dingen auch alle überhaupt keine Konsequenzen. Die einzigen Konsequenzen davon sind natürlich, dass alle Leute in Frieden und Gesundheit weiterleben. Und da geht ja überhaupt nichts schief, weil Rezo halt immer noch seine Gitarren an der Wand hängen. Und ich darf das sagen, weil ich habe auch Gitarren an meiner Wand hängen. Und du kannst immer auch seine YouTube-Videos machen. Ich darf das sagen, weil ich kann auch mal YouTube-Videos machen. Und aber das ist halt, diese Leute denken sich da halt so, ja, es gibt ja sonst weiter keine Probleme. Und die hocken dann da irgendwie in ihrer Bubble von anderen Leuten, die auch nur Content-Creator von zu Hause aus sind oder weiß ich nicht was. und sich dann denken, so, ja, das einzige Problem, was wir hier haben, ist, es gibt diesen Virus und der gefährdet unsere Gesundheit, was ja stimmt. Aber das ist halt eben nicht das einzige Problem. Das ist halt eben genau die Sache, ne? Und ja, bei so vielen Sachen, ne? Also das ist halt aus meiner Sicht auch mit dieser ganzen Gewaltfrage, ne? Wer macht gegen wen irgendwie Gewalt und so, da wird ja das Gleiche gemacht. Da wird ja auch immer einfach nur behauptet, so, wir müssen jetzt einfach mal hier die linke Ideologie auf 100 drehen, ne? Und dann hört diese ganze Gewalt ja auch auf, weil wir ja die schlauen Leute sind, die genau wissen, wie das alles läuft. Oder ja, es gibt einen Klimawandel und wir müssen jetzt einfach nur die grüne Ideologie irgendwie auf 100 drehen und einen kompletten Ja, Kulturwandel auf die machen Wissenschaft hören, und ja. alles genauso umändern, wie wir das meinen, genau, Wissenschaft, was auch immer das dann halt eben ist. Und das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert, weil manche Dinge, die kann man ja schon empirisch sich anschauen. Aber dieses Ding, dass sie dann irgendwie meinen, so, ja, wir wissen ja ganz genau jetzt irgendwie, an welchen Rädern wir drehen müssen und was wir aus den Menschen auch irgendwie machen müssen und können. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Das funktioniert halt nicht, liebe Leute. Und das ist totalitär und führt uns ins Verderben. Und ich weiß ganz genau, wenn ihr das wirklich alles durchziehen könntet, ja, dann wäre es hinterher nicht so, dass irgendwelche Leute sich da irgendwie dann drüber beschweren können, schön frei von der Leber weg, weil da werdet ihr dann schon für sorgen, dass da niemand da euch sagen kann, dass ihr alle blöd seid und die Zerstörung vom Zentralkomitee oder so irgendwie bei YouTube einstellen oder solche Dinge. Na, das sehen wir in solchen Gesellschaften, die so unterwegs sind, dass das halt eben nicht passiert, dass da dann ganz genau geguckt wird, wer was irgendwie da zum Diskurs beitragen kann und auf welche Missstände irgendwie hinweisen darf. Und ihr hockt da irgendwie in eurer beheizten Wohnung, und sagt euch irgendwie, ja, ich hab's ja alles verstanden und erkläre euch jetzt hier mal eben, wer die Feinde sind, so, was wir jetzt einfach mal machen müssen, weil es war ja eh schon vorher klar und tralala. Nee, so ist nicht, tut mir leid. Du bist da leider einem starken Irrtum aufgesessen. Ja, so ist Die er. Zerstörung des Reso. Ja, Irrtum oder falsche Annahme eben Jetzt auch, müssen ne? wir noch ein paar Wenn eigentlich Quellen nur. in die Quellen packen. Ja, genau, dieses Alles hier schon waren zu Ende, sehr. das Podcast-Experiment? Habe Der ich deswegen gar nicht Podcast-Kollege. angefangen? Ich hatte das war für länger geplant. Ja, das war's wohl auch, ja. Und ich Also, hätte das wohl auch ein bisschen. ich hab den Artikel auch gelesen und es macht mir mal tatsächlich, den Artikel zu lesen, hat mir Laune gemacht, mir die Folgen mal anzuhören tatsächlich. Ja, das hat's bei mir eigentlich auch, weil ich hatte es, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil da sind wir mal wieder bei diesen ganzen Vorurteilen, die man so haben kann. Ich hatte das eigentlich auch anders verstanden. Ich habe eigentlich gedacht, dass irgendwie. Ja, irgendwer auf die Idee gekommen ist oder die Karakaya oder so. Und also worum es ja erstmal geht, dieser Podcast, den der Jan Fleischhauer zusammen machen wollte mit dieser Esra Karakaya. Wer ist diese Esra Karakaya? Das ist diejenige, die dieses Karakaya-Talk-Format bei Funk hatte, was ich nach meiner persönlichen Einschätzung für das schlimmste Format von Funk überhaupt gehalten habe, wo ja unter anderem dieses Video produziert wurde, was wir uns auch komplett angeguckt hatten und da auch ein Urheberrechtsclaim für erstmal abgestaubt hatten. Wie weiß ist die Klimabewegung mit so schönen Sprüchen wie die Bürgis und die widerliche weiße Mehrheitsgesellschaft, die da zwar nicht von der VKK ja selber, aber von ihren Gästen auf jeden Fall da gefallen lassen worden sind. Und klar, da ist sie nicht unbedingt für verantwortlich, aber das macht ihr ja jetzt auch nicht den Eindruck, in irgendeiner Art, dass sie da jetzt irgendwas dran auszusetzen gehabt hätte an solchen Dingen. Im Gegenteil, es gab da ständig irgendwelche Einblendungen, die dann so Dinge da erklärt haben wie Liberalismus, was angeblich irgendwie eine Sache wäre. Also ständig irgendwelche Talking Points von der extrem progressiven Bubble da eingeblendet worden sind mit so einer Art, also mit einer Erklärung in Anführungsstrichen, also dass man das so, als ob man sowas wirklich erklären könnte, als wäre das irgendwie wirklich eine Sache, wo man sagen kann, ne, nachts ist es dunkel oder so, ne? Also als wäre es einfach ein objektiver Fakt. und nicht irgendwelche soziologischen, philosophischen Ideen, die irgendwelche Leute hatten, die zwar für sich halt umrissen sind, dass man sagen kann, okay, Aspekt von dieser Idee ist dies, das und jenes und das denkt man irgendwie darüber und da hat derjenige das dazu gesagt, und derjenige jenes, nee, das wurde halt so hingedreht, so nach dem Motto, als ob das halt eben alles so eine letzte Wahrheit irgendwie wäre. Und dann, ja, die Tatsache, dass die Dame natürlich auch ein Kopftuch trägt, ist aus meiner Sicht halt eben auch nicht komplett egal. Und also es zeugt auf jeden Fall nicht von einer besonders liberalen Einstellung, was natürlich nicht illegal ist, aber wo man sich auf jeden Fall auch drüber unterhalten kann, wenn es um öffentlichen Rundfunk geht und wenn dann damit unser Geld beglückt wird, um uns dann irgendwie die Welt zu erklären. Das sehe ich dann schon sehr kritisch und der hatte auf jeden Fall, hatte sie dann diesen Podcast mit dem Fleischhauer zusammen und ich hatte das eigentlich so verstanden, also ohne mich da jetzt näher mit zu beschäftigen, ich habe es einfach angenommen, das war halt eben, was ich eben meinte mit den Vorurteilen. Ich hatte eben gedacht, dass das wieder so ein Fall wird von Konservativen, die sich da untereinander halt eben lieb haben, so nach dem Motto, dass halt die eine zwar komplett progressive, aber mit Kopftuch, also im Endeffekt konservativer Islam. Und dann kommt der Fleischhauer, der sich auch ständig darüber aufregt, dass die Leute heutzutage alle in der evangelischen Kirche und so alle gar nicht mehr an Gott glauben und solche Dinge, was er natürlich total furchtbar findet und der Meinung ist, dass die da alle irgendwie was nicht kapiert haben oder so und da mal wieder zurückfinden sollten, was ja auch alles vollkommen legitim ist, aber aus meiner Sicht halt eben ja eine ziemlich dämliche Analyse ist. Zu der er jedes Recht hat, aber ich hatte es halt angenommen, dass die sich halt eben da einfach schätzen gelernt haben. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, ne, so nach dem Motto, ja, hier, wir sind uns jetzt einig, dass ja im Endeffekt so diese ganzen furchtbaren säkularen Leute hier, die mal so, mal so, das sind ja eigentlich so die wahrhaft Schlimmen, ne? Und wir sind ja die Tugendhaften hier, ne? Und klar, wir haben hier Differenzen in anderen Punkten, aber so kommen wir hier irgendwie zusammen. So, das war meine, das war das, was ich gedacht hatte, was dieser Podcast da wahrscheinlich das Resultat davon wäre. Aber das scheint definitiv nicht so gewesen zu sein, weil soweit ich das jetzt hier dieser Kolumne hier von Herrn Fleischhauer entnehmen konnte, ging es wohl darum, das hieß ja irgendwie die falschen Fragen oder so. Und er wollte dann wirklich irgendwie da richtig diskutieren mit der Dame. Und sie hat sich dazu auch bereit erklärt, was ich ihr auch hoch anrechnen möchte. Nur das Problem an der Sache war dann halt eben wieder dieses Ganze drumherum. Die ganzen Leute halt, die man dann in so einer, ja, wenn man halt so eine progressive Meinung da irgendwie vertritt, dann hat. Aber gut, das gibt es auch bei anderen Punkten natürlich. Bei Leuten, die besonders rechts unterwegs sind, bei irgendwelchen Corona-Verschwörungsleuten, bei allen möglichen Gruppen natürlich, die da ziemlich festgefahren sind, dass man dann irgendwie die Leute, die dann irgendwie in der eigenen Gruppe sind, aber dann irgendwo dann abzweigen von manchen Annahmen, irgendwelche Dinge dann in Frage stellen, dass denen dann auch sofort komplett übel nehmen und die dann halt alle irgendwie wegtun wollen und für schlimme, zu schlimmen Leuten, Unpersonen irgendwie erklären und meinen, dass sie dann jetzt irgendwie zur Gegnerseite übergelaufen wären oder solchen Dingen. Und das scheint da jetzt auch passiert zu sein. Also nach dem, was der Fleischhauer halt eben sagt, war das Problem an der Sache im Endeffekt diese ganze Community um die Frau Karakaya herum, die dann halt eben meinten so nach dem Motto, ja, wie kannst du nur dich mit dem Fleischhauer unterhalten? So, ne? Der ist ja ein kompletter Unmensch, ja, halt konservativ, was ja sowieso ja, praktisch Nazi-Ideologie ist und liberal, was ja auch Nazi-Ideologie ist und alles ist ja, das ist ja alles, es ist halt nicht komplett progressiv. Und auf allen Talking Points, deswegen ist es natürlich rechtsoffen und führt uns alle in den Faschismus. Und der Fleischhauer ist ja sowieso ein ganz furchtbarer Schurke, weil er ja auch ein Buch darüber geschrieben hat, dass er keine Linken mag oder dass er aus dem linken Milieu von seinen Eltern stammt und das alles nicht richtig fand, vielmehr. Also mögen kann man ja auch nicht mal richtig sagen. Nicht mögen an der Stelle, aber er hat halt Kritiken daran. Er fand es halt falsch. So, ne? Und ja, anstatt dass man da irgendwie dann mal das eigene Interesse geweckt wird, so wenn man jetzt jemanden irgendwie hat, der jetzt wirklich Dinge, von denen man halt meint, dass sie alle so wären, halt ganz anders sieht, so, ne? Dass man da nicht mal irgendwie denkt, so, ja, wie kommt ihr denn überhaupt da drauf? Ne? Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ne? Oder so, nee, das ist alles, das ist ja ein Unmensch und das geht ja nicht. Und selbst wenn er sich jetzt mit einer unterhält, die den ganzen Krempel halt eben eigentlich für komplett gefressen hat, so, ne? Und das ist ja jetzt auch nicht ihre Plattform oder so, weil das würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen. Also ich habe jetzt keine große Lust darauf, in alle möglichen Sachen, die jetzt kontrolliert werden, zusammengeschnitten werden, von solchen Leuten aus dem progressiven Lager hinzurennen, weil wir da ja auch schon gebrannte Kinder sind und für deren Kulturkampf da die natürlich da sehr ja gewillt sind, ne? Also sich aus stundenlangen Gesprächen halt die zwei, drei Sachen irgendwie rauszupellen, die da irgendwie ihren Zwecken dann irgendwie entsprechen, ne? Also das ist ja schon ein bisschen was anderes dann. Aber jetzt halt eben so ein Podcast-Format zu machen, was ja im Endeffekt der Fleischhauer jetzt da kontrolliert hat, um halt über diese Sachen zu sprechen. Ja, also da kann ja im Prinzip eigentlich überhaupt nichts schief gehen. Ne? Und dann haben ja auch diese Leute, die die Karakaya richtig finden, da ja auch ihre Person da drin. Ne? Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie um andere Dinge irgendwie redet und dann drei Fetzen von ihr irgendwie reinfallen oder so. Sondern sie kann ja dann sich da zu sämtlichen Sachen äußern, wie sie das möchte. Ne? Aber das ist natürlich bei den Leuten ganz gefährlich, so, oh, ne? Weil ich glaube, die wittern natürlich selber so ein bisschen, dass viele von diesen Sachen, von denen sie sich überzeugt haben, nicht so richtig stimmen können. Ne? Und wenn die dann mal hinterfragt werden oder nachgefragt werden oder wie auch immer, dann ist da wahrscheinlich das Ego-Investment, was man in diese ganzen Sachen, von denen man sich überzeugt hat, obwohl man sich da gar nicht von überzeugen kann, aber wo man halt irgendwie seine ganze Identität drauf aufgebaut hat, ne, Identitätspolitik, da ist dann wahrscheinlich dieses Ego-Investment auch einfach schon so groß, dass man ja schon das kommen sieht, dass das jetzt auf jeden Fall da Leid tragen wird, dieses Ego, und dass man da eventuell wirklich richtig dumm gewesen ist in vielen Punkten und deswegen muss man es vielleicht auch von vornherein schon irgendwie ablehnen oder so. Das ist jetzt meine Analyse, ja. Und der Fleischhauer schreibt hier halt eben auch, das war irgendwie so der Schlüsselsatz von dem Ganzen, der auch viel zitiert wurde, unter anderem von Herrn Porschardt und ganz vielen anderen Journalisten auch auf Twitter, dass er hier geschrieben hatte, dass die Leute halt alle irgendwie nur das wieder hören wollen, was sie sowieso schon meinen und so, wie er das formuliert. Ja, auf jeden Fall hat er sich dann noch eine Transaktivistin geholt, nachdem die Frau Karakaya da dann ausgestiegen ist. Und mit der war es halt dann nur Podcast. eine Folge, die sie geschafft haben, bevor dann schon Schluss war. War denn das hier? Ja, auf jeden Fall schreibt ihr auch schon, die falschen Fragen können einen heute in Schwierigkeiten bringen, von den falschen Antworten ganz zu schweigen. Ja, das ist wohl wahr. Hat sich das also erledigt, ja. Mit dem. Ja, das gibt's nicht mehr, ja. Ja, ich weiß nicht, meine. Ich glaube ja nicht, dass der Fleischhauer so ein guter Podcaster ist. So, okay. Hast du das angehört, oder? Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe jetzt halt Bock drauf. Das ist ja das Ding. War denn dieser Satz? Was will die Community? Reden, gehört werden? Ah ja, genau, hier war es. Erwartet wird die Bestätigung, dass man mit allem, was man sagt und denkt, richtig liegt. Punkt. Genau. Das ist halt dieses Ding. Na. Widerspruch, ne? Macht nervös. Ja, kommen wir nun zu Sophie Passmann. Die war bei einer Sendung aus dem Schweizer Fernsehen, die sich Sternstunde Philosophie nennt. Und ja, da können wir jetzt nicht reinhören, was da keinen Ton gibt, aber wir können hier. Oh, es gibt doch Ton. Moment, dann mache ich Ton an. Vorhin gab es keinen Ton, komisch. Nee, Ton. an Hysterievorwürfen anhören müssen, weil sie vehement auf etwas beharrt haben. Plötzlich hören wir seit 3, 4 Jahren liberalen Männern dabei zu, wie sie immer und immer wieder dieselbe falsche Sache brüllen, nämlich Moral, Terror, Cancel Culture. Und wir hören mit einer Bierernsthaftigkeit zu, die mich wirklich fast schon schockiert. Also nur, weil man eine, also die wird nicht wahrer, nur weil man es immer wieder in viel zu langen, schlecht geschriebenen Essays aufschreibt. Es gibt keinen Moralterror, nur weil wir eine bessere Welt wollen. Es gibt auch keinen Moralterror, nur weil eine junge Klimaaktivistin aus Skandinavien sagt, es wäre toll, wenn ihr uns noch eine Welt übrig lasst, in der wir leben. In der wir leben können, war da noch abgeschnitten, ja. Ja, voll blöd, diese liberalen Männer, ne? Wie kommen die da nur drauf? Auf Moralterror? Wie kommen die da nur drauf? Ich verstehe es gar nicht. Die Frage ist, ob sich die Zukunft noch leisten können. Weil das Problem sind vielleicht eher die Kredite für die nächsten Generationen, ne? Und nicht das mit der Umwelt, vielleicht auch, ne? Aber. Ja, aber das, ja gut, dieses letzte Beispiel war jetzt halt nur ein Beispiel, ne? Das war jetzt ein Beispiel, aber das kann man ja auf so viele Dinge übertragen. Sie meint ja auch Cancel Culture, die es nicht gibt und so weiter und so fort. Und dieses ganze Zeug. Und im Endeffekt, ja, dieses Beispiel ist halt auch wieder nur eins von diesen vielen Beispielen von wegen, nimm doch einfach mal unsere Ideologie, dreht die auf 100%, so, weil die Menschen leiden, die Welt geht unter. Wie könnt ihr es wagen, zu sagen, wir wären hysterisch, wir wollen doch nur alles anzünden und 100% und dann sofort und alles. Utopie und Glück, das ist alles, was wir wollen. Wir wollen nur das pure Glück. Wir wollen doch nur die Welt retten und dass es allen gut geht. Und warum seid ihr dagegen, ihr liberalen Männer? Liberal, ihr wollt doch nur, dass die Leute leiden. Freiheit, da leiden doch nur die Leute. Die Leute leiden. Ne? Das ist genau dieses Ding halt eben. Ne? Und dann gibt es natürlich diesen Aspekt von wegen, die Männer, Männer. Ne? Also, gute Frau Passmann, ne? Kannst du dir das Buch von der Judith nehmen? Da gibt es ein richtig gut, aus meiner Sicht richtig gut geschriebenes Einleitung in diese ganze Idee von der Utopie überhaupt, wo die herkommt und so. Und da ist eine Frau, die das erklärt, wenn ihr das lieber ist. Ne? Ja. Ja. Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Beispiel, ne? Für, ja, die Passmann ist halt prima so, ne? Hurra, hurra. Und ja, das ist das Problem der Gesellschaft. Liberale Männer. Liberale Männer, die sagen, wir treiben es zu weit mit unserer Tugendhaftigkeit. Wie kommen die nur darauf? Ja. Und was ist die Lösung? Lass mal noch mehr Tugendhaftigkeit betreiben. Und diese liberalen Männer, die das Maul stoppen. Und so weiter. Ja, aber auch halt wieder hier diese Umkehr. Ne? Die gehen da, die erzählen da von Sachen, die es gar nicht gibt. Ja, das macht ihr den ganzen Tag. Den ganzen fucking Tag. Und auch eure Sachen werden nicht wahrer, weil ihr die ständig wiederholt. Das ist. Ja, das ist ja auch direkt Patriarchat, ne? Irgendwie mal ein bisschen Reflexion, das, was ich gerade aus meinem Mund habe fließen lassen, vielleicht auch nochmal Revue passieren lassen. Oder wenn man den ganz großen Sprung schafft, vorher über das nachdenken, was man sagt, damit man hinterher nicht wie ein Depp dasteht. Ja, warum weil man gerade nachdenken, wenn man vorher denken soll? Come on. Ja, du hast recht. Ja. Da kommst du jetzt nicht so raus. Aber Vegan League hat hier 5 Applauszeichen und Word geschrieben. Also. Huch. Eine Kolumne von Hengame Yagubifada. Punkte, bei denen ich falsch lag. Guck mal, nee, ernst gemeint, Leute. Ich glaube nicht, dass sie auch nur einen Punkt ansprechen. Ich habe den Artikel schon gelesen. Aber, ja. Wieso machen sie denn bei ihren jetzt einen Stern noch hin? Eine gewisse linke Kritik an ihren Sternchenpositionen. Hä? Seine Position? Ihren, weil sie ist, weil they ist ja trans. Ihren Sternchen, also damit das nicht als weiblich gelesen wird. Ach so, das hätte ich jetzt gemacht. Vor ein paar Jahren wäre ich wahrscheinlich lieber gestorben, als öffentlich zu gestehen, dass ich Kritik von linken Personen nicht automatisch unberechtigt finde, nur weil ich die Personen unsympathisch finde. Unsympathisch deshalb, weil diese Personen ein politisches Lager vertreten, das mir ideologisch zuwider ist. Etwa weil dieses Lager in Punkten wie Queerness, Sexarbeit oder mit seinem Rassismusverständnis mehr mit der CDU als mit mir gemeinsam hat. Wir merken schon, das wird eine sehr reflektive Kolumne. Dazu kommt ihre schwer auszuhaltende, gehässige und gemeine Art des Kritikäußerns. Allein weil diese Leute über mein Aussehen oder mein Transsein so geschmacklose Witze gerissen haben, dass ich zu verletzt war, um ihre Argumente ernst zu nehmen. Für mich waren das einfach ein paar hängengebliebene Allmanns. Sehr, sehr selbstkritisch, da hängengebliebene Allmanns. Ja, im Austeilen ist es besser als im Einstecken, ne? Geschmacklose Witze über Leute auf den Müll reißen ist aber okay, ne? Die rassifizierten Bubble-Mitglieder dürsteten in meinen Augen nur nach der Anerkennung dieser Gruppe. Irgendwelche Tokens halt. Und ja, vielleicht fand ich die Leute steilmäßig auch ein bisschen cringe, nach dem Motto, in deiner North Face-Jacke brauchst du mir nicht erklären, was Rassismus ist. Ja, Leute nach Kleidung einteilen, das ist eine das ist die höchste philosophische Stufe, gleich unter Schopenhauer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber sie hat sich geändert. Also, sie hat sich geändert. Mittlerweile muss ich in manchen Punkten zurückrudern und zugeben, dass ich in manchen Punkten falsch lag und sie richtig lagen. Nicht, weil ihre ätzende Art, es mir einzubläuen, so effektiv war, sondern weil ich vor 5 oder 6 Jahren die Komplexität mancher Dinge nicht so gut greifen konnte wie jetzt. Wie alt warst du da? 12? Vor 5 Jahren? Oder was? Nee, 12 ist jetzt. Zum Beispiel, ich kann kulturelle Aneignungen peinlich, kitschig oder hässlich finden und definitiv spielen rassistische Exotikfantasien bei diesem Phänomen eine prominente Rolle. Aber die Frisur oder die Klamotten einer Person sollten nicht strenger bewertet werden als ihr Handeln. Als die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete für das Retten geflüchteter Menschen in Italien verhaftet wurde, war für mich klar, dass ihre Dreadlocks im Moment scheißegal sind. Da kann die Carola, da hat die aber Glück gehabt, dass die Hängerin nicht gleich die Dreadlock-Polizei gerufen hat. Hätte ich lieber über ihre Frisur als über ihre Verhaftung getwittert, wäre die Scham darüber noch größer als die Einsicht, dass manche weißen Macker mir auf Twitter argumentativ die Ehre genommen haben. Weiße Männer auf Twitter haben mir argumentativ. Ist das auch schon wieder so? Ist das ein Chiffre für sexualisierte Gewalt? Argumentativ die Ehre genommen. Was soll das überhaupt bedeuten? Ja, sie hatte keine Argumente mehr. Ich das mal. Die anderen hatten nur was gesagt, was sie wussten, wie wir wollen. Keine Ahnung. Ja, wenn man den Sofall mit der Rakete, wenn man einen Artikel drüber schreibt und referiert auf ihre Haare, dann ist das ja doch sehr abwegig. Ne? Das wäre schon ziemlich sehr bescheuert gewesen, so ein Artikel, oder? Deswegen hat sie den ja auch nicht geschrieben, sondern diesen Artikel hier, dass sie den nicht schreiben. Die alle anderen auch einen Artikel geschrieben hätten und. Ja, das war dann irgendwie richtig oder falsch, ich weiß jetzt auch nicht genau. Engame. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Ding wie dieses, es gab ja auch mal so eine berühmte Polemik aus Amerika, wo einer irgendwie geschrieben hat, warum wir die Iren alle umbringen sollten oder so. Oder nicht umbringen sollten. Und das war halt auch so ein Ding, so nach dem Motto, ja, man sagt, warum man es nicht macht, aber zwischen den Zeilen. Ja. Also der Witz ist halt quasi, dass man es doch so haben will und ja, das sollte dann irgendwie als sollte dann irgendwie herhalten, um irgendwelche Sachen aufzuzeigen, die irgendwie falsch laufen, keine Ahnung. Ja, sowas ähnliches macht sie jetzt ja auch wahrscheinlich, ja. Argumentativ die Ehre genommen, Chris, was willst du mehr? Also ein harter Move. Ich weiß ja nicht, ob du das gerade meintest, aber es gibt ja Jonathan Swift, der hat A Modest Proposal geschrieben. Das ist ja genau, Satire, das meinte ich, ja. Ja, die Iren sollen ihre Kinder essen. Dann hungern sie nicht mehr. So nach dem Motto. Ja, sieht aber nicht sollen aus, sie doch Iren essen. Hungert. Auch was? Iren können Iren. Argumentativ. Und auch Hengame kann ihren. Ihren Sternchen sogar. Also, was haben wir gelernt? Auch Hengame war ein ganz schlimmer Nazi, aber jetzt ist sie geläutert. Sie hat Leute nach ihren Jacken beurteilt. Und gerade nochmal die Kurve gekriegt, um nicht über die Haare zu schreiben von der Rakete. Ja, Hengame. Jetzt begreift sie Komplexität besser. Das heißt, hoffentlich kommt uns das auch zugute, zu Pass. Halt die Fresse, Bildzeitung. Ja, die Jasmine. Achso, wenn die von links kommt, ist das nicht echt, oder was? Die rechts, echte Kanzelkanzler. Ja, alles Böse kommt von rechts, wenn man weiß. Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon dieses Ding, wo sich da jemand von den Grünen bei diesem Volksverpetzer darüber ausgelassen hat, dass es keine Cancel Culture gibt. Und wenn, dann soll es die geben. Und was er da irgendwie aber nicht so richtig gemerkt zu haben scheint, war, dass diese ganzen Gründe, die er da aufgezählt hat, warum man die Leute quasi vom Diskurs ausschließen sollte, auch alle 100% auch auf die grüne Partei zustimmen. Na, wie das halt immer so ist, wenn man irgendwas politisch irgendwie macht, da sind halt auch immer Sachen irgendwie mit dabei, die dann ja, fähig sind zu diskutieren oder wo Leute halt sagen würden, oh nee, das würde jetzt aber da und dazu führen oder so, wenn man das machen würde und das wäre dann vielleicht nicht so gut und nach dieser Logik von wegen, dass wir ja alles irgendwie wegmachen müssen, was potenziell dies, das und jenes irgendwie tun würde. Wobei sie das potenziell ja nicht sagen, sondern halt eben meinen so, ja, dass er auf jeden Fall da irgendwie überall hinführt. Das ist aber schon der einzige Unterschied. Ansonsten kann man halt mit dem Ganzen die Worte führen zu Taten. Wenn man das als Standard irgendwie nimmt und sagt so, wir machen jetzt einen Diskurs, wo alles ausgeschlossen wird, was potenziell irgendjemanden dazu bringen könnte, irgendwas zu tun, was wir nicht haben wollen, dann klingt das so. So klingt das dann. Weil dann redet nämlich gar keiner mehr. Ja. Und hier haben wir die rechte Cancel Culture. Ja, gibt's ja auch, ne? Gibt schon rechte Cancel Culture und linke Cancel Culture, aber es gibt's eben auch auf beiden Seiten und nicht bei den Linken nicht oder so. Voll los. Ja, diese Woche war ja die Quattro-Milf wieder mit einigen Dingen in den Schlagzeilen. Gab ja so ein Halt-die-Fresse-Hashtag gegen sie. Das ist aber schon 2 Wochen her, oder? Ja, aber das ist jetzt der Fallout davon halt mehr oder weniger. Jetzt will die Dame nämlich umziehen, weil ihre Adresse bekannt ist. Ich habe keine Ahnung, wo ihre Adresse herkommt, wer das geleakt hat oder wie auch immer. Genau, die Amadeo-Thune-Stiftung hat Geld dafür gesammelt oder tut es immer noch. Genau. Das ist aber schon ein Archiv. Ich glaube, die 50.000, die sie haben wollte, sind zusammengekommen. Das ist halt schon Hammer. Also 50.000 Euro, damit Jasmina Kuhnke sich eine neue Wohnung suchen kann. Wer ja, hätte nicht gern... Dem, was hier allerdings drinsteht, muss man sagen, dass sie sich jetzt hier nicht direkt auf den Umzug beziehen. Zumindest jetzt in diesem Text von dem Kram hier nicht, sondern sie wollen hier halt den Heroes Fund einrichten, den es dann auch irgendwie weiterhin geben soll, auch wenn... Entschuldigung, ich kenne nur Chihiro. Ist das was Ähnliches? Nee. Das ist halt, weil natürlich Heroes, da kommt natürlich das He auf jeden Fall von Männern, ne? Von He auf Englisch und deswegen müssen wir das jetzt... Aber heißt Heroes das nicht Heroin? Jo. Das was heißt eigentlich meinen? Heroin, ja, aber das wissen natürlich so Leute nicht. Ach ja. Heroes, ja. Ja, und auch dieses Ganze da mit was sie sich hier für eine Mühe gegeben haben, ne, mit irgendwelchen Cartoon-Dingern und so, ne, und dann gibt's ja dieses Video, wo sie dann da irgendwie erzählt, die Leute waren so gemein zu mir und so, und wo ich mir auch wieder so denke, ja, ihr erzählt uns von früh bis spät, dass A, die Leute in Deutschland hassen dunkelhäutige Menschen, B, die Leute in Deutschland hassen Frauen, C, Intersektionalität, dieses dunkle, häutig und Frau, das ist dann noch mal viel schlimmer, hassen die Leute dann noch viel mehr in Deutschland. Und dann stellt ihr euch hier aber hin und sagt so, ja, jetzt gib mir mal Geld, hier ist mein weibliches, dunkelhäutiges Gesicht, gib mir Geld. Ich meine, wie passt das zusammen? Das muss euch doch eigentlich selber klar werden, dass das Bullshit ist, was ihr da geredet habt. Aber es geht ja wahrscheinlich darum, über die Leute, die euch euren Krempel sowieso normalerweise immer glauben und immer meinen, dass es ja nur da irgendwelche anderen Menschen, die so eine Riesenmasse irgendwie sind, gibt, die euch deswegen halt so furchtbar finden. Und das ist dann quasi die Mehrheitsgesellschaft oder weiß ich nicht, oder die Vielgesellschaft, aber nicht Mehrheitsgesellschaft, weil ihr seid ja mehr, aber da, also wo das überhaupt zusammengeht, dieses ganze Zeug, das weiß natürlich niemand, aber irgendwo geht es anscheinend bei euch irgendwie zusammen. Na, also, das ist alles Hass und alles furchtbar und so ein schlimmes Leben. 160.000 Euro sind da inzwischen, sagt der Gesandte. Ach du Heroes Scheiße. oder was? Oder wofür? Für die Ja, für Heroes, diesen ja. Fund. Die Frage ist, wenn Hengame in finanzielle Schwierigkeiten kommt, darf sie aber dann nicht an den Fund ran, weil sie ist ja nicht Shiro, sondern The Hero. Aber schon 80% durchfinanziert, nicht schlecht. 1800 Fans. Ja, nee, Ja, das ist Moment ein mal, Archiv. Mammon, das ist ein Archiv. 185.000 ist momentan das Ziel und 160.000 sind bereits gespendet. Also das Ja, und zehnfache dazu Problem, gibt's was wir haben. hier noch einen Ja. Bell-Tower-Artikel, Shiro, Comedy-Autorin Jasmina Kunke. Hat irgendjemand mal Comedy von der Dame gehört? Also, Nee, hat die schon mal Witz gemacht? ich sehe Ja, da ja, nur. ja. Es gibt diesen Ausschnitt aus irgendeiner MDR-Sendung, glaube ich, wo sie einen Witz über Nafris macht, den ich nicht wiederholen werde, weil dafür unser Stream gesperrt wird. Okay. Das war ja wenigstens witzig. Nein. Okay. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich gerade sagen? Das ist eigentlich Ich hab's Indien. mir aus dem Konzept gebracht. Schlechte Pornos oder so, Shiro. Ja, also sie ist bei mir eigentlich nur bekannt als die Person, die sich in ihren Twitter-Handle Irony geschrieben hat, aber absolut alles im Ernst meint, was sie sagt. Und sie ist eine Komikerin, die aber auch wieder absolut alles ernst meint, was sie sagt. Und den Leuten das vorwirft, wenn sie dann irgendwie mit ihr witzig sein wollen oder so. Oder ironisch oder irgendwas. Weil das ist ja wahrscheinlich ihr Ding oder keine Ahnung, ich verstehe es Das ist nicht. lustig wie die Bosetti wahrscheinlich, ne? Naja, das ist halt eine Verteidigungstaktik. So, du hast so den Witz nicht verstanden. Ne? Als ich gesagt habe, hier White Devil will ich trennen sehen, damit Twitter brennt. Wenn du das blöd fandest, dann hast du wohl den Witz nicht richtig verstanden. Humor, Ja. was? Das ist Humor. zu hoch für dich. Ja. So wird es wahrscheinlich Das sein. hat halt wieder jemand Hass gestreut im Netz gegen dich. Wie der Verpetzer gleich im zweiten Absatz natürlich weiß, mit ihrer deutlichen Haltung gegen Hass und Hetze geriet sie offenbar in den Fokus gewisser Liberaler, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Konservativer, in Ja, das schreibt man Anführungsstrichen, auch, wenn man nicht weiß, ne? InfluencerInnen. Einer der bekanntesten davon ist der Weltautor Rainer Mayer, der sich Don Alfonso in Anführungsstrichen nennt. Wir und auch andere Medien berichteten bereits davon, wie öffentliche Kritik dieses Accounts, Kritik in Anführungszeichen, zufälligerweise in Anführungszeichen zu massiven Drohungen und Terror von Linken, vor allem gegenüber Frauen und POC, durch einen rechtsextremen Hassmob führten. Da wäre ich vorsichtig. Das ist eine Unterstellung, die ihr nicht beweisen könnt. Und nach den neuen Regeln, die wir jetzt bekommen, freut sich Don Alfonso sicher schon, weil sein Anwalt wieder Arbeit kriegt. Ja, wobei ich das eigentlich so verstanden habe, dass es da nur Politiker sich drauf berufen können, auf die neuen Regeln. Aber mal schauen. Vielleicht kann er das ja mal ausloten. Und dann kommt wieder die ganze Geschichte. Leute, die Don Alfonso retweeten auch und so weiter und so fort. Die folgen auch, bla bla bla. Er hat gesagt, Leute bekommen bald die Quittung, bla bla bla bla bla. Er hat Natascha Strobel angegriffen. Die Methode Don Alfonso wurde hier oder hier schon beschrieben, nicht nur von uns. Ja, Und genau, dann das ist es übliche ja Prozedere halt, ne? schlimm. Wir schreiben unsere Meinungsartikel im Kreise herum und dann ist es wieder ein Beweis für unsere Meinung, dass die gar keine Meinung ist, sondern eine Tatsache, ja. Ne? Kennen wir ja auch. Alles schön rund. Und da werden auch noch hier Leute mit ihren Twitter-Profilen auch persönlich genannt, also der Halashka Haha zum Beispiel, aber auch Keilani Fatina, Oh, geil. Frau Mobler. Was hat die denn jetzt verbrochen? Die hat, das sind von Hatern am häufigsten erwähnte Accounts, wenn sie über Jasmina Kunke twittern. Ja, lol. Von Hatern, ja. Ja, von Hatern. Keilani. Keilani, ja. Klar. Ja, das ist so eine nette. Also ich folge der jetzt auch, seitdem sie diesen Artikel geschrieben hat. Ich sehe da immer nur Tweets über irgendwelche Gartenarbeiten und lauter so ein Zeug. Also dafür, dass die Dame Juristin eigentlich ist, ist da echt heile Welt bei der Frau. Also keine Ahnung, wie man da auf die Idee kommen könnte, dass die jetzt irgendwelche Hater irgendwie beschäftigt. Aber die hat halt festgestellt, was objektiv ist, nämlich dass ihr mit diesem Kram hier, ne, das wollte er ja jetzt auch wieder sagen. Ja, ihr habt alle behauptet, das wäre ein Geschäftsmodell, aber das stimmt doch überhaupt gar nicht. Wir kriegen so viel Hass. Wo ist denn hier das Geschäftsmodell? Wo ist denn hier das Geschäftsmodell? Hier ist doch gar kein Geschäftsmodell. Wo ist denn hier das Geschäftsmodell? Ja, zeig mir mal das Geschäftsmodell. Hier ist doch gar kein Geschäftsmodell hier. Welches Geschäftsmodell? Ist doch gar kein Geschäftsmodell. Also. 160.000. So als ob das irgendwie was bringen würde. Das bringt doch gar keinem was. Dann wird nochmal aufgeschlüsselt, von Hatern am häufigsten erwähnte Accounts, wenn sie strafrechtlich relevant über Jasmina Gun twittern. Ist die Frau Dobler ganz vorne, dahinter der Herr Laschka und auf dem vierten Platz mit zwei Treffern. Ist der Herr Brechtken von der FDP. So, und dann geht es nämlich los. Korrelation von Markierungen und Hass. Es scheint also durchaus eine Korrelation zu geben zwischen der Gruppe der InfluencerInnen, die Kuhnke regelmäßig anprangern, und denjenigen, die ihr strafrechtlich relevante Kommentare senden, den Hatern. Sie scheinen zumindest am häufigsten die Accounts zu erwähnen, die auch von Jasmina als Treiber der Hassstürme gegen sie wahrgenommen wird. Wird erwähnen. Die Hater selbst retweeten oft rechte Accounts, scheinen nach Markierungen der InfluencerInnen mit ihrem Hass loszulegen. Also wieder die übliche Geschichte. Sie hatten übrigens ein N von 98 bei den strafrechtlichen. Also 98 strafrechtliche Tweets. Sieben davon haben angeblich die Frau Dobler gemenschent, vier den Herrn Halaschka, vier UPOL e.V. und zwei den Herrn Brechtgen von 100. Boah, ich würde Das ist sagen, natürlich schon echt dann bin ich ja signifikant. froh, dass der Ben auch mal bei uns war, weil wenn er nach der Machtergreifung dann sein Kabinett aufstellt, dann sind wir bestimmt auch dabei. Also, das kann ja nicht Tweets mehr weit sein. ja. Dann wird aufgezählt, Tweets dieses Jahr über Jasmina Kunke von InfluencerInnen. Dobler 83 Tweets, Halaschka 49 Tweets, UPOL e.V. 38 Tweets, Keilani Fatina 21 Tweets, Don Alfonso 8 Tweets, Judith Savage Bassat 5 Tweets und Benjamin Brechtgen 2 Tweets. Ja, Dann, sowas wie man sich Feindbilder. Und ja, dann gibt es noch eine Liste von. das ist Kulturkampf. Die wollen halt jetzt die Leute, die diesen ganzen Quatsch jetzt kritisieren von den Leuten, die wollen sie jetzt halt diskreditieren, ne? Die wollen sie wegkriegen, diskreditieren Waren schon und durch. auch natürlich innerhalb von den Bereichen halt diskreditieren. Also natürlich, dass der Alfonso da von der Welt natürlich verschwindet, dass der Brechtgen bei der Also im liberalen politischen Raum halt keinen Fuß fasst, dass die bei Judith, die ja in ihrem Buch auch sich mit der Quattro-Milf beschäftigt hat. Also jetzt nicht intensiv, aber auf jeden Fall kommt die halt am Rande da auch drin vor, so wie die ganzen anderen Heinis halt eben auch mit ihrem Quatsch. Und ja. Wollen sie jetzt halt Schadensbegrenzung betreiben, ne? Ihre Salven abfeuern. Und das ist genau dieses Zeug hier. Und die rechte, echte Cancel Culture, ja, das ist die gegen rechts und echt. Und echt, echt. Die wollt ihr echt haben, die gegen rechts. Ja. Auch bekannte und offene Rechtsextreme und Neonazis veröffentlichen Hass und Hetze und dort zum Beispiel in diversen Telegram-Gruppen oder im Forum Drachenschanze finden sich noch weitaus mehr Hasskommentare und Bedrohungen. Sift-Twitter. Ja, das glaube ich auch. Sift-Twitter ist ein besonders radikales Trollnetzwerk, das ursprünglich durch Hass auf den YouTuber Drachenlord entstand. Die Gruppe scheint auch im Bezug zu anderen Leaks von privaten Adressen zu stehen und ist berüchtigt für ihren Online-Terror. Ja, und die habt ihr jetzt verknüpft oder wie mit den anderen Leuten oder was? Die brauchen dann, damit habt ihr im Endeffekt euren Krempel jetzt widerlegt, Leute, ist doch schon klar, ne? Weil im Endeffekt, was ihr ja hier geschrieben habt, ist, ja, wir haben diese ganzen Leute hier, die uns schon die ganze Zeit nicht leiden können und so, und die reden irgendwie über uns. Und dann gibt es noch diesen Sift-Twitter-Kram und die ärgern uns dann. Ja, geil. Und die brauchen das dann, oder wie? Und dieses mit dem ganzen Markieren und so, finde ich auch mal so lustig. Also da könnt ihr vielleicht einmal mit ankommen, mit Markieren. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass man euch dann nochmal markieren muss oder so. Dass man euch da immer wieder markieren muss. Ansonsten, ja, also entweder die Leute wissen, dass es euch gibt und dass ihr Humbug redet oder halt eben nicht. Aber das ist doch Quatsch, dass dieses Markieren immer noch dann, also, oder vergessen die das immer wieder, dass es die Jasmina gibt oder wie, die merken halt nichts, was nicht vom Don Alfonso irgendwie getwittert wird. Das ist alles, was sie wissen, ne? Und das ist quasi deren, ja, mehr wird nicht gespeichert im Hirn. Wenn der Don Alfonso dann mal wieder was getwittert hat, dann ist wieder die Markierung, die hält dann so 24 Stunden. Oder was? Also. Ja, was ihr hier herausgefunden habt, ist, dass es Leute gibt, die ja gern Öl ins Feuer gießen, wenn irgendwo Drama ist, sich dran belustigen, und das sind ja auch Dinge, die, wenn ihr solche Experten für Online-Dinge wärt, wie ihr ja immer behauptet, dass ihr das seid, dann wüsstet ihr, dass es die schon ewig gibt, dass es die auch bei Gamergate damals gab, dass das da ja auch das Ding war, wo diese ganzen Sachen alle drauf zurückzuführen waren, die jetzt wirklich heftig waren, auf irgendwelche Trolle, dritte Parteien, Baphomet-Forum und diese ganzen Heinis, und dass man ja anderen Leuten da auch nichts, deswegen auch nichts nachweisen konnte. Ja, aber jetzt soll das alles wieder die Schuld von der Judith jetzt sein, oder wie, dass es Sift-Twitter gibt, wie er selber schon schreibt seit etlichen Zeiten. Und die suchen sich auch immer wieder wen Neues, den sie ärgern können. Und ihr lasst euch auch ärgern. Und ihr findet das ja auch geil, da könnt ihr euch ja dann gleich den Krempel da wieder monetarisieren. Jo, habe ich jetzt gesagt, das ist ein Geschäftsmodell. Ja, ist es ja scheinbar. Habt ihr ja gerade bewiesen, dass es das ist. Oder dass ihr es zumindest dazu machen könnt. Ja, es gilt ja, aber sie ruft auch, um Kampagnen zu fahren oder so. Was ist damit vor? Ja klar, das wird sofort aus der Not eine Tugend gemacht. Das war ja damals auch die Gamergate-Geschichte. Komisch, Anita Sarkeesian, die mit Gamergate selber überhaupt nichts zu tun hatte, war ja dann auch sofort da. Und hat Geld gesammelt. Publicity sich abgegriffen. Ja, und diese komische Veranstaltung da damals bei der University. Wo war das? Ich glaube bei den Mormonen da oder so. Wo sie ja dann da nicht auftreten konnte. Das war ja auch dieses Ding, dass diese Universität selber geschrieben hat, nee, wir haben ihr gesagt, die kann auftreten. Wir haben ihr gesagt, das ist alles nicht glaubwürdig. Und aber sie ist halt nicht aufgetreten, und hinterher war das eine super Einnahmequelle für die. Und da reden die ja heute noch davon, dass sie angeblich nicht auftreten durfte und dass sie deswegen so ein Riesenopfer ist und dass sich jede Kritik an dem Quatsch, den die Frau erzählt, deswegen natürlich verbittet, ne? Weil jetzt ist ja der Beweis da. So, irgendwelche Leute stört das, und das bedeutet ja, dass sie recht hat. Genauso wie hier jetzt wieder mit diesem Krempel halt eben auch, ne? Irgendwelche Siffis finden es bescheuert, und das bedeutet natürlich, dass die Judith und der Don und die ganzen Leute alle Unrecht haben, und die natürlich ja, Recht hat damit, dass sie gegen die da irgendwie feuert und sich geil findet und White Devil trennen lässt und Twitter brennen sehen will und was weiß ich nicht was alles. Why Irony? Obwohl ich eigentlich alles ernst meine. Ich finde es auch sehr lustig, dass der Volksverpetzer mit dem Aufruf mehr oder weniger seinen Artikel schließt. Man soll sich bewusst werden, welche Konsequenzen es hat, wenn man derartige, ja, Kampagnen gegen eine Einzelperson betreibt, nur weil man sich streitet. Viele Grüße auch an den Volksverpetzer von Rainer Meier, alias von Alfonso. Yeah. Ja, viele Grüße von allen. Also, oder von Judith oder von Brechtgen oder von sonst irgendwem, den ihr hier in so eine Liste einsortiert und in eine rechte Ecke stellt, als hättet ihr das zu entscheiden. Das ist wirklich widerlich. Ja, vor allen Dingen eure Drohnen, die sich die Scheiße durchlesen, sind diese sogenannten Antifaschisten, die dann auch wieder alle meinen, sie wüssten ganz genau, wie man die Welt verbessern kann, indem man gegen die Bösen aufhört. Wir wissen noch, die Immobilienmaklerin da in Leipzig-Konnewitz, die hat es doch verdient, Chris. Das weißt du doch. Die hatte es verdient. Die war schlecht, die war böse, die ist halt verprügelt worden. Aber der Frau Kuhnke irgendwie irgendwas schreiben, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, auf keinen Fall. Streit ist in Ordnung, aber wir müssen zu einer Diskussionskultur ohne Nazis und SIF-Twitter zurückkehren können. Moment mal. Wir müssen das machen, was der Fleischhauer geschrieben hat, nämlich alles genau in dem Rahmen zuständig lassen, wo die Leute sowieso schon meinen, dass es alles genauso ist. Genau. Und Nazis bekämpft man nicht dadurch, indem man ständig darauf hinweist, wie ebenso vermeintlich schlimm Linke sein. Der Leak der Privatadresse mit samt rassistischen Morddrohungen kurz vor dem Jahrestag des letzten rechtsextremen Mordanschlags in Deutschland, des letzten rechtsextremen Einzelfalls, soll ein deutlicher Hinweis dafür sein, dass die wahre Bedrohung für Diskurs und Gesellschaft und Menschen eben aus dieser Ecke kommt. Nein, die kommt aus beiden Ecken, verfickt. Nochmal. Auf Twitter haben aber auch Leute geschrieben, dass sie ihre Adresse selber geleakt hätte. Ja, sie hat wohl, hat jemand im Chat eben geschrieben, sie hat die Marke eintragen lassen und dabei ihre Privatadresse verwendet. Die Marke Quadromob oder welche? Quadromilf. Okay. Ja, da muss man eine Adresse eintragen. Ja, keine Ahnung. Also, das ist ja auch das Ding, natürlich klar, wenn die Leute da wirklich sie da irgendwie bedroht haben oder so, dann finde ich das natürlich nicht richtig. Aber, was ich auf jeden Fall sagen muss, zu diesen ganzen Leuten, die dann alle damit losrennen und damit rumwedeln, es tut mir leid, ich bin da ein gebranntes Kind, wenn solche Leute irgendwelche Spendenaufrufe starten. Und was ja auch geil war, irgendwie diese Formulierung, was jetzt irgendwie mit der Polizei dabei zu tun hatte, war irgendwie, die Polizei würde nicht helfen wollen oder so. Und wenn ich sowas lese, dann werde ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr skeptisch. Also, und dann tut es mir furchtbar leid. Also ich weiß, dieser Modus ist kein schöner Modus, so dass man einfach mal davon ausgeht, dass die Leute einen anscheißen oder so. Aber in diesem Bereich, mit dieser ganzen Geschichte dahinter, Amadeo Antonio, Spendenaufruf, Shiro, jetzt stopfen wir allen das Maul, weil ansonsten leiden die Leute oder so, glaube ich kein Wort. Will ich das alles sehen, will ich das komplett sehen, will ich genau wissen, was die Polizei dir da gesagt hat. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das war ja auch bei diesen ganzen Geschichten mit Gamergate damals und so, dass die ganzen Leute, die da irgendwie halbwegs Ahnung von hatten, gesagt haben, wenn ich da zur Polizei hingehe und irgendwie sagen, dass man Leute, die teilweise Erfahrungen gehabt haben mit irgendwelchen Islamisten oder so, die ihnen da gedroht haben, die alle gesagt haben, die Polizei sagt dir, red da nicht drüber, weil du behinderst diese ganze Ermittlung von uns, behinderst du darüber, dass die Leute das halt wissen irgendwie, was hier irgendwie in Phase ist und so, was wir tun und so weiter und so fort. Und das behinderst du alles damit, red da nicht drüber, mach einfach weiter so, ne, und red da nicht drüber. Und wenn die Leute dann kommen und sagen, hier, ich bin das Riesenopfer, gib mir mal erstmal Geld und die Polizei wollte mir nicht helfen, ich glaube kein Wort. Ich glaube kein Wort davon, tut mir leid, ist so. Also, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Scheiße redet, ist einfach sehr, sehr hoch. Weil ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr bei der Polizei aufgerufen ist und gesagt habt, oh, sie werden bedroht, sie werden bedroht, sie sind eine Person des öffentlichen Lebens, ladida. Das kann ja gar nicht sein, dass sie bedroht werden. Trollala, gehen Sie mal weg hier, gehen Sie mal weg. Alles eine Abteilung für. Oder dass die ihr gesagt haben, ja, ist okay, nehme ich auf, nehme ich ernst so, aber reden Sie doch mal schon drüber und starten Sie einen Spendenaufruf. Bestimmt nicht. Bestimmt. Ich möchte noch ein besonders pathetisches Zitat. Also da ist mir dann wirklich die Klappe runtergefallen. Ich hoffe, dass wenn ich ein weiterer Einzelfall werde, ich es alleine bin und nicht auch meine Familie. Weißt du, Jasmina, zusammen aus dem Fernseher, niemand bringt dich um. Vergiss es einfach. Das war, glaube ich, die Ironie jetzt gerade, oder was? Ja, ich also, das ist ein Witz. Nein, das kann auch nicht sein. Ne? Ja. Das ist wirklich verwirrend. Ja, und Judith Bass hat eher gesagt, sie soll Twitter ausmachen, damit sie den Hass nicht mehr abkriegt. Das mit dem Hass nicht mehr abkriegen hat sie zwar nicht dazu geschrieben, aber das war aus meiner Sicht so, wie das gemeint war und wie man es eigentlich auch in dem Kontext nur verstehen konnte. Aber hieß natürlich auch wieder, sogar der Restle irgendwie, glaube ich, war es sogar, der irgendwie getwittert hat, so, ja, und dann wird ihr gesagt, sie soll einfach Twitter ausmachen, als ob der Rassismus dann weggehen würde. Nee, der Rassismus geht da nicht weg, Georg. Aber wenn die Leute auf einen einprügeln, dann ist das doch nachvollziehbar, dass man den Leuten dann den Rat gibt, gib dir die Prügelei nicht. Dann mach dein Twitter mal für ein paar Tage aus oder mach ein Schloss dran oder was weiß ich nicht was und lass den Krempel wieder runterkühlen und dann ist wieder alles gut und dann geht's wieder weiter im Leben, weil es ist nur scheiß Twitter. Aber wie dann die Leute wieder abgegangen sind von wegen so, ja, du hast gesagt, es gibt keinen Rassismus. Du hast gesagt, die Leute sind selber schuld. Na, also... Ja, und auf Judith sind sie auch rumgedroschen und haben ihr Buch untergevotet. Zwar nicht viele, es waren vier Leute oder so, aber trotzdem, ich finde es ganz schön frech, auf jeden Fall ist das. Ne? Und womit? Mit so Sachen, wo einem wirklich, also wo ich, als ich mir das durchgelesen habe, halt auch so Vorstellungen schon wieder kriege, ne? Also wo halt auch diese ganzen super tollen Punkte hier, ne, mit Cancel Culture, die es nicht wirklich gibt, die es nur von rechts gibt, bla bla bla, diesen ganzen Scheißdreck, den sie in ihre Artikel reinschreiben, das stand genauso dann in diesen Bewertungen da drin. Also das sind Leute, die wirklich, ne, das, was sie da immer sagen, das sind wirklich Leute, die nur diesen Drecks-Volksverpetzer irgendwie lesen und dann losrennen und sagen, oh, ich muss jetzt die Welt retten, hier, der Volksverpetzer hat mir gesagt, das ist hier alles Unrecht und jetzt lese ich mir das Buch von der Judith Bass nicht durch, aber ich schreibe der Rechtsradikalen mal hier rein, dass sie da total dumm ist und gar nicht weiß, was hier los ist und die Cancel Culture, die ist von rechts, das ist alles, was ich hier gelesen habe, Volksverpetzer, bla bla bla. Ne? Also und das nur reproduzieren, also genau diese Scheiße halt wieder, diese den Leuten hier vorwerfen, dass die alle drohnenmäßig dann irgendwie los aussterben, das ist genau das, was dann passiert, aber halt wegen diesem Kram, was die Menschen hier wollen. Und jeder, der sich normal mit den ganzen Sachen irgendwie beschäftigt oder so, der tickt auch nicht so aus. Und irgendwelche sachlichen Beiträge über das, was die Leute hier objektiv tun, wie von der Kelani oder vom Don oder von der Judith in ihrem Buch, wo sie ja diese ganzen Heinis alle zitiert, diese ganzen D'Angelos und diese ganzen Leute. Das ist ja nicht so, dass sie da irgendwie schreibt, ja, und die D'Angelo übrigens, die ist total scheiße und eine Kulturmarxistin, Ende vom Buch. So, ne, hasst die mal bitte. Oder irgendwas, ne? Sondern das wird ja alles dargelegt. Und klar, man äußert dann seine Einschätzung dazu, aber diese Einschätzung, die muss man ja dann nicht teilen als Leser. Ne? Und es wird alles vernünftig dargelegt und dann kann man sich da seine Meinung drauf bilden. Und das Gegenteil davon ist dieses Ding, was die Leute machen, die da kritisiert werden. Die stellen sich hin und sagen, ja, der Rassismus ist überall und alle Weißen sind davon betroffen und das ist alles nur ein Konstrukt Weisheit und das ist gar nicht und Hautfarbe und wir müssen jetzt nur in Rassen denken, weil Farbenblinder ist falsch und ne, Punkt, so immer. Das sind alles Tatsachenäußerungen, wo wir dann alle einfach nur unsere Scheuklappen aufsetzen sollen und losmarschieren sollen, sonst kommt die Passmann von der Seite und sagt, ja, werden wir jetzt hier wieder hysterisch genannt, nur weil wir irgendwie die ganze Zeit immer sagen, die Welt geht unter, das kann nicht sein. Ja, scheiß liberale Männer, mach sie weg. Ja. Oh Mann, ey. Ja, hier extra drei zu Anfang der Woche auch wieder. Wie hatten sie es denn? Die größte Bedrohung für das Land ist der Rechtsextremismus oder so. Puh, weiß ich nicht genau. Glaube ich irgendwie eher nicht. Ne? Zahlenmäßig ist es ja so, wenn irgendwie 300 Rechtsextreme irgendwo eine Demo machen, dann stehen dann 3.000 bis 30.000 Gegendemonstranten bereit. Ja, und auch was diese Anschlusssache angeht, von der sie ja immer meinen. Die meinen ja immer, alles wäre irgendwie anschlussfähig an Rechtsextremismus, das wir vorhin schon hatten mit John Peterson und so, ne? Also bei sämtlichen Demonstrationen, wo ich bisher gewesen bin, mit irgendwas mit bunt bleiben und keine Ahnung wie was, und das war ja sogar diese NDR, wo sie da vor 2 Jahren dieser eine NDR-Journalist da irgendwie von der NPD irgendwie angemacht wurde und die da irgendwie eine Demonstration gegen ihn da vom NDR-Rundfunkhaus in Hannover machen wollten. Da bin ich ja zu dieser Gegendemo gerannt, auch noch nicht mal nur, um mir das anzugucken, sondern auch wirklich eigentlich, weil ich es unmöglich finde, dass man da so irgendwelche Journalisten da irgendwie sich rauspickt und die dann einschüchtern will oder so. Aber was habe ich da gesehen auf dieser Demo? Diese ganze Folklore, ne? Diese ganzen linken Geschichten, da wurde sich aufgeregt über irgendwelche Vereine, die keine Gemeinnützigkeit mehr haben, da wurde sich aufgeregt über da wurden irgendwelche kurdischen Volkslieder gesungen, da gab's einen Typen, der mit einer Flagge von der Sowjetunion, mit Marx und Lenin da drauf, da rumgestanden ist und so einfach mittendrin zwischen den Leuten und so, Wo man ne? sich so total gerne dazu Und stellt, immer, ne, so Sachen, ja. Das ist halt dieses Ding, wo ich sagen muss, nee, Leute, dieses ganze Zeug, was ihr da irgendwie mal dann meint, das ist anschlussfähig so. Und ihr habt das Problem, euch davon zu distanzieren und so. Ihr habt das Problem. Bei euch stehen diese Leute rum, die alle da radikal sind. Und ihr seid der Meinung irgendwie, dass die mit euch auf der guten Seite irgendwie wären. Weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, was in eurer Welt irgendwie vorgeht, dass ihr irgendwie meint, diese NPD wäre irgendwie repräsentativ für irgendwas oder wie? Oder für Liberale wahrscheinlich auch noch oder so, was ihr euch da irgendwie in Also einem kranken Hirn irgendwie da irgendwie vorstellt oder so. Und das ist das Ding, was die Leute offen macht, dieses ganze ewige, alles geht den Bach runter, wenn wir jetzt nicht sofort unsere linke Ideologie auf 100 drehen und uns unsere Scheuklappen aufsetzen und losmarschieren. Das ist das Offene. Das ist das, was uns im Moment am ehesten in irgendwelche autoritären Tendenzen führt. Und nicht Rechtsextremismus. Also tut mir furchtbar leid. Oder tut mir nicht leid, tut mir für euch Auf leid. Rechtsextremismus hat ja gar keiner Bock. Nee, Also, kein Mensch. außer Also ein paar schon ewig Menschen, aber Gestrigen, wer will ja. das denn? Okay. Apropos Life is Offenheit für your. falsche Ideologien, ja, Nina Kiel. Ja, die Frau Kiel, das ist eigentlich ein Nachtrag zu einer Geschichte, die wir letztens irgendwann hatten. Da hatte ich, glaube ich, sogar gesagt, da werde ich mich melden, sobald es was Neues gibt. Da ging es nämlich darum, dass die Frau Kiel Mitarbeiter für ein Spiel gesucht hat und gesagt hat, schickt mir eure Resümees, ich prüfe die und leite die dann weiter. Und ich fand das ziemlich lustig und hätte Geld darauf gewettet, dass es bei diesem Projekt um Steuergelder geht. Jetzt kommt der nächste Tweet von Frau Kiel und dann steht hier gleich dabei, Call of Prev. Wer sich diesen idiotischen Namen ausgedacht und bis zu dem Punkt hier mitgeschleppt hat, der gehört schon mal eigentlich, ne, ich sag's nicht, das ist Ich wieder ein verstehe das Aufruf. erstmal noch nicht. Das ist ein Prävention, also Also, Prevention. Ruf nach Prävention, ja. Okay. Es geht nämlich um ein Smartphone-Spiel, das hier entwickelt werden soll mit Unterstützung der Bundesregierung. Und zwar hat die 1,6 Millionen Euro da reingesteckt, damit Jugendliche sich Aber hatten wir das besser nicht gerade treffen erst können. von dieser, da ich meine, gut, also das ist jetzt eine rhetorische Frage. Das wird natürlich wieder was Neues sein, aber aus meiner Sicht ist es ja wahrscheinlich wieder genauso wie dieses Ding von dieser Anne Frank, Gedächtnisstätte, was wir letztes Ja, Jahr man kann hatten, halt ne? mit offensichtlich Geld mit solchen Projekten Wo man eintreiben. dann wieder 3, 4 Punkte irgendwie anklickt und irgendwelche Geschichten dann irgendwie bekommt oder so. Also halt so ein Choose Your Own Adventure oder irgendwelche Sachen, die da rumdudeln, und das ist dann angeblich ein Spiel oder wie? Oder ist das, oder? In Call of Prev müssen sich die Spieler mit verschiedenen Lebenswelten auseinandersetzen Über und eigene Denkmuster kritisch hinterfragen. Sims, ne? Einer potenziellen Radikalisierung durch extremistische Medieninhalte oder gezielte Ansprache entsprechender Gruppierungen soll so vorgebeugt werden. Also das schreiben die über das Ding und da kommen halt die Stellenbeschreibungen noch. Aber ich hatte recht, Frau Kiel ist natürlich nicht in der Lage, selber was auf die Beine zu stellen. Nein. Keiner Ja, von denen hat. aber sammelt jetzt halt eben für staatliche Institutionen und mit Sicherheit ja auch von irgendwem Genau. da wieder ausgesucht, ne, weil sie ja so eine Ja, natürlich. wunderbare politisch vernünftige Dame Weil ihre ist, ne. Journalistenfreunde sie oft genug erwähnt Hat sie haben. eigentlich Hallo, Herr dieses Bronski. IGF-Finalist-Ding da schon länger drin stehen? Oh Gott, IGF-Finalist. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Und They-Them-Pronomen, ja, dann okay. Ja, aber IGF, das war auch dieses korrupte Ding, ne? Es gab da Hinweise drauf, dass dann nicht alles, zum Beispiel, dass Face gleich zweimal den gleichen Preis gewinnen konnte in 2 Jahren und solche Sachen. Ja, Ja. und Leute, die da dran auch als Preisrichter teilgenommen haben und dann irgendwie gesagt haben, dass es da die ganze Zeit nur darum geht, wer jetzt irgendwie mal einen Break braucht und wer jetzt irgendwie ja, politisch gutes. Wer es mehr gebrauchen kann, Naja. das Preisgeld. Also wenn ein gutes Spiel von Leuten da war, die schon Geld verdient hatten mit dem Spiel, hat man gesagt, lass mal die anderen nehmen. Und einer von den Judges soll angeblich auch mit Frau Quinn Körperflüssigkeiten ausgetauscht haben. Aber gut, das sind natürlich Privatgeschichten. Mehr Ja, aber nicht. ich meine, dieses mit den finanziellen Verstrickungen war ja auf jeden Fall noch größer. Ne? Da war sogar dieser Chef von dem ganzen Ding irgendwie, der war doch auch so ein Investor von FES, oder nicht? Ja, irgendwie sowas. Aber ja, ich müsste auch mal alte Internet-Aristocrat-Videos gucken, Ne, ich um glaube, das dafür Geld. kannst du am besten ein altes Shortfit Otaku-Video gucken, der jetzt auch wieder angefangen hat vor 2 Wochen oder so. Ich auch gesehen. Und die Videos, die er gemacht hat, fand ich auch wieder sehr gut auf jeden Fall. Gut Shortfett Otaku recherchiert. wieder gut eingestiegen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es war alles auf Englisch, der Kanal, aber sehr guter Kanal, auch von einem, ja, absolut aus meiner Sicht liberalen, vernünftigen Typen, der auch ganz viel Kontakt hatte mit dieser ganzen Social Justice Ideologie in der Universität und da aus meiner Sicht sehr gut Bescheid weiß über die Sachen, über die er da redet und das auch immer vernünftig mit viel Maß und guten Argumenten. Ich muss irgendwie einen Verein gründen und dann auch sowas lancieren. 1,6 Millionen Euro über 3 Jahre. Oh, Da sehr bist du schön. doch ein gemachter Mann Oder danach. zu zweit, oder zu dritt aus. Ja, genau, wir wissen, wie man die Leute deradikalisiert, ne? Sind da Aber, schließlich also, ey, unradikal Leute, aufs für so einen Gamergate. beschissenen Titel, ich möchte es nochmal sagen, Call of Pref ist einer der dümmsten Titel, die mir je untergekommen sind. Also wirklich absolut unterste Schublade. Und so Möchtest wird du das es Call Spiel to wahrscheinlich. Friend heißen oder so? Zum Beispiel. Call of Pref ist einfach dumm. Das ist einfach Call of Prevention, keine Ahnung, was soll das Ja, bedeuten? Call of Präventionsarbeit. Ja, Ja. aber also, Unironisch. ja, unironisch. Oh Gott. Prevention plus Irony. Oh, Das ist hey, aber. fuck, okay. Wenn wir das E und das R vertauschen, ist es Call of Perf, ne? Pervies. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Vor allem dann hat es was mit. Also, ich kann ja noch mal was vorlesen. Das Projekt verfolgt einen phänomenübergreifenden Ansatz. Unser Team möchte mit jungen Menschen über verschiedene Ausschluss- und Ungleichserfahrungen sprechen, sowie die Gemeinsamkeiten in den Haltungen und Wechselwirkungen von Rechtsextremismus und islamisch begründetem Extremismus diskutieren und reflektieren. Dabei greifen wir auf Methoden des Game-Based Learning zurück und den Rest lese ich wirklich nicht vor, weil Das wenn hier schon Game-Based Learning gesagt wird, dann wird es wirklich nicht mehr besser. ist ja Aber phänomenal. auf Plepperei. jeden Fall, das Projekt ist in zwei Phasen eingeteilt. Die Entwicklung eines erweiterbaren, plattformunabhängigen Mobile Game und Editors für den Einsatz in der politischen Bildungsarbeit zur Prävention von Radikalisierungstendenzen. Der Einsatz des Mobile Games im Rahmen von bundesweiten Seminaren und Workshops mit jungen Menschen zur primären und sekundären Prävention von Ich kann islamisch begründetem und rechtem Extremismus. Linker Warum nicht? eigentlich? Warum, aber links spielt keine Rolle. Ne? Und mir ist auch noch nicht so ganz klar, worum geht es in dem Spiel selber? Links gibt Ist es dann das so als ein, Zusatzmission zu ja, kaufen. also ich bin mir So ein sicher, dass, wie Puzzlespiel, gesagt, finde den ich bin mir oder sicher, das Whack-a-Mole, wird finde den Nazi oder so. wieder so sein wie dieses Ding von der Anne-Frank-Stelle. Also so ein Spiel, wo du quasi durch so eine Geschichte durchklickst. Und dann hast du am Ende, dann hast du was Eine gelernt. Visual Novel. Ja, das wird das sein. Also das wird kein richtiges Spiel sein oder so. Aber ich hab übrigens auch eine Idee für Prävention. Und zwar Würde ich sagen, wir entwickeln so ein Spiel, für den Fall, dass die Außerirdischen uns angreifen. Da brauche ich so ein Spiel, wo man schon mal trainieren kann, gegen die Gegend zu schießen. Da bist du quasi unten so ein Schiff, das dreht sich dann da so So rum und sieht's aus. von oben kommen die Außerirdischen immer näher und das nenne ich dann, Call auf Call of Aliens oder so. All of space. Und Space Alert. ich glaube, das. Und ich erwarte, dass das öffentlich finanziert wird, weil, wenn die Außerirdischen wirklich hier angreifen, ne, dann werden die Leute leiden und sterben. Und das wollt ihr doch. Das könnt ihr wohl nicht hinnehmen. Das Qualvoll, wäre ja qualvoll. rechtsextrem, wenn ihr das. Wenn ihr das. Ich stelle mir schon die Kinder auf dem Schulhof vor, so, ey, guck mal hier, ey, ich habe jetzt 3 Wochen das Spiel gespielt, jetzt bin ich nicht rechtsextrem geworden, ich gehe mir jetzt den DLC holen, damit ich nicht extremer Muslim werde. Ja, Genau, klar, natürlich. in dem DLC gibt es noch drei Vorurteile, die ich hinterfragen kann. Ach so, den Linksextremismus gibt es als DLC dann. Aber der ist dann nicht Genau. mehr kostenlos. Ja, Ups, genau, ist nur für junge Liberale, muss der Vater und erstmal vielleicht sagen. kann man da so Microtransactions einbauen. Immer wenn man was verstanden hat, kann man dann freiwillig irgendwie Geld an Sheroes spenden oder an eine ähnliche Organisation, um die Schuld des weißen Schülers abzutragen. Ja, aber Gamification ist doch auch total Nazi, oder nicht? Das ist doch schon wieder so Leistungsgesellschaft, was du da machen willst. Das wird, glaube ich, in den Faschismus führen. Das ist ja nur wieder deine White Supremacy-Sicht auf diese Sachen, dass es da irgendwie um Achievements gehen sollte oder so. Was, also wirklich. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Zuschauer schon wieder radikalisiert hier, nur wegen deinen. Ah, es tut mir so Du schon leid. wieder mit deinem freien Markt und so. Jetzt habe ich den Ewe schon rausgeekelt und jetzt kommst du mit dem Kram hier an. Ja, vielleicht muss man auch einen kennen da oder so, damit man sowas verkauft bekommt, so ein Nee, Spiel. die kennen die Tante vor allen Dingen, weil die auf 1000 Panels gewesen ist in ihrem Leben schon. Also wirklich, jedes Mal Gamescom und so, da haben die immer ringsherum noch so ein, unsere Computerspiele sind gesellschaftlich total relevant, das ist total wichtig, nehmt uns ernst, Politik, nehmt uns ernst, nehmt uns ernst. Und da war die Tante so oft bei irgendwelchen Sachen. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht. Okay. Aber ja, und gegen links, der Verfassungsschutz in Niedersachsen hat jetzt hier die Dame auf der linken Seite von diesem Foto, auf jeden Fall, Die sehen nur ganz harmlos aus. die ist jetzt wohl die Leiterin von der Geschäftsstelle von der Linkspartei Niedersachsen und ist mir auch persönlich bekannt, weil die nämlich auch mal in Hannover 2013 eine Bürgermeisterkandidatin war. Und deswegen, daher kenne ich die halt noch. Und die wurde jetzt wohl mit V-Leuten ausspioniert, also richtig nachrichtendienstlich, halt wegen Linksextremismus und dann noch eine andere Person aus der Linkspartei in Niedersachsen. Da wurden die jetzt nach Paragraph sowieso vom Gesetz irgendwas jetzt drüber in Kenntnis gesetzt, dass da in der Vergangenheit eine nachrichtendienstliche Behandlung stattgefunden hat. Und die Taz findet das natürlich wieder falsch und schlimm und ja. Ja, ist ja auch nicht richtig, wenn es da keine, also weiß ja nicht, was es da für Hinweise oder ähnliches gab, aber grundsätzlich sollte das eigentlich nicht passieren als Politiker. Naja, die ist jetzt halt nur Geschäftsstellenleiterin. Die hat ja kein Ach Mandat so, okay. bekommen. Die war Kandidatin von Bürgermeister, aber Bürgermeister geworden ist damals der Herr Schostock. Das war ja der Herr, der dann erstmal den Genderkrempel da eingeführt hat in Hannover als Pilotprojekt mit freundlicher Unterstützung einer Dame, die auch im Duden Verlag ein Buch über Gendern geschrieben hat und in Hannover an der Uni unterrichtet. Das war quasi so die Pipeline, die dazu geführt hat. Und später ist der Schostock dann über so eine Affäre gestolpert, die irgendwas mit Irgendwas mit Mitarbeitern und Gehältern oder Urlaub oder irgendwie so. Ich kriege das immer nicht mehr richtig zusammen. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall Rathausaffäre, Hannover, Schostock, gibt es genug Artikel drüber. Ja. Und hier ist aber jemand, der jetzt gerne wechseln möchte von seinem Beamtenjob als Chef des Thüringer Verfassungsschutzes gerne in den Bundestag für die SPD, der Herr Kramer. Und hier jetzt Cicero schreibt, in Thüringen als Kämpfer gegen die AfD einen Namen gemacht hätte er sich. Für die SPD wieder ein Monster. Thüringen ist natürlich rot-rot-grün regiert. Und ja, unter Leitung der Linkspartei, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen, also SED-Regierung in Deutschland nach der Wiedervereinigung. Und da war der gute Herr Verfassungsschutzchef und wofür wir den Namen Stefan Kramer auf jeden Fall auch kennen. In der Vergangenheit schon. Na, wer erinnert sich? Ich weiß, da war noch irgendwas, aber ich weiß, irgendwo im Vorstand oder Amadeo und der Stiftung. Genau, Vorstand von der Jetzt Amadeo. weiß Also eigentlich in diesem Stiftungsrat war er hier drin oder Oder ist so, immer ja. noch drin. Ne? Also hier, Ja. der Herr Kramer, genau. Ja. Ende Aber mit 2015 der Präsident des Funktion, Thüringer glaube ich, ne? Verfassungsschutzes, in diesem Amt seine langjährige Tätigkeit als Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, als Direktor des Europäischen Büros gegen Antisemitismus des American Jewish Committee voraus. Das ist irgendwie das, was hier die Amadeo-Antonio-Stiftung über den Herrn schreibt. Und ja, was halt eben auch war in der ganzen Zeit, also man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass das jetzt wirklich ein Zusammenhang ist. Fakt. Das Einzige, was halt eben man sagen kann, ist, dass diese Dinge halt geschehen sind. Und das ist natürlich, dass sie da in Thüringen auch dieses Institut für demokratische Zivilgesellschaft gegründet haben, von der Amadeo-Antonio-Stiftung in Trägerschaft. Und das war ja irgendwie sowas, wo es vorher Zoff gab über diese Ausschreibung davon, weil eigentlich eine Universität, glaube ich, in Thüringen sich da auch drum beworben hatte oder bewerben wollte, aber das wohl irgendwie ohne Ausschreibung dann an diese Amadeo-Antonio-Stiftung gegangen ist. Das war damals so ein Zankapfel. Also auf jeden Fall, das ist halt eben der Stand der Dinge und dieses Institut für demokratische Zivilgesellschaft, das ist ja auch zitierfähig für irgendwelche Naumann-Stiftungen, die dann da irgendwie über sogenanntes Deplatforming dann irgendwie schreiben, dass das ja durchaus eine Sache ist, die man tun könnte, gegen irgendwelche Rechtsextremen natürlich wieder ausschließlich. Und zwar dann auch sagen, so ja, der Nachteil ist natürlich, dass sie sich dann in ihre eigenen Räume dann flüchten, wo sie dann nur noch alleine dann in ihrem eigenen Saft schmoren und das vielleicht eventuell auch zur Radikalisierung noch mit beitragen könnte, natürlich dann, ne, wenn sie dann irgendwo sind, wo man wirklich überhaupt nichts anderes mehr hört. Und dann eventuell auch dazu beitragen könnte, dass man sich als Opfer inszenieren kann von irgendwelchen Kampagnen und vielleicht eventuell die Leute einem auch dann mehr glauben, weil man dann irgendwie sagen kann, ja, hier, guck mal, ich wurde ja hier gesperrt und die wollen ja dann hier mich jetzt zum Schweigen bringen und dann überleg doch mal, hör doch mal zu hier irgendwie, was ich dir zu sagen habe, weil das muss ja wohl irgendwie wichtig sein, weil andere Leute wollten ja dann das, fanden das ja so wichtig, dass sie mir das hier verboten haben, das zu sagen und lauter solche Dinge, ne? All Aber diese im vielen Endeffekt, Leben, das kann die SPD einfach im nicht Endeffekt bedenken. bleibt halt immer noch das da halt davon übrig, dass man dann trotzdem halt irgendwie immer noch, ja, das dann trotzdem irgendwie immer noch fordert dann aber dann, ne? Also mit diesem Kram, weil die hatten ja auch ihre wunderbare Vorstellung von dieser angeblichen Studie über die Plattforming, wo ja unter anderem auch vulgäre Analyse drin aufgeführt war, zum dass ja schon für verschiedene Kanäle gelöscht worden sind. Und ja, da hatten sie ja so eine Vorstellung und da hatten sie so einen Typen dabei von Hope Not Hate aus England, der auch irgendwie gesagt hat, dass es das ja ganz toll wäre, irgendwie aber immer noch nicht genug gemacht wird und so die Plattforming von diesen ganzen Hassgruppen und Hassgruppe, Hassgruppe, Hassgruppe und dieses Hope Not Hate, die haben ja auch schon irgendwie gegen den Sargon und alle möglichen Leute da irgendwie da angelabert. Also da halt eben auch Leute reingeschrieben unter Hassgruppe, wo ich halt auch sagen würde, das ist halt Quatsch so, ne? Und ziemlich, ziemlich, ziemlich einseitig, ziemlich heftig halt, dass man da halt, ja, irgendwelche Leute halt einfach als, dass man dann sagen kann, so, ja, die müssen jetzt ausgeschlossen werden hier, weil ja ansonsten auch wieder die Leute alle leiden und es führt dann wieder alles zu diesem und jenem und so. Und da gibt es überhaupt gar keine, dass man sich gar nicht mehr irgendwie die Unterschiede irgendwie anguckt oder das alles möglichst weit auslegt, wie das in Amerika ja dann eher der Fall ist, dass man dann irgendwie so sagt, so, das ist nur die Sachen, die jetzt wirklich akut und sofort irgendwie dazu aufrufen, irgendwelche Dinge zu tun, die nicht erlaubt sind. Diese Sachen müssen dann partiell halt eben, muss man dagegen vorgehen. Und generell darf natürlich das Recht der Leute, da ihre Meinung kundzutun. Und das kann ja auch bei Leuten, die ganze Zeit nur Bullshit reden, kann das ja trotzdem sein, dass sie irgendwann zwischendrin in dem ganzen Bullshit auch mal Sachen dann versteckt sind, die aber wiederum stimmen. Ne? Also das ist ja so dieses berühmte Alex-Jones-Phänomen. Ja. Gibt es aber alles nicht, weil es gibt nur Hassgruppen und gute Gruppen und wir machen jetzt die Plattforming, damit die Hassgruppen dann weg sind und damit die guten Gruppen dann nicht leiden müssen. Und das ist dieser Krempel, der jetzt wirklich in sämtliche Bereiche irgendwie getragen wird, weil diese Amadeo-Antonio-Stiftung ja da als Experten dann irgendwie gelten und dieser Krempel, was sie da schreiben in diesem Institut für demokratische Zivilgesellschaft, was aus meiner Sicht einfach alles nur deren Meinungsäußerung ist von irgendwelchen Aktivisten und mit Empirie nicht besonders viel zu tun hat. Ja, und halt von Leuten dann wieder genutzt werden kann, um ihre Kulturkämpfe da abzufahren, weil sie dann halt wieder sagen können, ja, das ist alles einseitig und so weiter und so fort, dann machen wir mal. Ja, also auf jeden Fall wird halt eben natürlich, wenn der Herr Kramer in den Bundestag kommt, ist es, denke ich mal, anzunehmen, dass auf jeden Fall die Amadeo-Antonio-Stiftung dann da im Standing nicht fallen wird, eher noch steigen wird, wenn das überhaupt noch möglich ist, weil sich ja mittlerweile halt wirklich alle auf die berufen. Ne? Also mal abgesehen von der AfD natürlich, also bei der FDP sind die auch schon gelandet. Der Herr Kuhle war da auch bei dieser Vorstellung von diesem Bericht mit dabei, habe ich mir allerdings noch nicht angehört. Das ganze Video war 4 Stunden lang, habe ich irgendwann schon mal mit angefangen, aber habe ich noch auf meinem Zettel, muss ich mir noch mal zu Ende anschauen. Ja, aus meiner Sicht alles sehr, sehr, sehr einseitig. In den trockenen Tüchern ist er, hat er seine Kandidatur, ist das jetzt schon durch, dass er dann auch einen Weiß Listenplatz ich nicht, oder? weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, das war jetzt nur, dass er das jetzt angekündigt hat. Ich konnte den Artikel auch gar nicht lesen, weil der hinter einer Paywall ist. Ich hatte nur den Anriss. Das hat jetzt schon mal gereicht, um da nochmal wieder drüber zu reden. Ja. Ich will das jetzt auch nicht so zum großen Skandal hochjazzen unbedingt, dass jetzt der Herr Kramer da jetzt für den Bundestag kandidiert. Ich weise halt nur auf diese Zusammenhänge hin, die es halt eben gibt. Ne? Also, und ja, kann man von halten, was man will. Herr Kramer war, soweit ich mich erinnern kann, auch mal Geht in das der wieder oder FDP. nicht? Also der ist nicht schon immer in der SPD, der war, soweit ich weiß, auch mal in der FDP. Ja. Also nach außen hin erstmal würde man vielleicht denken, ist ja eigentlich ein vernünftiger Typ dann so, wenn er da in verschiedenen politischen Bereichen irgendwie unterwegs war. Aber ja. Ist schon ein hoher Landesbeamter, ne? Ja, da wollte ich hier nochmal, habe ich ja aus einer Mottenkiste nochmal rausgekramt, auch zum Thema Amadeo-Antonio-Stiftung. Da gab es nochmal diese Sache, dass sie hier über diesen Chef von dem Techno-Label irgendwie geschrieben hatten, der wäre ein Sexist, weil er irgendwie gesagt hat, dass er es als ungerecht empfindet, wenn weibliche DJs zurzeit sehr gefördert werden, obwohl sie seiner Meinung nach meist schlechter auflegen als Männer. Und das sei deswegen für die Frauen einfacher erfolgreich zu werden. Weil sie ja überall gepusht werden oder unverhältnismäßig gepusht werden. Wo ich mir auch nur so denke, ja, entscheidet euch für eins halt, ne? Also entweder ihr labert die ganze Zeit irgendwie, dass wir ja die Frauen überall brauchen und Quoten brauchen und Zielvereinbarungen brauchen und so. Aber dann könnt ihr euch halt auch nicht beschweren, wenn Leute dann in diesem Business irgendwie meinen, so, ja, hier wandern jetzt irgendwelche Leute auch an mir vorbei, weil die hier gewollt werden unbedingt, um auf irgendwelche Zahlen zu kommen, die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind, ne? Oder so. Aber das war auf jeden Fall hier der Grund, warum sie dann geschrieben haben, es wäre hier sexistisch und so weiter. Ne? War es natürlich ganz furchtbar. Und Und das hat er dann halt eben dazu geführt, oder jetzt nicht unbedingt, also es gab noch andere Berichte auf jeden Fall darüber, aber diese Aufmerksamkeit, die generelle Aufmerksamkeit, also auch von diesen anderen Berichten, ich kann jetzt nicht genau sagen, das ist genau das Ding von der Ahmadinejad-Stiftung, weil das war auch in allen möglichen Fachpresse irgendwie zu lesen, dass der ja so ein ganz furchtbarer Sexist wäre, dieser Chef da irgendwie, aber das hat auf jeden Fall dass das so bekannt war, auf jeden Fall dazu geführt, dass sie dann auf diesem Festival beim, wo war das? Beim Fusion Festival, wo der so ein Set da irgendwie gespielt hat, das wurde dann unterbrochen, weil eine 20-köpfige Gruppe Parolen gegen sein kritikwürdiges Interview aus dem letzten Jahr, also das ist hier von 2018, also das Interview von 2017. Ja, und dann haben die mit Gegenständen geworfen und dann haben sie es halt abgebrochen und danach haben dann nur irgendwie seine Kollegen weitergemacht und er selber nicht. Und ja, ich hätte jetzt vielleicht auch nochmal, fällt mir gerade ein, nochmal nachgucken müssen, was der Typ heutzutage eigentlich so macht, Es gibt was keine sich denn da Gänse in gefangen Deutschland. hat. Ja. Es gibt Aber keine das ist halt Gänse schon das Ding, so 20 Leute im Real Life halt, ne? Irgendwie, die dann irgendwie vor dir stehen oder auf dem Festival, wo sie ja wahrscheinlich auch Eintritt bezahlt haben und dich dann da irgendwie, ja, mit Gegenständen bewerfen, weil du irgendwie was gesagt hast, einfach nur deine Meinung kundgetan hast, die man ja meinetwegen auch bekloppt finden kann, wobei ich es halt eben sehr nachvollziehbar finde, was er gesagt hat. Weil eben gerade aus diesem Punkt, weil sie ja ständig immer rumbaulen, dass alles irgendwie zu männlich wäre und jetzt da über die Frauen reingehievt werden müssen, kommen wir, was da wolle. Na, ja. Aber da wollte ich einfach nur noch mal dran erinnern, das könnt ihr euch noch mal bookmarken oder so, wenn es mal wieder darum geht, um diese Ahmadinejad-Stiftung, die uns ja hier darüber aufklärt, dass die Worte zu Taten führen. Ne? Und uns darüber aufklärt, wer die Opfer sind, wer die Täter sind und was man einfach nur alles machen muss und wen man einfach nur fördern muss und so, damit die Leute nicht leiden und die Gesellschaft besser wird und die Zivilgesellschaft und so weiter, ja. Kleine Erinnerung halt. Und das ist auch eine Empfehlung von mir. Thomas Fischer hat ein neues Buch geschrieben. Thomas Fischer, haben wir ja auch regelmäßig drüber gesprochen. In letzter Zeit zwar nicht mehr so oft, seitdem die ganzen Sachen mit dem Sexualstrafrecht erstmal wieder vom Tisch sind. Werden natürlich alle wiederkommen. Das wurde ja auch schon direkt, nachdem das alles beschlossen wurde, wurde es ja schon angekündigt, dass sie nach Nein heißt Nein, dann natürlich dann Ja heißt Ja jetzt nachschieben müssen. Und da wird ja auch schon medial häufig immer mal wieder für gepeitscht. Und das Ganze ist natürlich ein Dauerthema, Istanbul-Konvention und so. Ist ja jetzt auch wieder mit der Sache mit der Türkei, die da jetzt ausgetreten sind, wieder Thema geworden. Und Herr Fischer hat ein neues Buch geschrieben, das liegt ja auch schon bei mir, habe ich natürlich noch nicht angefangen, weil es noch ganz neu, habe ich mir jetzt erstmal nur gekauft direkt. Das Buch heißt Sex and Crime und über Intimität, Moral und Strafe, wie auch der Titel von diesem Video von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die hier mal wieder ein halbwegs Vernünftiges zustande gebracht hat, indem sie sich den Fischer daher geholt hat, der da mal drüber reden durfte über sein Buch. Und auch dieser Insight alleine von diesem Video fand ich schon wieder sehr interessant. Die Frau Leutheusser-Schnarrenberger, die da quasi als liberaler Gast dann quasi eingeladen war, hat nicht so eine gute Figur abgegeben, war aber auch ganz interessant, was sie gesagt hat. Und also aus meiner Sicht nicht so eine gute Figur abgegeben. Und die ganzen Themen, die behandelt wurden, sind natürlich auch alles Sachen, wo wir auch schon lange und breit drüber geredet haben. Aber auch noch ein paar Sachen, von denen ich auch nicht so richtig viel wusste. Zum Beispiel haben sie da geredet über dieses Umdenken, was stattgefunden hat, von dem, also früher sind diese Sexualstrafgeschichten quasi gelaufen unter diesem sogenannten Rechtsgut, also das ist quasi immer das, was da irgendwie geschützt werden soll, wenn man so ein Strafrechtszeug macht, also das gegen den, wo die Strafe quasi dagegen, wo man sich dann gegen versündigt hat, quasi. Und das Rechtsgut war früher die Sittlichkeit und heutzutage ist es die sexuelle Selbstbestimmung. Also früher hatte man quasi diese Vorstellung von der Sittlichkeit, wo sich die Leute dann irgendwie danach richten müssen. Und das war halt noch die Zeit, wo dann auch so Sachen wie Homosexualität dann eben als unsittlich galten und deswegen da dann auch unter Strafe gestellt worden sind, obwohl die Leute, die jetzt selber daran beteiligt waren, vielleicht überhaupt gar nicht der Meinung waren, dass das überhaupt schlecht jetzt war, was sie da gemacht haben miteinander. Also da quasi ja niemand jetzt wirklich geschädigt war, aber die Schädigung war dann quasi gegen die Sitte, ne? Also die Sitte war dann halt geschädigt in dem Fall. Und das ist jetzt die sexuelle Selbstbestimmung, was für sich ja erstmal auf jeden Fall einen Fortschritt darstellt, jetzt auch durchaus zum Besseren. Und das Interessante dabei, was jetzt sicherlich auch in diesem Buch von Fischer richtig gut rausgearbeitet wird, wo er in diesem Video natürlich auch schon viel drüber spricht, ist jetzt diese ganzen Vorstellungen, die Leute jetzt mittlerweile entwickelt haben, was diese sexuelle Selbstbestimmung jetzt alles einschließt. Und das ist halt eben das, wo ja in der Debatte ist dann immer natürlich die ganzen wirklich krassen Sachen, wo halt jeder jetzt irgendwie sagen würde, das geht halt nicht, rangezogen werden. Aber wenn es jetzt darum geht, was den Leuten irgendwie einfällt, was sie irgendwie meinen, irgendwie, was da auch noch alles irgendwie schlimm wäre, da dann halt eben lauter Sachen irgendwie drin vorkommen, wo man dann wirklich mal drüber reden müsste. Ne? So Dinge wie, was der Fischer halt auch anspricht, dass manche Leute jetzt schon der Meinung sind, die sexuelle Selbstbestimmung ist im Endeffekt schon geschädigt, wenn ich jetzt überhaupt nur Worte an jemanden alleine richte, ne? Die den jetzt irgendwie verletzen. Also das ist so diese berühmte Catcalling-Sache und so, ne? Dass es echt Leute gibt, die irgendwie sagen, mein Recht quasi ist, dass niemand irgendwie, den ich nicht toll finde oder so, mir irgendwas sagt, was irgendwie darauf hinausläuft, dass er sich gerne mit mir paaren würde oder so, ne? Also wo überhaupt noch gar nichts körperlich irgendwie passiert ist, wo ich einfach nur mich drüber ärgere und dann meines Weges irgendwie gehe und mein Leben weiterlebe, dass das schon dann bitte von diesem Sexualstrafrecht als Sexualstraftat dann irgendwie erfasst werden muss, weil in dem Fall dann quasi schon die sexuelle Selbstbestimmung da beschädigt ist, weil irgendwer einfach nur einem hinterhergepfiffen hat oder so, ne? Und dann diese ganzen Sachen, was die Beweise angeht und was irgendwer mal gewollt und getan hat und so weiter und so fort, ne? Das greift er da halt auch auf. Und was halt auch so ein Riesenbereich ist, der immer wieder ausgeblendet wird von diesen ganzen moralen Absolutisten, die einfach nur immer sagen, so die Leute leiden, jetzt drehen wir den Regler auf 100, ne? Wie ich heute schon mehrfach gesagt habe. Also lauter so Sachen wie, was ist eigentlich irgendwie, wenn einer einem irgendwie einen Klaps auf den Arsch gibt oder so, wie will man das überhaupt alles jetzt erstmal, dann muss man dann erstmal dem nachweisen, dass er das absichtlich gemacht hat, dann muss man dem nachweisen, dass diese sexuelle Bestimmung da irgendwie vorgelegen hat oder so, ne? Die da jetzt irgendwie gefordert wird von dem aktuellen Strafrecht jetzt schon und lauter solche Dinge, ne? Und das sind alles so Detailfragen, die bei diesem ganzen ewigen ja, aber die Leute leiden und es kann doch nicht sein und so weiter und so fort. Und willst du etwa sagen, das wäre alles okay, dass Vergewaltigungen gemacht werden oder so, was ja immer das Level ist, auf das dann sofort wieder alles gehoben wird, da komplett verloren gehen, ne? Und also da hoffe ich mal, dass dieses Buch auf jeden Fall auch wieder viel gelesen wird bei Leuten, die da jetzt wirklich Entscheidungsträger sind und dass der Fischer auf jeden Fall weiterhin auch immer eingeladen wird. Der war ja auch letztens wieder bei dieser Anhörung, hatten wir ja auch kurz reingeschaut zu diesem Femizidbegriff, wo er da auch die ganze Sache auf jeden Fall mit seinem Sachverstand sehr gut aufgearbeitet hat, was eigentlich Phase ist und was man eigentlich zu dieser ganzen Geschichte irgendwie sagen müsste, aus einer richtigen juristischen Perspektive. Und was ja auch nachvollziehbar ist für diese ganzen Jahre, was ich auf jeden Fall meinte, warum die Schnarrenberger aus meiner Sicht da nicht so gut war, war diese Sache, als sie aufs Thema Beschneidung gekommen sind. Das ist mir sehr sauer aufgestoßen, weil ich meine, gut, im Endeffekt hat die Schnarrenberger nur gesagt, was Phase ist. Sie hat jetzt nicht unbedingt ihre eigene Einschätzung dazu gegeben. Aber das hat für mich eigentlich auch wieder so gezeigt, dieses Riesengefälle, was wir in diesem Bereich eigentlich haben. Also die Schnarrenberger hat halt die Geschichte erzählt, dass ja dieses Urteil von diesem Kölner Gericht damals, wo sie gesagt haben, das wäre jetzt eine Körperverletzung, dass man da jetzt eine Beschneidung macht. Und was ja dann dazu geführt hat, dass man dann diese ganzen Sonderfälle da reingebaut hat, dass man jetzt halt gesagt hat, die ganzen Männer hier irgendwie kann man jetzt nach bürgerlichem Gesetzbuch einfach weiter halt eben schön beschneiden, unter Berufung auf die Religionsfreiheit. Dass man dann quasi gesagt hat, die Eltern dürfen dann halt eben auch stellvertretend für die Kinder, die ja noch gar nicht religionsmündig sind, das dann einfach halt entscheiden, da die Tatsachen schaffen, dass die Kinder dann halt beschnitten werden, religiös, also die Knaben in diesem Fall natürlich. Dafür haben sie den Fall ja nur geschaffen. Und die Schnarrenberger hat das also in diesem Interview halt eben, oder in diesem Video halt eben auch so gesagt, dass sie gesagt hat, ja, also das Beispiel war quasi im Zusammenhang mit anderen Urteilen, wo dann halt der Staat irgendwie handeln muss oder mit anderen Sachen wie der Kölner Silvesternacht, wo dann halt der Staat sich dazu versucht sieht, direkt zu handeln. Und da hat sie halt dieses Beispiel gebracht, dieses Gerichtsurteil. Und dann hat sie gesagt, das hätte dann dazu gebracht, dass man gesehen hat, dass ja nun jetzt die Religionsfreiheit gefährdet ist und dass man deswegen halt eben ein Gesetz dann gemacht hat, um die Religionsfreiheit dann wiederherzustellen. Und wo ich mir dann denke, wir haben auf der einen Seite eine Diskussion darüber, dass man Leuten nicht hinterherpfeifen darf, dass das quasi schon zu viel ist und dass das schon unerträglich ist für die Menschen und dass man da schon die Leute bestrafen muss, die auf solche Ideen kommen. Und auf der anderen Seite hast du Messer an die Haut von den Leuten. Und da muss man dann beigehen und sagen, das muss auf jeden Fall erlaubt sein, weil ansonsten ja unsere Mein Sky Daddy findet's blöd Freiheit davon irgendwie beschädigt ist. Und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, was die Leute, da kann man ja noch nicht mal fragen. Und die, wenn man selbst wenn man die fragen kann, dann ist es auch alles mit dem Druck dann und so, dann später. Ja, also das ist aus meiner Sicht, und an dieser Stelle, da verstehe ich einfach nicht, ich ralle es nicht, wie man da nicht komplett, also wenn ich da in dieser Runde gesessen hätte, wäre ich erstmal so, wie ich jetzt halt eben auch in Stottern da gekommen, weil das geht aus meiner Sicht einfach nicht zusammen. Also das ist aus meiner Sicht wirklich was man thematisieren muss, wo man sagen muss, Leute, wie uns geht hier jedes Maß verloren. Wir sind hier wirklich sowas von abgedriftet, moralisch irgendwie auf einer Ebene, auf der wir hier irgendwie rumarbeiten, wo bei uns alles irgendwie nur noch irgendwie, ja, bei den Männern ist das schlimm und bei den Frauen ist das andere schlimm und hin und her hier irgendwie dann rumwurschteln und dann da noch groß auf die Scheune Gerechtigkeit schreiben für dieses ganze Unrecht, was wir hier begehen. Aus meiner Sicht wirklich offensichtliches Unrecht. Und ja, das ist mir halt wirklich so ein bisschen die Spucke weggeblieben. Ne? Also ich will ihr da jetzt nichts unterstellen, ich habe auch keine Ahnung. Ich würde sie ja gerne mal dazu befragen, zu diesen ganzen Sachen, was sie eigentlich selber davon hält. Im Endeffekt hat sie da ja nur was gesagt, was halt passiert ist. Ne? Also ich will ihr das jetzt auch nicht als ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass sie das alles richtig und gut findet und so. Ist auch nicht so auskennt, ne? Wie lange ist es her? Hat sie das? Ja, aber ich weiß gar nicht, war sie zu der Zeit eigentlich Justizministerin oder war sie da schon weg? Weil das war ja die schwarz-gelbe Koalition auf jeden Fall. Sie ist ja zurückgetreten wegen der Vorratsdatenspeicherung. Aber es kann gut sein, dass sie zu der Zeit auch noch Justizministerin war. Sie war auf jeden Fall im Bundestag. Also das. Wusste sie es vielleicht besser und hat es lieber nicht so gesagt oder so. Ja, die FDP hat ja mitgestimmt damals bei dieser Geschichte. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Ne? Also die sind ja schon mit dran schuld an dieser Beschneidungsgeschichte. Also da können sie sich auf jeden Fall nicht von frei waschen. Das müssen sie wahrscheinlich auch nicht oder wollen sie wahrscheinlich auch nicht. Aber ja. Ja, ist schon in der Regel, sind solche Sachen auf Informationsdefiziten, ne? Ja, da sitzt halt der Fischer auf jeden Fall viele Sachen halt wiederholt, was wir von ihm kennen. Diese Unterscheidung zwischen Beschuldigten und quasi Tätern, ne, das ist ja auch mal ganz wichtig, weil ja auch gerade in diesem Bereich immer davon gesprochen wird, ist Täter, Täter, Täter, Täter, Täter, Opfer, Opfer, Opfer, Opfer, Opfer. Ne, und das ist halt eben wichtig zu sagen, nee, diese Leute sind nicht zwangsläufig Täter und Opfer, diese Leute sind erstmal Beschuldigte, ne? Und nicht Täter. Und das ist halt auch ganz wichtig. Und das hat er auf jeden Fall wiederholt. Und ja, das wird sicherlich in dem Buch so auch drinstehen. Und da wurden mir auch schon viele Fallbeispiele versprochen von diesem Video jetzt. Und ja, also auf jeden Fall, Video könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Dann habt ihr in 1:30 und das ganze Geplänkel am Anfang könnt ihr gerne noch überspringen. Das war eigentlich nur so von diesem Verlagshaus hier, wo dieser Herr Meier auch dazu gehört, wo sie sich da selbst beweihräuchern, wie toll sie sind. Das könnt ihr ruhig überspringen, das ist nicht so wichtig. Ja, und dann habt ihr hier auf jeden Fall nochmal wieder eine gute Zusammenfassung über ja, wo wir eigentlich stehen im Moment in Deutschland und aus welchen Gründen, ist hier auf jeden Fall dieses Video eine gute Sache dazu. Und ja, Naumann Stiftung, die ja wahrscheinlich wieder nicht viel Aufrufe haben hier. Hier sind es jetzt 200, das ist jetzt hier kein Archive, also von heute. Und zugeguckt haben werden da sicherlich auch ein paar Leute, aber das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen und das weiterverteilen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die zur Aufklärung, zur politischen Bildung wirklich mal beiträgt und nicht irgendwelche Experten von der Amadeo- und Thunde-Stiftung, die meinen, dass die Gamer irgendwie radikalisiert werden oder so ein Bullshit. Und der Rainer Meier von der Stiftung da, der hat geschlafen hier zur Zeit? Oder wie sieht das Nee, der hat aus? nicht geschlafen. Der ist auch nicht von der Stiftung gewesen, glaube ich. Der war jetzt von diesem Drömer Verlag. Wenn Hm. ich das richtig verstanden habe. Nee, sieht nur so aus auf dem Das war der Bild. Moderator halt. Also der Fischer und die Dings haben sich quasi unterhalten und er hat die Fragen vorgelesen, die Leute gestellt haben. Ja, und dann verteidigt er jetzt auch noch den Dieter Wedel vor Gericht, hat Naumann eingereicht. Ja. Ja, habe ich auch gefunden. Ja, er hat sich eine Lizenz geholt zum Strafverteidiger. Er hat sich an den Gauweiler, glaube ich, gewandt, der wohl eine Kanzlei hat. Und für die verteidigt er jetzt den Wedel, allerdings mit jemand anders noch zusammen. Auch einem bekannten Namen, weiß ich jetzt gerade nicht. Steht ja Ja, nicht. einen bekannten Namen, der auch irgendwie Politiker ist und später, glaube ich, auch noch irgendwie zu Worte oder nicht zu Worte kommt, sondern seine Tochter irgendwas war mit der, ne? Dieser Sauter hier. Ach jo. Ja, haben sie ihm noch dann irgendwie gesagt, hätte er sich jetzt nicht die tolle Kanzlei ausgesucht oder so. Ja, genau. Und da haben sie mir noch vorgeworfen, dass er früher einen Aufsatz geschrieben hat, der hieß 10 Gründe, warum ich froh bin, nicht Strafverteidiger geworden zu sein. Ne? Und jetzt ist das doch, ja, wahrscheinlich gibt es noch einen 11. Grund, warum man dann doch irgendwie Strafverteidiger werden wollte. Vielleicht verdient man da brauchbar oder so. Weiß ich Nee, das habe nicht. ich eigentlich anders verstanden. Also ich glaube, es geht ihm jetzt um diese Grundsatzfrage, was ja hier dieses Ding ist, worüber sie hier auch schreiben, dass es irgendwie diese Verjährung für Vergewaltigung irgendwie nicht gilt für unter 30-Jährige oder so. Ja, Und so grenzt auf jeden Fall. dafür wollen sie jetzt hier notfalls vor das Verfassungsgericht, wie sie hier schreiben. Man müsste diese Vorschrift so auslegen, dass sie im Fall wie diesem nicht angewendet wird, ergänzte Fischer. Notfalls wolle man dieser Frage bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Auch die Glaubwürdigkeit der Opferzeugin wollen die Verteidiger offenbar in Zweifel ziehen. So habe also die Dame, die hier die Beschuldigung ausspricht, nach dem Wiedersehen mit Wede in ihr Tagebuch geschrieben: Ich fliege vor Freud. Ja, das kennen wir ja auch, ne? Also, das war bei Mattress Girl und lauter so Leuten. Also, das ist auf Also jeden dann auch Fall. also eine Fachfrau oder so, die kann das dann auch erklären, warum das so ist. Trotz allem. Trotz der Angst und so. Naja. Und das Ja, aber hier. viel interessanter fand ich noch in dem Fall, dass dass es ja auch so war, dass sie das nur einer Freundin erzählt hat und die aber auch versprochen hat, oder dass sie gesagt hat, du kannst das irgendwie weitererzählen, aber nur, wenn ich dann nicht vor Gericht muss oder so. Und das ist ja jetzt wohl dann doch so, ne? Das hat nicht so geklappt. Nee, war es nicht irgendwie der Zeit oder so? Da gab es auch irgendwelche. Ja, ich bring's durcheinander. Aber da war Ja, auf jeden Fall auch irgendwas, dass sie sich da aufgeregt hatten über die Zeit, dass die die das wollten aber irgendwie nicht mal veröffentlicht haben, obwohl sie eigentlich gesagt hatten, das würde dann zu nichts führen oder irgendwie so. Oder die ihr dann, und die dann meinten, doch, das haben wir ihr gesagt oder irgendwie, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber das war ja damals diese Mediengeschichte, wo sie auch da irgendwie bei Zapp irgendwie waren und sich irgendwie aufgeregt haben. Ich weiß noch nicht mal, ob das diese Beschuldigte war oder irgendeine andere. Kriege ich nicht mehr zusammen, aber irgend sowas war da, ja. Und das hier ist auch eine Empfehlung, beziehungsweise das ist was man eigentlich immer gut unter diese ganzen Insel-Artikel jetzt packen könnte, aus meiner Sicht, die da jetzt immer erscheinen, wo ich das schon schade fand. Das war nämlich ein Video, was ich vor einer Weile schon mal gesehen hatte, wo eigentlich dieser Kanal von diesem Herrn, den man hier sieht, der hatte mal so einen YouTube-Kanal, das ist ein englischsprachiger, ich glaube, der kommt auch aus Kanada oder so, also jetzt nicht aus Amerika, also nicht aus den USA. Und der hatte da auf seinem YouTube-Kanal auf sein Gesicht gezeichnet und hat darüber berichtet, dass er halt lange Zeit ja halt keine Partnerschaft, keine Freundin hatte und halt in dieser ganzen Szene da irgendwie sich da aber ganz gut ausgekannt hat und halt darüber geredet hat, wie das da so aussieht und was da so zu führt. Und dieses Video hier auf jeden Fall, how an INSA is created, how an FA is created. Dieses FA steht für Forever Alone. Das ist quasi die sanfte Variante von dieser INSA-Community, wo er sich da halt auch zugehörig geführt hat. Und er beschreibt ja halt ganz genau diese ganzen Sachen, die halt dazu führen, also auch abgefragt halt in diesen Communities. Und das sind dann so Sachen wie kaputtes Elternhaus, dann kann man die, da kann man keine Freundschaften dann richtig knüpfen mit den Leuten, weil man die nicht zu sich zu Hause einladen kann und solche Dinge. Oder halt eben irgendwelche Autismus, irgendwelche Sachen oder körperliche Behinderungen, lauter solche Dinge. Und dann beschreibt er hier halt eben auch, dass viele Leute, die da in diesen Foren unterwegs sind, nämlich gerade nicht weiß sind. Also diese Minderheiten da in diesen Foren überrepräsentiert sind. Und das halt eben auch wieder so ein Fall ist, der dazu führen kann, dass die Leute halt sich so ein bisschen ja halt eben ausgegrenzt fühlen, schwer finden, soziale Beziehungen zu kriegen und dadurch halt eben dann auch auf diesem Partnerschaftsmarkt halt weniger gut Leute kennenlernen, weil halt dieses direkte soziale Umfeld, Freunde, ein großer Faktor sind dabei, gerade in jungen Jahren halt eben andere Menschen halt kennenzulernen, potenzielle Partner halt kennenzulernen und deswegen gerade eigentlich dieses Ding, was uns ja immer so als die große Wahrheit präsentiert wird, dass diese ganze Gruppierung von Leuten, die da keine Freundin kriegen und deswegen unzufrieden sind oder gar einen Hass schieben auf die Frauen generell, dass das ja weiß ist, ne, alles weiß und hier Jordan Peterson, Red Skull, keine Ahnung, ne, Rechtsextremismus und so weiter und so fort. Und genau dieser Punkt ist nämlich vollkommener Kokolores. Also das, was die eigentlich meinen, was so ihr größtes Ding irgendwie ist, das ist der größte Bullshit von dem, was sie reden. Das ist überhaupt das, was am allerwenigsten stimmt von dem ganzen Quatsch, was sie irgendwie erzählen. Und das wird in diesem Video hier auf jeden Fall dargelegt, halt eben von diesen ganzen Erfahrungen, die der Herr hier hat mit dieser Community. Leider gibt es halt diesen Kanal nicht mehr von dem, deswegen dachte ich schon, das wäre verloren, aber dieses hier ist auf jeden Fall ein Mirror von diesem Video, den ich jetzt gefunden hatte die Woche. Deswegen wollte ich euch das nochmal mitgeben. Kann man sich auf jeden Fall gut anhören zu diesem Thema, um da mal ein bisschen von Betroffenen, das heißt ja immer, man soll diesen Betroffenen zuhören. Da kann man hier auf jeden Fall meinen Betroffenen zuhören. Und Wunder, es ergibt sich ein komplett anderes Bild, als es unsere kulturkämpfenden marxistischen Feministen uns zeichnen. Oh, oh, sowas aber auch. Ja, mich erinnert das an ein paar andere Storys, aber die haben natürlich immer das erwartete Bild gezeichnet. Ich glaube, das sind ein paar Geschichten, wo es dann irgendwie darum ging, dass irgendwie why I left the left oder wie ich in Alt-Right abrutschte oder solche Sachen, die habe ich alle, oder davon habe ich einige als Fake betrachtet oder empfunden, sagen wir mal so. Aber das ist glaubwürdig, meinst du ja? Ja, er ist total glaubwürdig. Er hat ja auch sein Gesicht gezeigt und alles. Und der Grund, warum er seinen Kanal gelöscht hat, ist, weil er nämlich einen Stalker gehabt hat, der ihn dann da irgendwie nachgestellt hat. Ja, super. Und ihn dann da irgendwie kaputt machen wollte. Ich weiß noch nicht, aus welchem Bereich der war, aber ich glaube, der war auch aus dem Insel-Bereich und fand das irgendwie nicht so gut, keine Ahnung. Außerdem hat er noch eine Freundin gekriegt und irgendwie, das war auch so eine ziemlich Kontroverse. Darüber habe ich ihn auch damals kennengelernt, dass halt irgendwelche anderen YouTuber dann Videos darüber gemacht haben, dass er halt irgendwie eine Frau kennengelernt hat und über diese Frau dann, und die wurden natürlich auf diesen Foren auch komplett, haben sich dran abgearbeitet mit allen möglichen Vorurteilen, die Leute dann da halt irgendwie machen, von wegen, ja, die, keine Ahnung, dieses ganze Red Pill-Zeug, was die Leute dann halt irgendwie denken, ne, was da irgendwie dahinter stecken könnte dann und so. Also das war, der hat auch ziemlich viel Ärger auf jeden Fall gekriegt aus von den Radikalen aus dieser Community, die es ja auch gibt, ne. Das will ja auch niemand abstreiten, aber die Sachen, die halt das Problem sind, A, der Ausmaß des ganzen Problems, das wird uns ja mittlerweile irgendwie präsentiert als irgendwie, ja, die ganze Welt geht vor die Hunde, weil da jetzt so Horden an Rechtsextremisten da jetzt irgendwie losmarschieren morgen. Und B, Ja, überhaupt dieses ganze Framing, dass es halt wieder alles irgendwie halt rechtsextrem ist und dass diese Leute nicht in Wahrheit das Problem mit sich selber auf jeden Fall haben und dass das Problem da an dieser Stelle nicht ist, diese Spirale des Selbsthasses, die da zum Selbstmord die Leute dann irgendwie führen könnte oder solche Sachen, dass das halt vollkommen egal ist. So, es geht nur darum, irgendwie, was ist die Gefahr für andere Leute, sondern dass irgendwelche Männer da todesunglücklich sind. Pf, das ist doch scheißegal. So, ne? Da verleumden wir die einfach nochmal schön, weil sich da ja eh keiner hinstellt und irgendwie sagen wird, so, ich bin auch einer von denen und die redet scheiße oder so. Ne? Aber der hat sich halt hingestellt. So, ne? Und leider ist, wie gesagt, der Kanal von dem halt nicht mehr da, aber das Video im Endeffekt war auf jeden Fall das Wichtigste eigentlich von dem, von denen zumindest, die ich gesehen hatte. Und ja, das kann ich euch halt nur empfehlen, das auf jeden Fall auf der Hinterhand zu behalten für die nächsten Veronika-Kracher und so weiter Veröffentlichungen, weil das halt dieses Narrativ auf jeden Fall da ganz schön demoliert von den Leuten. Und eigentlich, ja gut, ich meine, das wird dann natürlich trotzdem weiterlaufen, die werden es noch weiterhin behaupten, weil im Endeffekt war es ja auch schon so, dass diese Steuerung F oder was das da war, die hatten ja auch so ein Insta-Video gemacht, wo sie auch nur einen Migranten dann gefunden hatten, der gesagt hat, dass deutsche Frauen ihn nicht mögen, weil er zu ausländisch aussieht. Aber das hat die auch nicht davon abgebracht, da mit ihrer weißen Vorherrschaft und ihren weißen Männern da irgendwie anzufangen. Das haben sie trotzdem gemacht in derselben beschissenen Dokumentation, wo sie das andere dann da eingeblendet haben. Das haben sie auch nicht zusammengekriegt in dem Hirn, dass das vielleicht sich widerspricht, diese beiden Aussagen. Insofern mache ich mir da keine Hoffnung, dass dann nochmal jetzt wirklich irgendwie das große Umdenken stattfindet. Ja. Aber ja. Ja, die Kracher bezieht sich ja immer oder beruft sich ja auf den Polen, ne? Auf diesen Professor Pol oder so. Und von dem kommt ja diese Theorien, dass, ja, dass die Männer gewalttätig würden, wenn sie irgendwie alleine wären oder so. Und der erklärt das dann auch ganz tiefgreifend, psychologisch. Da sollte man sich den nochmal vornehmen. Wollte ich nur damit gesagt haben. Ja, ich wollte mal ankündigen, dass ich jetzt vielleicht mir so einen Vortrag angucke, wo der Bochum brauche ich ja gar nicht hinfahren, ist ja online. Gibt es einen Online-Vortrag, kann man sich reinziehen per Zoom. Vielleicht müsste man sich anmelden über Antifeminismus in der Männerrechtsszene. Und ich gehe mal zwar davon aus, dass da der übliche Sermon kommt, aber das könnte ja vielleicht noch eine interessante Diskussion werden am Ende oder so. Ja, das klingt hier halt auch schon wieder so. Und auch Alles so. diese Verstrickung halt, das ist halt auch wieder so das Ding, ne? Es ist Antifaschismus hier, was die hier betreiben. Und ja, und die meinen halt eben, dass irgendwelche Leute, die was dran auszusetzen haben, am Feminismus natürlich alle zwangsläufig komplett ihre ideologische Opposition sind. Und alles, was sie da sich an Strohpersonen irgendwie zusammengebaut haben, das ist halt genau das, was die sind. Und ja, wir müssen den Regler für deren Ideologie auf 100 drehen, damit wir dann den Schuften hier, dieser Männerrechtsszene, wo sie auch natürlich wieder alles dazu zählen, also Incel, Pickup-Artists, und dann die Leute, die halt wirklich die Männerrechtler sind, also Menschenrechtler Oder eben quasi, Väterrechtler oder so, oder ne? Väterrechtler oder was auch immer, ja, genau. Und ja, System Red Skull, sag ich dann nur. Ja, das war dann auch dieser längere Artikel hier von dem Lukas Schoppe. Länge von dem Artikel, sondern hier ging es darum, dass ja hier das Forum Soziale Inklusion, das ist so ein kleiner Verein, der sich also unter anderem auch für Männer einsetzt wohl. Und dass die ja eben vom Staat Geld kriegen sollten, denen ist ja, sind ja 400.000 Euro, glaube ich, zugesprochen worden. Und jetzt momentan scheint das Ministerium sich zu weigern, die auszuzahlen. So, das ist so der Kern, den ich daraus gelesen habe. Ja, man Ja, sagt das ist jetzt, eins von den Sachen, über die Sie hier schreiben, aber generell ist es ja eigentlich, das war nicht einfach so das dickste Ding an der wie Geschichte, man ne? schon in der Überschrift liest, ja, aber ich meine, ich will ja jetzt auch gar nicht widersprechen, das ist natürlich auch einer der wichtigen Punkte, ich will das dann noch weiterfassen, Weil eigentlich dieser ganze Artikel jetzt hier wunderbar eigentlich reinpasst in das Ganze, was wir gerade schon besprochen hatten. Ja, der Und Rest ist Beschreibung der Maschine die sozusagen. Überschrift ist ja auch schon, wie man sich eine Hassmaschine bestellt. Und das ist ja abgeheftet unter Hate Speech. Und das ist halt auch das Ding, dieses Forum für soziale Inklusion wird da irgendwie ja, verleumdet, als würden die Dinge irgendwie fordern, Leute an den Herd zurück oder so, was überhaupt nicht stimmt. Dann, ne, hier zweiter Punkt, Mörder-Incels-Stammtischfutter, ne? Halt die ganze Geschichte mit den Incels, wo wir gerade schon drüber geredet hatten, wo ja auch diese ganzen Beispiele kommen mit, das war, glaube ich, dieses Spiegel-Artikel-Ding, worüber sie hier sprechen, wo sie ja auch wieder dieselben Textbausteine, die wir ja schon kennen, mit Elliot Rodger hat Menschen umgebracht, ne, wo sich ja hinter Menschen mehrheitlich Männer verbergen. Und das zeigt der Lukas Schoppe hier ganz, ganz gut, dass eigentlich diese ganzen Beispiele, die sie haben, dass das alles immer darauf hinausläuft, dass ja die Männer im Endeffekt vollkommen egal sind, dass sie im Endeffekt viel häufiger betroffen sind von den ganzen Sachen, aber den Leuten halt einen Scheiß interessieren. Und das sind dann dieselben, die dann hier immer irgendwie von diesen Vorurteilen und so reden, die wir alle haben, die dazu sorgen, dass Menschen leiden. Aber das wird einfach ausgeblendet, wenn Männer die Opfer sind von diesem ganzen Frauenhass und so Der und dem das ganzen auch. Hass im Internet und dem ganzen Zeug. Das ist alles vollkommen egal. Man fokussiert sich dann lasermäßig nur auf das Frauending. Und ja, man blendet einfach alles aus und Stammtischfutter, wie er hier schreibt, ist halt eben dieses Ding. Ne? So, es wird alles so dargestellt, als wäre das Problem halt eben vollkommen eindeutig und man müsste jetzt halt neben Null loslaufen und den Regler auf 100 drehen, wie ich gerade schon meinte. Und ja, das volle Programm halt fahren, weil man das ja jetzt festgestellt haben will, dass es halt alles so in eine Richtung irgendwie geht. Und deswegen gehen wir jetzt einfach in eine Richtung und machen einfach und sorgen Ja, dafür, dass dieses Problem nicht mehr besteht. das hat natürlich auch so ein bisschen was Kribbeliges, ne? Wenn so eine Geschichte dann auch noch irgendwie so eine fiese Straftat und eine Bedrohung eingeht, dann hergeht, dann ist das schon fast wie so ein Krimi zu lesen oder so. Oder 50 Shades of Grey zu lesen oder so. Ne? Also da ist ja vielleicht auch nochmal ein Hang, dass man eben solche Dinge so ein bisschen dramatisiert oder so. Und Ja, der insofern. letzte Punkt mit Breivik und Relotius fand ich auch sehr gut hier nochmal zusammengefasst, weil das ist ja auch so ein Textbaustein, den sie immer dabei haben. Der Breivik hat irgendwas von die schwachen Männer gesagt und das bedeutet natürlich, dass die Rechten immer diese schwachen Männer alle da einsacken wollen und so, wo ich mir auch immer so denke, dass wir auch bei dieser Tatortfolge eigentlich dieses Ding, dass sie da echt meinen, irgendwie so jemand, der Probleme hat, so ein verschüchterter Typ, dass der das irgendwie total geil findet, dann in so einem Männerbund da irgendwie rumzurauschen oder so, wo die sich dann alle Das prügeln wissen wir würden doch. oder so. Das wissen wir doch. Hitler hat damals schon gesagt: Bringt mir die Schwächlinge, Ja. bringt mir die Leute mit Depressionen und so. Aus Ja, denen kann dann genau. die besten Nationalsozialisten. Ja, wahrscheinlich, ja. Das ergibt halt auch schon keinen Sinn und genauso zeigt der Lukas Schoppe hier an der Stelle halt eben in diesem Breivik, da bringt er dann mal wirklich diese Zitate. Und das läuft halt eben da auch darauf hinaus, dass ja dieses ganze ja im Endeffekt den Männern irgendwas vorgeworfen wird und die Frauen halt eben überhaupt nicht da schuldig gemacht werden oder geändert werden sollen oder so, sondern die sollen halt nur beschützt werden, weil die so unglaublich viel wert sind. Das ist das, was der Breivik gemeint hat. Ja, zum Beispiel, ne? Ja. Und das passt halt auch wieder überhaupt nicht in dieses ganze ideologische Konstrukt, wo sie es reinpressen wollen, aber es wird halt einfach immer gemacht. Ja, und dieser ganze löcherige Flickenteppich von Begründung und so weiter wird dann benutzt, irgendwie, um dann die Auszahlung der Gelder hinauszuzögern. Eine Frechheit, sondergleichen. Ne? Oh ja, da müssen wir mal reinscrollen, den habe ich nur so ein bisschen überflogen. Da hast du ihn genauer gelesen. Ja, ich habe ihn gelesen Das ist und der Statistikblock, Seite genau, 6. Statistikerblock und die Überschrift ist lieber Julia als Yusuf, wie Namen und Herkunft die Chance auf eine Stelle beeinflussen. Und was sie hier gemacht haben, ist halt fiktive Bewerbungen geschrieben und sie wollten halt herausfinden, unter welchen Kriterien jetzt also Leute, also deswegen fiktiv, damit sie halt wirklich vergleichbare Dinge halt hatten, wo der jetzt wirklich nur dann die eventuell da herauszulesende Herkunft oder das Geschlecht einen Unterschied machen kann bei der Bewerbung und jetzt nicht irgendwelche objektiven Faktoren wie Erfahrung und so weiter, wo ja bei solchen Studien auch immer gerne mal getrickst wurde in der Vergangenheit. Und ja, was sie im Endeffekt herausgefunden haben, ist, Frauen am meisten betroffen von Privilegierung. Also die Frauennamen und vor allen Dingen halt die deutschen Frauennamen da drin dann wieder waren am, also wurden, hatten die größte Chance, eingeladen zu werden von den Bewerbungen, die sie geschrieben haben. Ich erinnere das ein bisschen an die Geschichten, die ich mir angehört habe, teilweise von dem Kreimeier, der hat so ein paar Videos gemacht, wo er sich hat anrufen lassen von irgendwelchen Callcentern oder so. Und die haben sich auch alle gemeldet mit Stefan Richter, Tobias Müller oder so. Also reine deutsche, weiße Namen sozusagen. Sind da offensichtlich am vertrauenserweckendsten. Ja, Frauen waren da nicht so viel am Telefon, aber kam auch vor. Und die hatten die aber trotzdem einen Akzent und haben sich dann aber irgendwie Tobias Richter genannt. Ne? Schon ein bisschen komisch. Das ist eben, die nutzen das auch. Hallo, this is Customer Service. My name is Steve. Genau. Steve for me. Ja, das ist doch das berühmte Klischee da von den... Steve oder Eve oder Diamond oder so. Irgendwie von den indischen Callcentern, wo sich die Leute... Ja, so ähnlich ist das auch, ja. Genau, also... Aber auf jeden Fall, also... Klar, das ist natürlich schon so, dass die Leute da irgendwelche unterschiedlichen Dinge vielleicht irgendwie raussehen oder so. Aber... es ist auf jeden Fall... Also, wer im Endeffekt am letzten Ball waren halt die Männer mit den ausländisch klingenden Namen, gefolgt halt von den Männern mit den deutsch klingenden Namen. Und auch an der Stelle könnte man jetzt halt wieder sagen, so, die Männer hatten im Prinzip das größte Problem. Ja, das haben sie, glaube ich, auch intersektionell. Tralala, ja. Ich hätte eine Ahnung, ob man auch berichtet, deswegen da kam ich das auch darauf. Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch die Namen, die nicht am, oder die am wenigsten geläufig sind, dass die auch am weitesten unten stehen. Dass man einen Hikmet oder einen Ahmed oder einen Nemet nochmal irgendwie besser akzeptiert als was ganz Krummes. Ja, und auf dem Partnermarkt sind die Wünsche ungebrochen. Männer sollen irgendwie Status haben. Das wird von den Frauen hier gewünscht. Und da steht natürlich auch dabei, dass das eben irgendwie schwieriger wird, wenn die Frauen selber Status haben und so weiter. Irgendwie können ja auch nicht alle Status haben. Jedenfalls nicht alle einen hohen. Ja, und dementsprechend wird es dann für die Frauen mit dem Heiratsmarkt ein bisschen enger und so weiter. Ja, das Übliche. Also es ändert sich einfach nichts daran. Ne? Ja, neuer Mensch nicht in Sicht. Ne? Und das hatte ich auch gesehen, diesen Artikel hatte der Arne Hoffmann auch in seinem Blog verlinkt und hatte dazu dann direkt so ein, ich glaube, das war auch aus der Süddeutschen oder sowas, in irgendeiner Zeitung, wo sie ihn auf jeden Fall angefragt hatten für ein Interview und wo er dann irgendwelche Statements gegeben hat, wo sie sich dann auch wieder noch was rausgepickt haben. Und da hatten sie sich halt genau diesen Punkt halt auch rausgepickt, dass er halt gesagt hat, ja, der Grund auch, warum Männer halt im Job oder manche Männer im Job da so die Überflieger sind, dass es da irgendwo ganz oben halt eben mehr Männerüberschuss gibt, ist halt eben, weil die Frauen in der Partnerwahl sowas wichtig finden. Und die Männer halt eben darauf getrimmt sind, dann solche Sachen dann halt auch darzustellen, dann, ne, damit sie da einen Erfolg halt haben. Und also ich habe das jetzt ein bisschen klobiger formuliert, als er das formuliert hat. Er hat es total knapp formuliert. Aber auf jeden Fall kommen solche Offensichtlichkeiten, ne, solche Tatsachen, die jeder, der Augen im Kopf hat, einfach feststellen kann. Die werden dann halt wieder so geframed, so nach dem Motto, oh, ist so ein ewig Gestriger, der irgendwelche Vorurteile hat und das irgendwie meint, dass es so und so wäre und so, obwohl das ja in Wahrheit überhaupt nicht stimmt und totaler pseudowissenschaftlicher Käse ist. Ne? Also so wird das dann irgendwie hingedreht. Hier der alte Männerhain hier schon wieder, der so ein Schobi hier quasi ist und irgendwie behauptet, die Frauen stehen auf Status, ne? Obwohl das offensichtlich so ist. Na klar, natürlich nicht alle und so. Es gibt immer Ausnahmen und man muss sich immer das Individuum angucken und so weiter und so fort. Aber es erklärt auf jeden Fall diese Ballung an diesen extremen Teilen. Und das ist ja alles, worum es da geht, ne? Und bei diesem Argument. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie morgen sagt, Frauen dürfen dies, das, jenes nicht mehr oder so, weil diese Männer irgendwas wollen oder keine Ahnung wie was. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Es geht ja nur darum, dass man feststellt, dass es da einen Überschuss gibt, dass die Analyse der Leute ist, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, und dass aber die wahrscheinliche Erklärung einfach dieses hier ist, nämlich Männer, Frauen, sexueller Dimorphismus, Frauen neigen dazu, diesen Status halt wichtig zu finden, und die Männer erfüllen das dann, um da auf dem Partnermarkt da dann was darzustellen. Ja. Ja, aber neuer Mensch nicht in Sicht, und mit Ideologie, linker Ideologie auf 100% wird es sicherlich alles in Ordnung kommen. Also ich meine, es könnte ja auch sowas, es könnte ja auch mit dem Pay Gap noch sozusagen zusammenhängen. Es hat ja das Ministerium auch festgestellt, dass die Frauen weniger investieren sozusagen in ihre Ausbildung und in ihr Berufsleben und so weiter. Eben unter anderem, weil sie zu einem gewissen Teil damit rechnen, irgendwie Prinzessin dann zu werden oder so neben den Prinzen. Und dann braucht man ja nicht so viel arbeiten, und dann braucht man auch nicht so viel eine Freizeit, die man da geopfert hat, abschreiben sozusagen, haben die das dargestellt. Fand ich nicht ganz verkehrt und ja, könnte einen Zusammenhang bestehen. Ne? Ja, also ob das jetzt wirklich bei den Leuten so bewusst im Kopf ist, will ich jetzt mal in Zweifel ziehen, aber es kommt halt, läuft halt dasselbe hinaus. Und auf jeden Fall die Ansprüche der Leute sind halt entsprechend, ne? Und das steht zum Beispiel auch bei der Judith im Buch, dass einer der Gründe halt eben ist, dass Frauen eine andere Prioritäten setzen. Und aus welchen Gründen das jetzt genauso ist, das lässt sich natürlich immer schwer sagen. Aber dieses ist auf jeden Fall eine sehr gute Erklärung. Also auf jeden Fall wesentlich besser als alle anderen Erklärungen, die ich bisher gehört habe. Das ist auch widersinnig. Das kann ja so nicht funktionieren. Und da muss man ja sagen, dass die Frauen das nicht reflektieren offensichtlich. Ne? Sondern das wird dann eben so hingenommen, dass man da so Präferenzen hat. Ja, das ist aus meiner Sicht halt eben der Unterschied zwischen der Welt, wie sie in der Idealvorstellung der Leute sein müsste. Und so denkt man dann, wäre die, ne? Also wenn man jetzt die Leute fragt, so findest du das richtig, dass Frauen hier auch ganz viel arbeiten und so und dann auch total erfolgreich sind und so, wer sagt denn da schon, nö, finde ich blöd, so, muss doch nicht. Ne? Also in der Theorie findet das natürlich jeder richtig. Und die Leute, die das gerne möchten und das wollen, die können das ja auch prima. Wie wir ja auch gerade gesehen haben, sind die Leute ja auch alle gefragt und so. Es ist ja überhaupt nicht so, dass irgendjemand anders sagt, und ich kenne das ja auch bei mir aus der IT-Branche, ne? Dieser Schwachsinn von wegen, dass die Leute dann da angeblich sitzen und sie sagen, wir wollen ja keine Weibsbilder haben. Das ist Bullshit. Ne? Ja, das absolute Gegenteil ist der Fall. Die Leute fallen über ihre eigenen Füße dabei, die Frauen da herhaben zu wollen. Ne? Und ja, also es ist wirklich Humbug. Und dass sich diese Unterschiede aber trotzdem nicht einstellen, liegt halt daran, wie die Menschen geschaffen, wie die Menschen sind, wie die Menschen durch die Evolution sich entwickelt haben, wie diese Partnerschaftlichkeit sich halt eben entwickelt hat. Und nur die Tatsache, dass man das einfach mal feststellt und dann aber trotzdem diese ganzen Unterschiede alle erlaubt, ist doch dann alles in Ordnung. So, man muss doch nicht, aber nein, ja, ich weiß, man muss natürlich jetzt Kulturkampf machen, ne, weil die Leute ja leiden. Das ist ja das Ding. Wir haben jetzt den Regler auf 100% drehen und jetzt sind wir bei der Luca-App. Ja, ich meine, in der Regel müssen ja doch beide arbeiten, ne? Also heute. Ja, das also auch. Lauf so geworden ist. Aber das war ja früher auch nicht anders, ne? Also, aber der Traum vom Prinzen besteht trotzdem noch, dass da vielleicht doch mal einer irgendwo kommt, der ist. Doch, Chris, das war auf jeden Fall anders. Ja, aber das war nicht lange anders, das war ganz kurz anders. Ja, aber ich habe es noch miterlebt. Also das kann man, es war eine Zeit lang so, dass ein Mann seine Familie ernähren konnte. Ich will ja nur darauf hinaus, dass das davor, als wir hier noch auf dem Feld waren und so, da vollkommen normal war, dass die Frauen da alle mitziehen mussten, weil das wäre überhaupt gar nicht gegangen. Da wären die Leute alle verhungert. Wenn man da mussten auch die Kinder alle mit anpacken. Also dieses Ding, dass die Frauen nur zu Hause bleiben, das ist wirklich ein Zwinkern in der Geschichte der Menschheit. Das hat es kurz gegeben und dann nicht mehr. Ja, kann man vielleicht mal zurückkommen auf diesen Zustand. Die Luca-App schneidet schlecht ab, schreibt Heise, beziehungsweise Telepolis, und nennt da unter anderem Anfängerfehler und dubiose Konzepte in der Umsetzung. Trotzdem hat die App nach wie vor ein positives Image, heißt es. Politiker und Länder, denen gilt das Recht, um schnell in den Genuss der App zu kommen. Über 10 Millionen Mal hatten sie angeblich schon eingeworben. Nee, 10 Millionen Euro hat sie angeblich schon eingeworben. Aber geht da alles mit rechten Dingen zu tun. Ja, und dann nehmen sie das eben auseinander. Ja, du sagst das so beiläufig. Also, das ist ein dreiteiliger Artikel, sehr lang, wo wirklich ganz genau das alles aufgeschrieben wird, sogar mit Beispielen davon, was sie da rausgefischt haben aus dieser App, also an Informationen. Und diesen ganzen Verstrickungen von diesen verschiedenen Firmen, die da beteiligt sind, mit einer Nachkommastelle irgendwie in Prozent, wie viel die da von diesem Laden irgendwie besitzen. Eine schöne Geschäftsmacherei, ja, ja. Ja, das ist schon, das hat schon Hand und Fuß hier, was Heise hier schreibt. Ja, es geht schon direkt richtig rein hier. Vorbildliche Schlüsselanhänger, den die Luca-App-Hersteller auch anbieten, lässt sich simpel selbst erzeugen, was Kunden wie die Rostocker Bürgerschaft verärgerte. Vor allem, als man feststellen musste, dass jede beliebige sechsstellige Zahl als Tanten zur Bestätigung funktionierte. Spitzenmäßig. Ja, das ist einer von vielen Sachen, wo die da ziemlich einen Shit gemacht haben. Und dann schreiben sie ja auch, dass das jetzt quasi ein Konkurrenzprodukt für die Corona-App ist. Was ich ehrlich gar nicht wusste. Ich dachte, das wäre jetzt komplett was anderes. Ja, die haben eine riesige Marketingkampagne gemacht und machen sie weiterhin mit politischer Begleitung auch. Ja, und ja, manche schreiben Kommunen sie haben schon sich denen angeschlossen. Oder ja, das läuft. Ja, und die schreiben ja auch, dass quasi dieser Ausbau von der Corona-App politisch quasi ja, so ein bisschen eingeschlafen ist jetzt, ne, dass diese Sache mit dem Check-in, was ja irgendwie jetzt hier dieser Clou von dem Ding ist, da halt auch schon längst hätten reinprogrammieren können, natürlich in diese Corona-Warn-App, die ja sowieso die Leute, die jetzt so eine App unbedingt benutzen wollen, eh schon haben, ne, und ja, eins der großen Probleme ist, das halt sicher und datenschutzkonform zu machen, und ja, das hat hier halt nicht so ganz geklappt, ne. Ja, und das haben sie hier wahrscheinlich an irgendwelche, wie sie hier meinen, Amateure quasi gegeben, ne? Und da muss ich halt auch als ITler mal einfach so sagen, nur weil man programmieren kann, hat man noch lange keine Ahnung davon, wie man jetzt programmiert, damit da jetzt keiner Scheiße mitmachen kann, ne? Das ist wirklich eine hohe Kunst, wo halt bei einem richtigen großen IT-Unternehmen viel Geld reingesteckt wird, auch in externe Audits und so, also dass jetzt darauf spezialisierte Firmen diese ganzen Sachen, die man da irgendwie macht, dann auf Herz und Nieren prüft und ausprobiert, ob man da jetzt irgendwelche Dinge halt mit anstellen kann, die nicht gewünscht sind, und auf irgendwelche Sachen dann zugreifen kann, die nicht vorgesehen sind und so, ne? Also das ist eine sehr große, sehr aufwendige Geschichte, die auch ein Vorteil im Endeffekt von so Open Source Software mit weiter Verbreitung ist, dass solche Sachen dann von ganz vielen Leuten dann auch gemacht werden, die da Ahnung von haben. Und was jetzt hier bei denen, die ja wohl ihren Quellcode auch nicht offengelegt haben und dann auch noch parallel dann auch noch so eine merkwürdige eigene Lizenz sich irgendwie geschrieben haben, wo sie sich dann irgendwelche besonderen Rechte dann auch irgendwie rausgenommen haben wollten, die irgendwie kollidieren mit den Open Source Sachen, die sie irgendwie eingesetzt haben. Also auch lizenzrechtlich, und das ist bei der ganzen IT-Geschichte halt auch nochmal so ein extra Feld für sich, wo sich auch viele Leute nicht mehr auskennen, die aber auch programmieren können halt, ne? Also auch nochmal wieder eine ganz andere Sache, wo du eigentlich auch in deiner Firma noch einen Experten für brauchst, der sich nur alleine mit der Scheiße beschäftigt, ne? Also das ist schon, ja, und so im Endeffekt sehen die Leute dann nur irgendwie, ja, wir machen jetzt mal hier in der App irgendwie, da können wir ja irgendwie Geodaten abfragen, also das ist jetzt meine Einschätzung davon, ne, also jetzt steht es nicht in dem Artikel, ich sehe das halt nur so, dass sich dann irgendwelche Leute denken, ja, ich kann dann diese App jetzt hier irgendwie Geodaten abfragen, von dem Telefon kriege ich die ja geliefert, dann lasse ich da jetzt einfach die Leute sich anmelden, dann habe ich ja auch die anderen Daten von denen, dann kann ich das ja mit den Geodaten dann irgendwie abgleichen. Und dann schicke ich die halt in die Welt hinaus und dann können sie dann ihre Geodaten da irgendwie dann hier erfragen und die gehen dann an meinen Server und die berechne ich dann und dann nehme ich dann Geld von irgendwelchen anderen Leuten, dass sie dann diese Geodaten dann da irgendwie abfragen können. Und da gibt es ja überall Lösungen für und es gibt Datenbanken fertig, die ich nehmen kann. Es gibt irgendwelche Frameworks für meine App, die ich nehmen kann. Es gibt irgendwelche Frameworks für den Abgleich von dem Ganzen, die ich nehmen kann. Nun, diese Geodaten ist ja alles in dem Handy schon drin, da muss ich auch nicht erfinden. Also man hat easy Geld verdient. Ne? Ich muss dann nur ein paar Sachen raussuchen und bei mir installieren und irgendwie zum Laufen bringen. Und dann schreibe ich mir aber noch für diese super tolle Sache, die ich hier irgendwie habe, obwohl sie dann meinen mit diesem Schlüssel, ne? Also Schlüssel ist in diesem Fall jetzt nicht irgendwie Schlüssel also kein richtiger Schlüssel, sondern halt Schlüssel von der Verschlüsselung von der App. Und da gibt es halt auch Open Source Lösungen für, die sie wahrscheinlich hier auch eingesetzt haben, wenn die Leute sagen, kann sich jeder selber verwenden. Also wahrscheinlich irgendwie ein RSA-Schlüssel oder ein PGP-Schlüssel oder sowas. War nicht, würde man im Prinzip sagen, ne? Und das ist ja auch alles in Ordnung und das ist aus meiner Sicht halt auch sehr vernünftig, also es ist auf jeden Fall vernünftig, diese Sachen einzusetzen, weil sie halt eben auch Aber Test man und True halt eben vernünftige Dinge sind. Aber was halt nicht in Ordnung ist an der Stelle, ist, dass man sich dann irgendwie seine eigenen Lizenzen irgendwie schreibt und dann irgendwie der öffentlichen Hand irgendwie verklickert, man hätte jetzt hier irgendwie eine besonders tolle Kryptomethode irgendwie erfunden oder so oder keine Ahnung. Und im Endeffekt ist es genau. einfach nur eine Open-Source-Lösung oder so. Das ist halt die Frechheit dahinter natürlich. Die Ja. Weiße, die machen es nicht, das ist das Traurige an der ganzen Angelegenheit. Die machen es nicht immer gut. Es ist ja an sich alles da. Es wäre gar nicht so kompliziert, außer natürlich das Projektmanagement zu machen, sowas zusammenzukloppen. Aber weder der Staat bekommt es hin, noch die Geldgeilen hier bekommen es hin. Das ist eigentlich traurig. Ja, weil es ist gar nicht so kompliziert. Aber die geben sich nicht mal, die geben sich nur Ja, doch, das es ist schon Minimum kompliziert. an Mühe, um die Kohle in die Tasche zu stecken. Es ist im Endeffekt halt schon kompliziert, weil, wie gesagt, na, also die meisten Leute wissen halt noch gar nicht, was sie darüber alles nicht wissen, weil diese ganzen Ja, Sachen, ne? aber es Also. ist kein Problem, Leute zu engagieren und ein Team zusammenzustellen und das Problem mit Geld zu lösen. Man muss nicht absolute Ja. Amateure Also das würde man anstellen. auf jeden Fall halt erwarten, gerade wenn die Leute halt das Geld dann auch bekommen, ne? Aber da sieht man dann wahrscheinlich nur die Dollarzeichen und denkt sich, man könnte halt mit diesen einfachen Dingen, die ja jeder irgendwie, also ich könnte dir so eine App bauen auf jeden Fall, ne? Könnte ich machen. Aber ich würde es mir nicht zutrauen, sagen wir es mal so, ne? Also schon alleine die Der Serverinfra. Sicherheitsaspekt ist halt das Problem Ja, und du brauchst eine die Serverinfrastruktur, die das dahinter resilient steht, zu ne? Die machen, das alles ja. aushalten muss. Die muss das alles aushalten, Genau. dass wirklich etliche tausend Leute dieses Ding halt verwenden und sich ja auch mit wichtigen Sachen ihren Gesundheitsdaten darauf verlassen können, Ja, der dass macht das das alles super. passiert, Redundanz ne? muss eingebaut werden, da muss sehr Und viel gemacht werden, aber es ist genau. alles keine Zauberei. Muss nur Naja, handwerklich ordentlich gemacht im werden. Endeffekt klar, ne? Es ist eine Funktion, die bereitgestellt wird von Computern. Ja, also insofern ist es keine Zauberei. Ja, Ja, da und wie steckt gesagt, es kein. gibt ja auch Fachleute, die das können und die muss man halt in einem Team zusammenstellen und dran arbeiten lassen. Aber wenn man halt nur die Und Dollarzeichen in den Augen du hat, wie du es brauchst, wie gesagt schon hast, gesagt, du und brauchst sagt, dieses oh, wir müssen das externe. ganz schnell auf den Markt bringen und ich bin nächste Woche in der Talkshow als Gast, das passt doch perfekt, da Ja, kann ich doch direkt den Launch ankündigen, du brauchst dieses ne? externe Audit in der ganzen Sache auf jeden Fall drin. Du brauchst auf jeden Fall externe, die dir sagen, was du falsch gemacht hast, denn du wirst Dinge falsch machen. Das ist so. Na, also es gibt kein perfektes System, wo man nicht an irgendeiner Stelle mit irgendwelchen Dingen. Weil im Endeffekt, die Sachen sind ja immer noch benutzbar. Ne? Also irgendwo ist immer ein Punkt und es gibt auch Sachen, die kriegst du auch nicht weg, weil ja natürlich trotzdem noch immer, also angenommen, du machst eine Verschlüsselung, dann hast du diesen Schlüssel, packst du diesen Schlüssel hin, du musst ihn irgendwo hinpacken, wo die Leute auch damit arbeiten können. Also kann natürlich potenziell natürlich auch irgendwie, wenn dieses System, wo der Schlüssel ist, ausgespäht wird von irgendwem anders auf irgendeine Art und Weise, ist der Schlüssel natürlich wieder kompromittiert, ist natürlich auch die Verschlüsselung dann hin, ne, von dem System halt, also von dem einen Nutzer und so weiter und so fort. Ne. Also an irgendwelchen Stellen gibt es immer einen Punkt, wo man dann wieder irgendwas dann tun kann. Gibt es immer. Aber es geht ja jetzt um die Vermeidung von den Sachen, die jetzt Offensichtliche Anfängerfehler sind. ohne größeren Aufwand betrieben werden können, ne, dass man die halt eben schon mal rauskriegt aus dem ganzen System. Und dafür braucht man auf jeden Fall externes Audit von den Systemen, intensives. Und muss man sich ganz eingehend mit beschäftigen. Und man muss auch bei der ganzen Art und Weise, wie man das anlegt und so, muss man sich die ganze Zeit immer überlegen, irgendwie, wenn man eine Funktion halt eben macht. Was gibt da, wird da jetzt reingegeben? Wer kann das jetzt bearbeiten? Diese Informationen, die da reinkommen, wo muss ich die jetzt gegen validieren? Wogegen kann ich die validieren? Diese ganzen Sachen, ne? Das muss in der ganzen Entwicklung halt eben eine Rolle spielen. Und das scheint hier jetzt in diesem Fall auf jeden Fall nicht geschehen zu sein. Oder dann erst, ja, wenn sich halt irgendwelche Leute dann beschwert haben. Und jetzt wollen sie jetzt quasi hier auch, was sie in diesem Artikel hier halt eben aufschreiben, ist diese Gefahr, dadurch, dass dieses Ding jetzt so ein hohes Ansehen hat, durch diese gute Marketinggeschichte und von vielen Kommunen irgendwie gekauft wird, die ja dann auch nicht als die Deppen dastehen wollen und so, ist halt eben hier eine gewisse Gefahr gegeben, dass man einfach sagt, das ist jetzt systemrelevant. So eine Luca-App ist jetzt, haben jetzt alle, ist jetzt allgemein, müssen jetzt alle verwenden und deswegen halt friss oder stirb. Ne? Also entweder du hast jetzt die Luca-App oder du kannst Das halt sehe nicht ich mehr einkaufen aber auch gehen ganz oder so. genauso. Ne? Die ganze Angelegenheit mit dieser Luca-App ist, ich würde da sogar jetzt mal ganz kurz meinen Aluhut aufsetzen und sagen, es ist halt wirklich sehr seltsam, wie wenig diese staatliche Corona-App, die ja die Funktionalität bereitstellen sollte, jetzt überhaupt erwähnt wird überall. Es wird ja nur noch diese Luca-App erwähnt. Und du hast gesagt, dir ist nicht aufgefallen. Ich habe sie schon oft verwendet gesehen. Also sie ist weit Okay. verbreitet. Systemrelevant ist sie Na, sicherlich ich kannte nicht. sie eigentlich nur von den Artikeln von dir bisher, die du eingereicht hattest. Der ist nicht mal von mir, der Artikel. Ja, in der Vergangenheit. Du hattest ja schon mehrfach Artikel über die Luca-App eingereicht. Ja, ganz am Anfang, ja. Genau, Aber die ist ja. halt schon länger unterwegs, ja. Daher kannte ich sie nur. Die Und Fantastischen Vier kennt ja auch jeder, ne? Und das ist der Punkt an der ganzen Angelegenheit. Das ist der Punkt, warum es das Produkt überhaupt gibt. Und den Aluhut setzt sich übrigens Telepolis ein bisschen ein Stück weit auch auf. Also die machen das halt auch mit Einschränkungen. Die sagen halt auch so, ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute sind halt inkompetent oder es ist gewollt. Ne? So sagen sie es halt. Ja. Weil ja, an manchen Stellen, die man halt irgendwie aus kundschaften kann, muss man sich da halt auch die Frage stellen, dann irgendwie, ob das vielleicht auch dann irgendwie jemand so möchte. Ne? Also das ist halt eine Möglichkeit auf jeden Fall. Man sollte natürlich nicht von ausgehen, aber theoretisch ja, kann das natürlich sein. Ne? Weil es soll es ja schon gegeben haben, auch so, dass so große Firmen da so Löcher reinmachen in ihre Produkte, damit irgendwelche Geheimdienste dann darauf zugreifen können, so Prism-Programm zum Beispiel. Soll es ja Deswegen geben. immer nur Linux benutzen. Ihr wisst ja, die Befehle, da kennt ihr sudo apt-get und so. Genau, ja. Die Weltraumaffen werden ja auch auf Linux produziert. Aber die App ist am Aber Schluss genauso scheiße wie die Musik von der Fanta 4, ja. ach, die waren mal schon gut. War lange her auch. Aber das ist lange aber her. die App ist so scheiße wie das Mudo-Auto fährt. ja, hier hat es einen Abgeordneten nochmal erwischt. Der Hackerangriff hat irgendwie nochmal finanzpolitische oder Finanzdaten von seinem Rechner gezogen. Und das ist ihm alles zu viel geworden. Außerdem will er sich auch nicht dem neuen Kodex unterwerfen, den die CDU sich wohl gibt, was Korruption angeht und so. Schon gar nicht, oder das gilt vor allem wohl für Mandatsträger, auch irgendwelche Minister oder so. Und den will er sich nicht unterwerfen, und sieht das freie Mandat oder das freie Abgeordnetenmandat da gefährdet. Und möchte jetzt dann lieber auf seine Kandidatur verzichten. Also. Den direkten Zusammenhang zu diesem Dings habe ich da jetzt eigentlich nicht rausgelesen, sondern nur so generell eigentlich, dass er gemeint hat, wenn ich jetzt hier nicht mehr unternehmerisch tätig sein darf, so wie ich will, dann ist halt das freie Mandat weg und dann, ja, dann ist es halt nicht gut. Und deswegen, ja. Und er war auch schon auf jeden Fall, also sein Direktkandidatur war quasi schon trockenen Tüchern, also der wäre auf jeden Fall Kandidat jetzt gewesen, aber die gibt er dann quasi auch zurück. Ja. Wie heißt der eine gute Song von Green Day? Ah, Good Riddance. Tschüss, Herr Pfeiffer. Ja, wer sich den Korruptionsregeln nicht unterwerfen will, weil er sich dadurch Genau, er hat eingeschränkt gesagt, er will fühlt. sich den Korruptionsregeln unterwerfen, aber nicht dem Sonderkodex von der CDU. Ja, das habe ich eigentlich anders verstanden in diesem Artikel. Ich habe es eigentlich so verstanden, dass es eben generell darum ging, um Nebentätigkeiten generell. Nein, also da bin ich ziemlich sicher doch. Kannst du ja nochmal nachgucken, meinetwegen. Aber ich bin doch ziemlich sicher, dass es das eben darum ging, dass er dann an der Stelle das Ja gut, da haben wir es jetzt beide gesagt und dann ist es das eigentlich auch genau. egal. Kann man ja nochmal nachgucken, wir haben ja alles verlinkt. Ja, der Ramelow macht wohl Dienstreisen gerne mit dem Hubschrauber. Und der Chauffeur fährt parallel das Auto hin und her. ja, ein bisschen verschwenderisch und komisch für so eine Linke, ne? Also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass er einen besonderen Grund gehabt hätte. Musste wohl schnell gehen. Ja, aber ja, eben, das ist halt das Ding. Sie sagen halt, es muss schnell gehen. Und auf der einen Seite, ja, also der, die schicken den Chauffeur dann halt vor, ne? Also, das habe ich auch erst gedacht, so, hä, das wäre auch dann eigentlich genauso schnell, wenn er direkt mit dem Auto dahin fährt. Aber wenn er mit dem Auto dahin fährt, dann muss er natürlich mit dem Auto auch früher aufbrechen. Und wenn er jetzt den Chauffeur da erstmal hinschickt, dann muss er natürlich mit dem Hubschrauber später aufbrechen. Insofern entbehrt das natürlich nicht einer gewissen Logik. Aber ja, ist das auf eine halbe Stunde ankommt, es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die sie hier schreiben. Also zum einen ist es halt irgendwie so, dass sie sich da auch nicht zu äußern wollen. Also das heißt so nach dem Motto, ja, wir können ja nicht sagen, wo wir jetzt hier überall hinfahren und so, weil wir sind ja Ministerpräsident und das muss ja nicht, das braucht ja nicht jeder wissen, so, das sind ja irgendwelche ja, Geschäfte dann auch irgendwie mit dabei, die dann da jetzt irgendwie erstmal nicht bekannt werden dürfen oder keine Ahnung wie was. Aber wo muss denn ein Ministerpräsident so dringend hin, dass er einen Hubschrauber braucht? Ja, zum Beispiel der Herr Ramelow, der ja auch ein total gläubiger Christ ist, der musste auch zu irgendwelchen Katholikentreffen hinfliegen. Mit dem Hubschrauber. Genau. Du musst also vorher noch, du musst mit dem Hubschrauber dahin erstmal Gott einen High Five geben und dann den Dienstwagen vom Rollfeld. Ja, abgeholt werden. Aber er ist auch nicht der Einzige, der das macht, was hier natürlich auch drin steht. Also alle möglichen anderen. Ob das unter normalen sozialistischen Verhältnissen noch funktioniert, das kann ihm keiner garantieren. Da soll er sich gar nicht erst angewöhnen, solche Mätzchen. Unsere Hübschrauber sind immer einsatzbereit. Ja, also ich will das jetzt auch nicht so hochjazzen. Da gibt es sicherlich andere Sachen an dieser Thüringer Regierung, die wesentlich skandalöser sind als diese Hubschraubergeschichte. Aber ich fand es trotzdem so, fürs Big Picture habe ich es jetzt mit reingenommen. Ja, so ein bisschen wie die Meldung damals, dass der Vorsitzende von der Linken in Porsche gefahren ist, ne? War doch der Ernst, hat das doch gemacht. Na und? Ich verdiene doch hier genug Geld. Ja, das ist jetzt hier, glaube ich, wieder dieser Name, den wir vorhin schon gehört hatten, Sauter. Mit dem Kollegen von Herrn Fischer da jetzt in der Verteidigung. Und hier soll jetzt irgendwie die Tochter von diesem Herrn Sauter Bilderbuchkarriere hingelegt haben, wie die Süddeutsche hier schreibt. Und die war wohl irgendwie für eine ganz kurze Zeit in so einer Behörde. Was war das für eine Behörde? Da hatte sie auf jeden Fall eine hohe Stelle irgendwie und danach ist sie direkt in Mutterschaftsurlaub irgendwie verschwunden. Im Frauenministerium war das wohl. Nicht im Frauenministerium. Im Bauministerium. Ja. Mhm. Ja, genau, im Bauministerium, ja. Und okay, im Organigramm des Ministeriums datiert auf den 8. März, das war wahrscheinlich nur zum Frauentag quasi, für einen Tag beschäftigt. Ja, warum später ist das schon nicht mehr drin, nicht mehr im Organigramm drin? Gut, wenn sie wirklich im Mutterschaftsurlaub. Ja. Trau dir das aber auch zu, dass sie das so machen. Dann fängst du bei uns an, gehst jetzt mit Mutterschaftsurlaub und danach, 2 Jahre später, kann man dann richtig loslegen hier oder so. Ja, und die Süddeutsche bereitet hier auf jeden Fall auf, dass es normalerweise eigentlich mit dieser Erfahrung, die Dame hatte, und die Dame hat studiert irgendwie Journalismus und noch irgendwas. Und da ist es eigentlich eher unüblich, dass man da so einen hohen Beamtenposten bekleidet. Allein schon die Verbeamtung generell soll mit so einer Sache wohl sehr selten sein, schreiben die hier. Also selbst bei anderen Leuten, die was anderes studiert haben, da als Quereinsteiger, also das ist schon schwierig, die Hürden sind hoch. Und auch von der ganzen Erfahrung her wäre das auch noch nicht gegangen, weil die hier irgendwie schreiben, dass irgendwie die Besoldungsstufe darunter irgendwie, das würde wohl irgendwie mindestens 5 Jahre dauern oder so, bis man da aufsteigen kann. Und die hätte das jetzt in 2 Jahren geschafft. Oder 3 Jahren. Ja, das war davor, ne? Vor dem Bauministerium. War das so im Familienministerium oder so das? Ja, was war das, nee, ich dachte, diese Verbeamtung generell von der Dame. Ja, aber es war ja aus, sie hat ja im Ministerium gearbeitet, ich meine nicht. Oder? Und diese, weiß nicht, ging es nicht um den Aufstieg? Ja, ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. Aber generell, es gibt halt viele Sachen, die halt wirklich da einen wundern lassen. Und dieser Vater von ihr war halt jetzt einer von den Maskenleuten, ne? Also der Sauter, ne? Ja, genau. Also der ist ja Abgeordneter in Bayern, ne? Ja, das. Ja, von der CSU, ja. Und sie Ja, schreiben ja halt eben auch, dass der irgendwie den Ruf weg hätte, dass man, wenn man sich mit dem gut gestellt hat, dann hat der Mann eine gute Karriere gehabt in der Vergangenheit. möglich. Ja, sie, wie gesagt, sie ist da hochgefallen, die Treppe. Und zwar ziemlich zügig, schon krass. Aber jetzt ist sie ja erstmal weg und bis der Elternmutterschaftsurlaub dann vorbei ist, denke ich mir, ist auch Gras über die Sache gewachsen. Mal gucken, ob wir da noch von hören. Ähnlich wie mit Alibaba hier, der Jack Ma, der muss jetzt 2,3 Milliarden Euro aus seinem Ärmel schütteln, sag ich mal, und den Chinesen aufs Staatskonto überweisen, als Strafe. Er hatte da eine Regel eingeführt, dass Händler auf seiner Plattform keine anderen Händlertätigkeiten durchführen dürfen oder so an anderer Stelle. Was ja an sich schon eine ziemliche Knebelei ist. Und Die das. Waren, die auf der Plattform verkauft werden dürfen, nicht zeitgleich auf anderen Plattformen verkauft werden. Ja, das ist ja Das tendenziell war es, glaube falsch. ich. Ja. Ja, Aber ich meine, hängt da nicht eh der nicht Staat mit drin bei ungewöhnlich für dem? China. Nicht ungewöhnlich, dass solche Regelungen bestehen. Es ist eher ungewöhnlich, dass da eine Strafe verhängt wird. Das ist ja jetzt wieder die Meldung. Ne? Ja, eben, das ist aus meiner Sicht halt eben auch wahrscheinlich politisch, weil, also ich meine, Ja, die haben hängen. angefangen, den Jack Ma so ein bisschen klein zu, wie soll man sagen, haben ihn schon ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausgenommen, hatten ihn, glaube ich, auch mal kurz irgendwie über das Wochenende Ja, hat eingeknastet. sich dort, glaube ich, selber rausgenommen aus der Öffentlichkeit, um dem Ganzen vorherzugehen, dass sie ihn irgendwie verhaften oder so. Weil er wäre wohl Genau. nicht der einzige Multimillionär da, der irgendwie von der Bildfläche verschwindet. Und ich Ja. denke mal, dass diese Geschichte mit der Plattform dann auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, hier ist einer, der sich bereichert auf den Kosten von den hart arbeitenden chinesischen Volk und quasi dann schon mal die Anklage vorbereitet wird, ne, für die. Ja, soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber der Punkt ist der, ich habe ja den Werdegang hier an sich ganz gut dokumentiert, immer wenn wieder was passiert ist. Die ganze Sache fing ja damit an, dass der Börsengang von der Finanztochter von der Firma, die der Jack Ma gegründet hatte, die sollte an die Börse gehen. Das wäre der größte Börsengang aller Zeiten geworden. Und das hat die chinesische Regierung ja gekippt. Und das liegt im Endeffekt daran, dass dann halt Jack Ma und die Leute um ihn rum halt sehr viel mächtiger geworden wären, auch im internationalen Kontext. Selbst als Milliardär hast du in China nicht so viel Freiheit und so viel Macht wie als Milliardär in anderen Ländern. Und dem ist die chinesische Regierung zuvorgekommen, dass da etwas entsteht, das vielleicht so mächtig ist, dass die Partei es nicht mehr kontrollieren kann. Und deswegen passiert das, was da jetzt passiert. Und die Sache jetzt mit den 2,3 Milliarden Euro, ja, das ist, es ist eine symbolische Sache, ja, weil dass das Kartellamt in China irgendwie Strafen verhängt, das ist ja schon fast lachhaft, ja, verglichen mit dem, was es sonst durchlässt. Und ja, 2,3 Milliarden US-Dollar Äquivalent ist viel Geld, aber das ist ein Fünftel des Gewinns des letzten Jahres von Alibaba. Viel Geld für Und die. der Herr muss es ja auch nicht privat bezahlen, sondern das zahlt die Firma. Also ist das alles eine reine politische Angelegenheit. Aber halt interessant, sich das anzugucken. Ja. Ja, ich meine, ist einerseits nicht so schlecht, dass es irgendwie dieses Wachstum dann auch mal eine Obergrenze hat und dann nicht irgendwelche Leute sich so eine Macht zusammensammeln können mit Geld und so. Aber andererseits ist das natürlich auch ein bisschen demotivierend, vielleicht auch für Leute, die sich irgendwie auf einem guten Weg sehen oder so und dann. Und dann zurückhalten, weil sie eben Angst vor der Regierung haben oder sowas. Ne? Also, Ja, ich meine, alle das anderen, ist die das. irgendwie gegen die Partei sich aufgelehnt haben oder mächtig genug geworden sind, die haben sich entweder ins Ausland abgesetzt. Siehe die ganze Jiang Wollte mal Zemin-Fraktion, weiter hin ja auch wollen. ganz interessant. Die Chinesen in Amerika, die reichen amerikanischen Chinesen, die Jiang Zemin-Leute, die sind ja bei der kommunistischen Partei auch nicht gerade beliebt. Und ja, alle anderen werden verschwinden ja oder werden umgebracht Ja, oder stimmt. gliedern sich halt wieder ein in den Parteikader. Ja, apropos Eingliederung. Ausgliederung oder wie auch immer, die katholische oder die Kirche ist ja in Deutschland immer noch, wird ja immer noch bezahlt vom Staat, und das wird sie, so wie der Artikel oder das Interview darlegt, schon seit 1819 oder sowas. Kannst du mal reinscrollen vielleicht in den Artikel? Weil es war eigentlich doch sehr interessant, wie viel Geld wir so bezahlen. Das ist das berühmt-berüchtigte Reichskonkordat. Ja, genau. Eine Milliarde pro Jahr. Aber das ist nicht das berühmt-berüchtigte Reichskonkordat, sondern die Enteignung von vor 218 Jahren, die sind eigentlich mit dem, was du wahrscheinlich meinst, Mammon, ist dieses, was sie sich in Weimar damals in die Reichsverfassung geschrieben haben, dass das ja, nicht mehr... Erstmal nur darum, dass sie das erstmal vereinbart haben vor 218 Jahren. Genau, haben sie das vereinbart, dass sie jetzt irgendwie Enteignungsentschädigung bekommen auf jährlicher Basis. Und dann hat man aber eben, genau wie du sagst, irgendwie in der Weimarer Verfassung, also auch schon vor 100 Jahren, haben da reingeschrieben, ja, genau, dass das mal aufhören soll. Da habe ich ja hier auch schon mehrfach drüber gerantet. Ja, genau. Und ich wusste aber auch die Zahlen nicht so, deswegen finde ich den Artikel eigentlich ganz interessant, ne? Wie lange steht das direkt ganz am Anfang, wenn du ein bisschen runterscrollst. Der Reichsdeputationsbeschluss, das war's. Ja, genau, das ist aber nicht der, das ist aber nicht das, was du gerade meintest, ja. Das Konkordat ist noch was anderes, ja. Ja, ja. Ja, jährlich werden 570 Millionen Euro fällig. Entschädigung. Ja, ja, das ist überhaupt das Witzige, ne? Und dieser Professor Dr. Klaus-Dieter Klaassen, der sagt ja eben auch, dass sie ja jetzt quasi, also es geht jetzt um eine Ablösung. Ablösung bedeutet, wie er halt eben auch meint, dass man jetzt quasi nochmal einmalig irgendwie was bezahlt. Ansonsten wäre das keine Ablösung oder so. Und da gab es jetzt auch diesen Gesetzentwurf von Linkspartei, FDP, Grünen, glaube ich, die das jetzt mal durchhaben wollen, weil das Ding ist halt eben, also in dieser Weimarer Reichsverfassungsartikel, der ja in unser Grundgesetz übertragen wurde, steht halt eben, dass also die Länder bezahlen dieses Geld, nicht der Bund, aber da steht halt eben der Passus drin, dass der Bund beziehungsweise das Reich, wie es da noch heißt, also jetzt quasi der Bund, festlegt, wie das abzulaufen hat. Also der muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, und das wollen sie jetzt halt tun mit diesem Gesetzentwurf, der jetzt halt von der Opposition kommt, aber wenn das halt von der Opposition natürlich geschlossen kommt, dann kann das natürlich trotzdem was werden, auch wenn jetzt die Regierung das nicht will, kann das dann trotzdem mehrheitsfähig sein, weil da wirklich die Linkspartei und die FDP und die Grünen sich da zusammenratten, um das jetzt endlich mal nach über 100 Jahren da mal durchzuziehen. Und die wollen das jetzt halt auch machen mit dieser Einmalzahlung nach diesem, was sie da irgendwie meinen, was das irgendwie sein soll. Die Zahl steht hier auch drin, in Prozent, ja, irgendwie, was diese Verfassungsrechtler da irgendwie sich rausgesucht haben. Von der AfD gibt es wohl auch einen Antrag, der sagt sofort alles ohne Zahlung einstellen, wo ich dann halt eben ganz klar sagen muss, ich bin auf der Seite der AfD, was das angeht. Weil es tut mir furchtbar leid. 218 Jahre und auch schon allein diese ganze Enteignung, das, da hatte ich ja auch schon mal drüber abgerentet, ne? Das aus meiner Sicht halt eben auch überhaupt gar nicht möglich. Und also der Grund eigentlich, warum es diese Pauschalzahlung überhaupt gibt, ist, weil kein Mensch weiß, wie hoch überhaupt dieser Wert war. Und das wollten die damals auch nicht feststellen. Die haben einfach gesagt, mach mal so über den Daumen, zahlen wir jetzt hier einfach mal pauschal so und so viel. So. Ja, Fakt ist immer, wenn du so eine jährliche Zahlung dann auf eine endgültige Einmalzahlung umstellen willst, dann haben sie so einen Satz sich festgelegt von 18,6 Jahren jährliche Zahlung, die dann zusammengefasst werden. Ja, was ich schon meinte, ja. Ja, aber auf jeden Fall, dieses Ding ist halt... Wollte ich nochmal ganz kurz sagen, weil je länger das läuft, desto länger müsste man ja auch von der Restlaufzeit ausgehen, und desto teurer wird es dann praktisch, ne? Ja, nee, das funktioniert wahrscheinlich dann so nicht, aber was jetzt alleine diese ganze Ausgleichszahlung ja schon alleine angeht, was da halt dahinter steckt, da ist halt wichtig zu wissen, es ist eine Pauschale, weil man meinte, man weiß gar nicht, wie viel das überhaupt ist, und B, was man da ja im Endeffekt getan hat, was hat man überhaupt getan? Also, ich meine, Die behaupten jetzt einfach, dass irgendwas der Kirche gehört hätte, was danach nicht mehr der Kirche gehört oder so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt mal wirklich sich irgendwie überlegt, was das bedeutet, also zum Beispiel in England, da gibt es ja die Staatskirche. Na, also die Church of England, die gehört da ja fest in das System mit rein. Und da hast du dann so Sachen wie hier diese Westminster-Abtei und dieses ganze Zeug. Und ja, wem gehört das jetzt? Gehört das jetzt dem Staat oder gehört es der Staatskirche? Und wenn ich das jetzt da einen von denen wegnehme und dem anderen gebe, wer ist dann enteignet? Ist dann jetzt der Staat enteignet, weil ich die Kirche der Kirche gegeben habe, oder ist die Kirche enteignet, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, der Vorplatz von der Kirche jetzt dem Staat gehört, aber immer noch bei der, oder wie auch, also das ist schon alleine, wo ich mir schon sage, irgendwie, was soll überhaupt diese Enteignung überhaupt bedeuten? Ne, also, aber die haben das damals dann einfach gesagt, so, ja, jetzt ist das ja jetzt hier. Und das war ja nach Napoleon übrigens halt. Und da kann man eigentlich auch nicht von Säkularisierung, wird immer gesagt, Säkularisierung nach Napoleon, wo ich mir denke, ja toll. Und der scheiß Kaiser war auch immer noch Oberhaupt von den Protestanten und so. Ne? Also da kann auch aus meiner Sicht von Säkularisierung überhaupt gar keine Rede sein. Aber ja, das meinen sie halt, das wäre eine Säkularisierung gewesen und eine totale Enteignung gewesen, wo man diese Pauschale jetzt für bezahlen muss. Und diese Pauschale wollte niemand sagen, wie viel das ist. Und deswegen hat man es pauschal gemacht. Und jetzt kommen sie nach 200 Jahren und sagen, wir haben immer noch nicht genug Geld bekommen oder was. Und wir haben jetzt noch Anrecht auf diese Einmalzahlung. Also Ja, genau. ich würde sagen, gut, ich bin kein Verfassungsrichter, aber ich würde halt einfach sagen, von dieser Enteignungsgeschichte für irgendwas, da würde ich mich jetzt hinstellen und sagen, pass auf, wir stellen diese Zahlung ein. Und dann, wenn ihr jetzt meint, dass da noch irgendwelches Geld offen ist, wofür ihr irgendwelche Einmalzahlungen jetzt hier noch irgendwelche Ablösungen irgendwie kriegen solltet, dann sagt uns, beziffert doch mal ganz genau, wie viel das ist. Ne, das, was ihr früher nicht machen wolltet, dann macht das doch jetzt mal und dann kriegt er das als Einmalzahlung. Und dann bin ich mal gespannt, was da nach 218 Jahren noch übrig geblieben sein soll von Dingen, die ich damals nicht mehr beziffern konnte. Und wo ich auch heute sagen würde, was ist das überhaupt, was soll das überhaupt sein? Wo ist da überhaupt die Enteignung passiert? Wer wird da überhaupt von was enteignet? Geld ist ja auch nur ein Moment wert sozusagen, aber es ist schon so, dass dass den Kirchen große Bereiche in den Innenstädten gehören, ne? Auch heute noch. Ja, heute wieder dann Oder eigentlich, ne? wieder Das sind auch. waren ja auch so Geschichten, das ist klar. Also die sind die größten Besitzer von Haus- und Grundeigentum überhaupt in Deutschland. Also, Ja, in der Innenstadt haben sie auch zwei große Kirchen und noch so einen Hof dabei und so ja, weiter. bei Das euch ist in eine ganze Lage. Nordrhein-Westfalen ist das, bei euch in Nordrhein-Westfalen ist das besonders schlimm, ja, das ist wohl wahr. Also in Berlin oder in Hannover oder so ist das weniger schlimm. Aber da ist es auch auf jeden Fall noch so, dass sie viele Immobilien auch haben, ja. Und generell auch, die Kirchen sind ja auch Meister in Deutschland im Schaffen von irgendwelchen Körperschaften, Rechtskörperschaften, also irgendwelche GmbHs und was weiß ich nicht, was sind ja auch ganz groß darauf, ihren Krempel auf 30.000 Sachen irgendwie aufzuteilen. Ja, aber es ist Ja, ein das machen endloses die Thema, wo man GmbHs. halt auch sein Lebenswerk dann verbreiten kann, diesen ganzen Kram auseinanderzudröseln. Ja, Auf wenn man jeden so drüber Fall. tut, macht sich ja irgendwie unglaubwürdig sozusagen, wenn man jetzt irgendwie Trennung von Staat und Kirche auch von Neubürgern irgendwie erwartet, dass sie nicht ihre Scharia irgendwie vor das Grundgesetz schieben zum Beispiel. Aber unsere Katholiken, wenn die irgendwie was mit Kindern machen oder so, Ja. dann dürfen die das alleine verhandeln oder was. Das ist doch derselbe Scheiß, ne? Das ist Ja. so ein rechtlicher Vorzug dann für die eigene, für die Religion. Und das muss weg, ne? Ja, das ist auch nochmal ein ganz neues Thema, wo ich auch ewig drüber referieren könnte, generell auch mit diesem Feiertagsschutz und so. Und das sage ich ja auch den Leuten schon ewig, das will ja auch mal keiner hören. Dieses ganze Kirchenglockengebimmel und irgendwelche Feiertagsschütze. Wenn ihr das haben wollt, das ist dann der Grund, warum ihr später Muezzin rufe und Feiertagsschütze von Ramadan bekommt. Ne, weil Ja, man das. muss das säkularisieren. Man darf das nicht unter dem Stichwort Religionsfreiheit und Religionsschutz sehen, sondern Arbeitsschutz, Arbeitsrecht. Ja. Da sollte man diese Feiertage ansiedeln, weil das spielt heutzutage eine viel größere Rolle, als Zeit für die spirituelle Einkehr zu haben, einfach die Freiheit zu haben in der Verhandlung gegenüber Arbeitgebern und auf dem Arbeitsmarkt, Ja, dass man halt total Spielball wird. Wobei ich mit Feiertagsschutz Das jetzt mahne nicht. ich dabei an. Ansonsten bin ich da ja ganz bei dir. Wobei ich mit Feiertagsschutz jetzt nicht meine, dass ein Feiertag ist, wo man nicht arbeiten braucht, sondern mit Feiertagsschutz meine ich halt diese Sachen, Karfreitag, mit, dass jetzt wirklich alle möglichen Leute jetzt sich nicht mehr in der Öffentlichkeit freuen sollen, keine Filmaufführungen, Sportveranstaltungen und so weiter gemacht werden. Na, Klar, das sind die ja, also Sachen, die ich dann stimme später dir da dazu auch zu. führen, dass man dann irgendwie sagt, ja, jetzt ist halt Ramadan und jetzt dürfen halt irgendwelche Sachen auch nicht gemacht werden, die jetzt da den Ramadan gefährden vom Staat her. Das ist das, worauf ich hinaus will. Und die Kirchen Ja, sind die doch rechtliche scheiße. Begründung muss halt angepasst werden. Dann wäre es sehr gut. Aber das ist halt so, ja, das ist ein sehr interessantes Interview gewesen. Ich habe das auch Auch schon kurz. noch Aber schnell verschlungen. Aber ich teile nicht so ganz die Auffassung von dem Herrn Professor ganz am Ende. Sagt er nämlich, dass die Sache mit den Kirchen das Einzige ist, was halt noch nicht so ganz geklärt ist im Grundgesetz. Ja, aber da gibt es ja immer noch das den ist Artikel das älteste Grundgesetz. 146, ne? Ja. Was ist Also da? dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem Ja. deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ja. Wollte ich nur noch mal erwähnen, wenn wir Ja, schon das über andere steht länger drin. verfassungsrechtliche Trotzdem. Dinge reden. Die Sachen sollen ja schon, sollte Weimar da raus. Ja. Ist ja schon drin. So ist das. Eigentlich ist es schon länger drin. Ja, wie gesagt, nach 100 Jahren wird es jetzt echt mal Zeit so, ne? Vielleicht. Könnte man. Aber ich möchte gar nicht wissen, wenn man jetzt einen Entwurf für eine neue deutsche Verfassung wirklich anstoßen würde, wie viel Gendersternchen da drin wären. Also vielleicht kann man das Oh noch ein bisschen herauszögern. ja. Da steht dann nachher da drin, was ich immer nur als Scherz irgendwie sage, dass sie dann irgendwie reinschreiben, so die Würde des alten weißen Cis-Mannes ist aus Stahl, trampelt drauf rum, um dich zu empowern. Genau. Mach ich doch schon. Ja, ein in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum. Ach ja, und der Lockdown geht in die nächste Runde. Wer hätte es gedacht? Ja, morgen ist ja das Datum, Was wo die in Anführungszeichen temporären Verschärfungen wieder weiter diskutiert werden sollten, ob sie jetzt weiter bestehen bleiben oder ob sie abgelöst werden. Und jetzt ja, kommt die Bundesregierung auf der Überholspur und sagt, ja, das ist so ein Chaos, die ganzen Länder, die machen das nicht und deswegen brauchen wir jetzt bundeseinheitliche Regeln. Und da gibt es einen Entwurf zu, der kommt auch als nächstes, aber erstmal hier ein bisschen Kritik vom Deutschen Landkreistag. Wer kennt ihn nicht? Ja, also. Aber es gibt ihn. Ich zitiere einfach mal. Der vorliegende Entwurf ist ein in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen. Damit verlässt der Bund den Modus gemeinsamer Krisenbekämpfung und will direkt vor Ort wirkende Maßnahmen anordnen. Wir halten es jedenfalls generell für fraglich, passgenaue Lösungen für höchst unterschiedliche Situationen vor Ort unmittelbar in einem Bundesgesetz vorzuschreiben. Es ist nicht das Gebot der Stunde, da in einer sich örtlich sehr unterschiedlich darstellenden Pandemie pauschales Agieren nicht treffsicher genug ist. Wollte ich erstmal direkt als, ne? Sag nicht ich, sondern sagt der Deutsche Landkreistag, ne? Kann man sicher mal als Meinung zu eigen machen, finde ich ganz gut, weil, ne, ist alles ein bisschen unverhältnismäßig, was da mittlerweile passiert, aber nur meine persönliche Meinung. Ja, und worum geht es denn konkret? Da können wir direkt zum nächsten gehen. Ich warte kurz. Die Formulierungshilfe der Bundesregierung. Ja, schöne Formulierung. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Ja, ne? Ein Jahr danach ist es notwendig, es ein zweites Mal zu ändern. Wir hatten ja zwischenzeitlich schon mal eine Anpassung. Und ja, ich denke mal, wie immer konzentrieren wir uns einfach darauf, was generell neu ist. Ja, weil es geht ja, ne, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Eine sehr schöne Formulierung finde ich. Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind nur gestattet, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts zuzüglich einer weiteren Person, Achtung neu, je Tag und Haushalt teilnehmen. So, also da haben wir schon mal den ersten Klopper. Bis jetzt, also ja, ich denke mal, ist klar, was damit gemeint ist. Ne? es gab ja irgendwann mal schon diese Diskussion zu sagen, okay, man muss sich mit einer festen Person irgendwie registrieren und darf sich dann nur mit der treffen. Also das nicht, aber jetzt eine Person pro Tag. Ne? Nur, dass er das verstanden hat. Ne? Es geht immer um Gebiete, wo die Inzidenz über 100 ist. Ja, und ja, die Ausgangssperren, mit denen kennst du dich ja auch schon ganz gut aus, Mars. Ne, ich meine, willst du die Regelung selber mal sagen? Wie gesagt, du leidest ja schon leider länger drunter. Oder vielleicht. Ja, in Newton. Heute bin ich irgendwie neben der Spur. Ja, hier ist wieder von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens das Verlassen der Wohnung nur noch zum Gassi gehen, zum Arzt gehen, zum Arbeiten etc. erlaubt. Und wenn du Lieferfahrer für irgendeine Restaurantflitsche bist. Ansonsten haben wir uns drinnen zu verlustieren. Jetzt schon. Genau. Von 21 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt. Und es sei denn, medizinischer Notfall, dienstliche Tätigkeit, Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts. Also ich denke mal, da geht es um Eltern und solche, dass man das geschiedene Elternteile ihre Kinder besuchen oder sowas. Ja. Betreuung unterstützungsbedürftige Personen, Versorgung von Tieren, also Gassi gehen, richtig. Und von ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen. Das ist natürlich sehr schön, weil das sehr schwammig formuliert ist und nicht so ganz klar ist, was damit gemeint ist. Aber was auf jeden Fall gemeint ist, ist. Ja, spitzenmäßig, dass sie so Gesetze rausbringen, die man noch nicht mal mehr verstehen kann. Ne? Meine Fresse, nee. Ich finde es voll unmöglich. Komplett. Auch die ganze Aktion. Also, jetzt wieder mit so einem Gesetz um die Ecke zu kommen, dass den Leuten dann wieder irgendwie die Hände bindet oder die Luft abschnürt oder so. Ich finde es komplett zum Kotzen. Weiß ich nicht. Einfach nur faschistoid. Ja, also generell Übernachtungsangebote nur noch geschäftlich. FFP2-Maske komplett im öffentlichen Nahverkehr, nur noch FFP2-Maske, nichts Geringeres mehr. Was ist noch neu? Ja, Sport nur noch allein oder zu zweit, nach oben stehenden Regeln, also ne, nur mit einer Person aus nicht aus dem eigenen Haus stand pro Tag. Wunderbar. Und ja. Moment, da war noch eine Sache. Ja, das Verlassen der Wohnung ist aus Verhältnismäßigkeitsgründen bei Vorliegen triftiger Gründe gestattet, die im Einzelnen aufgelistet sind. Ja, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das Vorliegen dieser Gründe ist bei Kontrollen durch die Polizei glaubhaft zu machen. So, das ist eine Sache, die vorher so nirgendwo stand. So, das ist auch eine neue Sache. Da gab es ja auch einige Sachen und da gab es, glaube ich, auch ein paar Videos, die rumgegangen sind von Leuten, die halt von der Polizei nach Ausgangssperre kontrolliert wurden und es war halt alles sehr schwammig geregelt. Jetzt ist es auf jeden Fall eindeutig geregelt. Und was sie auch unbedingt noch reinschreiben mussten, ist, dass Händler, die natürlich die Nahrungsmittel oder anderen Waren des täglichen Bedarfs anbieten, ne? Ladengeschäfte mit Kundenverkehr, ne? So, der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt. Das ist auch neu, weil da gab es ja auch das Phänomen, dass halt irgendwelche Strickladenläden einfach ein Regal mit Honig sich in den Laden gestellt haben und dann durften sie aufbleiben. So, das ist. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt geahndet wird, aber das ist auf jeden Fall jetzt auch noch. Wer will das natürlich alles kontrollieren? Ich meine, gilt das auch für Wohnungen oder wie das ist mit der einen Person oder das wird draußen? Ja, oder? In privaten Wohnungen auch. Wie wollen Sie das denn kontrollieren? Im öffentlichen und privaten Raum. Und es steht natürlich auch eindeutig hier drin, wie es sich gehört, dass die Grundrechte eingeschränkt werden. Ja, Moment, wo steht es hier nochmal? Naja, ist ja an sich deprimierend, das durchzulesen. Aber ja, das Grundrecht auf Privatheit der Wohnung, Unverletzlichkeit der Wohnung, glaube ich, wird eingeschränkt. Na, Ich fände es jetzt gerade nicht, aber steht hier ganz eindeutig drin. Ne, die Versammlungsfreiheit natürlich auch. Ja. Und das zeigt aber auch, wessen Geistes Kind die Regierung oder die Merkel ist. Ich weiß nicht genau, aus wessen Geist das dann wirklich gewachsen ist, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie uns irgendwie als Gegner betrachten. So, ne? Ja, also diese Sachen, die ich jetzt explizit genannt habe, das sind auf jeden Fall die Sachen, die über das hinausgehen, was wir bis jetzt allgemein hatten. Ja, und da es noch ein Entwurf ist, ist das ja auch wieder so eine Sache, dass es vielleicht auch genau die Sachen, die ich jetzt genannt habe, nicht umgesetzt werden, sondern dass es einfach nur noch mal verfestigt wird, wie die einzelnen Regeln jetzt sind. Ja, also im Gesetz noch mal verfestigt wird. Und ja, darüber wird am Dienstag entschieden und es wird im Bundestag entschieden und der Bundesrat muss zustimmen. Und der große Klopper, über den sich natürlich auch die Kommunen und der Landkreistag sich besonders aufgeregt haben, ist, dass die Bundesregierung jetzt im Endeffekt, ohne sich an die Länder wenden zu müssen, Bundesverordnungen erlassen kann, die Länder dann umsetzen müssen. Der Bundesrat muss dem auch noch zustimmen, aber der Bundestag kann im Endeffekt ja Notstandsverordnungen jetzt erlassen. Wisst ihr noch, als das bei Trump alles ganz böse war? Ja, was meinst du, was jetzt abgehen würde, wenn die AfD sowas machen würde? Ja, also sagen wir es mal so, das ist, kann man an sich nur da so hingehend interpretieren, dass der Bundestag einfach keine Lust mehr hat auf die ganzen Verhandlungen mit den Ländern und die Sache, die da jetzt im Endeffekt durchregieren will. Ja, die Länder, eher, die Merkel hat keinen Bock mehr, da mit zu gegenzustimmen, aber ja, das ist halt auch ein stumpfes Schwert der Demokratie. Die Merkel hat keinen Bock mehr, sich mit den Ministerpräsidenten auseinanderzusetzen. Das ist das Ding. Ja, also ich bin mal gespannt, was halt noch dazu kommt und was wegfällt. Ja, manche Sachen sind ja nicht überraschend, ne? Die FFP2-Maske, dass man jetzt halt nicht mehr die normalen OP-Masken benutzen darf im öffentlichen Nahverkehr. Ist ja wohl lokal sowieso schon teilweise umgesetzt worden. Ja, Leute kümmern, anstatt so eine Scheiße auszudenken. Naja. Unfassbar. Unfassbar. Naja, und generell muss alles wieder zugemacht werden, das ist auch klar. Das habe ich jetzt gar nicht extra erwähnt, weil ich denke mal, das ist sowieso klar. Alles, was nicht der tägliche Bedarf ist. Ja, ja, das muss man jetzt mal schon noch reinziehen, oder was, ne? Also. Bei einem Inzidenzwert unter 100 darf man mit einer Teststrategie öffnen. Aber da steht kaum mehr drüber als das, was ich jetzt gesagt habe. Ich glaube, es wird grenzwertig, dass die Leute das mitmachen. Ne? Vorwärts immer, rückwärts immer. Aber Corona-Testzentren. Ups, we did it again. Ja, wir haben ja uns vorhin schon mit einem sehr innovativen, modernen Geschäftsmodell entwickelt, das von der Krise das versucht, die Krise etwas zu mildern in ihren Folgen für die allgemeine Bevölkerung und dabei ganz viel Geld verdienen will. Und ja, hier geht es im Endeffekt um ein ähnliches Problem mit dem Sicherheit der Daten, wo auch wieder, ja, im Endeffekt geht es darum, es gibt Eventus Media International, die haben ein IT-Franchise-System zur Verfügung gestellt für Corona-Testzentren, was sehr rege genutzt wird. Und ja, die haben das Ganze im Endeffekt, der Knackpunkt an der ganzen Testangelegenheit, wie ich ja bestimmt schon mal erwähnt habe, ist nicht der Test an sich, auch nicht die Durchführung des Tests an sich, sondern der Nachweis. Ja, weil wenn man einen Test braucht, um irgendwo reinzukommen, wobei das bringt einem vielleicht bald auch nicht mehr viel, wie wir ja gerade gehört haben, aber wenn man den Nachweis braucht, dann muss der Nachweis ja von irgendeiner Stelle kommen, die akzeptiert wird. Und da hat halt diese Eventus Media International ja, ihre Chance gesehen. In dem Betreiben von diesen Lokalen und in dem Verkaufen von diesen Plattformen, die halt den Nachweis den Kunden dann zur Verfügung stellen. Ja, im Endeffekt konnte man über die WordPress-API der Webseite direkt an die Schlüsseldaten kommen und alle Daten der Leute bekommen. Vorname, Name, Anschrift, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land, Anschrift, Postversandadresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Test, Testdatum, Testergebnis. Und wo der Test durchgeführt wurde, für welcher Test gemacht wurde, also natürlich halt quasi alle Informationen, die dann natürlich auf diesem Zertifikat drauf sind, was du halt als Testnachweis irgendwo vorzeigst. Logisch. Ja, und wie gesagt, über einen ganz einfachen API-Abruf, über den WordPress-Blog, wo man die Sachen abrufen konnte, einfach nicht verschlüsselt, einfach nicht jeder, man konnte über die API einfach die Daten abrufen und das war nicht gesperrt, dass man diesen Befehl nicht senden durfte. Klasse. Ja, 14.000 Leute betroffen. Ne? Berlin, Dortmund, Hamburg, Leipzig, Schwerte. Super. Ja. Und der Fehler ist ganz, soll jetzt gefixt sein, aber ja. Ne? Und das Ganze ohne SMU-Deo. Ja, ne, hat man ja, wie gesagt, sowas ähnliches hatten wir vorhin ja auch schon. Wer weiß. Ja, und weiter geht's mit dem Suezkanal. Das Thema, das, gehen wir kurz auf die Kosten ein, was da jetzt an Schaden aktuell entstanden ist, was da noch an Schaden passiert, da komme ich gleich auch noch zu. Im Endeffekt hat Ägypten ja schon angekündigt, wir wollen mindestens eine Milliarde haben für alles, was uns persönlich an Schaden entstanden ist, für die ganzen Aufräumarbeiten und die Einnahmeausfälle und so weiter und so fort. Und generell ist es so, dass jetzt mehrere Versicherungsgesellschaften halt auch ausgerechnet haben, dass wir über einen gesamtwirtschaftlichen Schaden, der von der Schiffsträgerfirma quasi bezahlt werden muss, also diese eine Milliarde, die Ägypten haben will, plus eventuelle staatliche Strafen, die noch dazu kommen. Die rein wirtschaftlichen Ausfälle sind zwischen 2 und 4 Milliarden, die sie direkt bezahlen werden müssen. Und der gesamtwirtschaftliche Schaden, der entstanden ist, sind 73 Milliarden US-Dollar. So, durch die 10 Tage, also die 4 Tage, die quasi das Schiff den Kanal komplett blockiert hat und wo natürlich gar nichts ging. Und die Aufräumarbeiten, die haben ja auch noch einige Zeit gedauert und die ganzen Schiffe durchzuschicken, hat ja auch noch eine gewisse Zeit gedauert. Also bis zu 73 Milliarden US-Dollar könnten da an Schadensersatzforderungen kommen. Und das ist natürlich eine Summe, die niemand stemmen kann, keine Versicherung und gar nichts. Das heißt, da wird es einiges an Tricks reingeben und man wird sich darauf einigen, dass man sagt, okay, wir werden diese diese Kettenschäden in der Wirtschaftskette werden wir nicht direkt dem Schiff ankreiden, sondern wir werden es bei diesen 2 bis 3,5 Milliarden direkt zurechenbaren Schäden einfach mal belassen. Mhm. Und also der wirtschaftliche Schaden ist auf jeden Fall extrem enorm. 73 Milliarden Schaden, das ist, das sind mehrere Naturkatastrophen, Tsunamis und sonst was hintereinander machen so einen wirtschaftlichen Schaden. Vielleicht, ja, also das ist schon extrem. Und das Chaos hat begonnen auf dem internationalen Frachthäfen und es gehen Container verloren, die Preise sind weiter gestiegen. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, die Preise kratzen an der 10.000er-Marke, die Preise sind jetzt über der 10.000er-Marke und wir haben die paradoxe Situation, die es so noch nie gab, dass die ersten Reedereien und die ersten Frachtvermittlungsagenturen keine Kontrakte, die weiter in der Zukunft liegen, als 3 Monate mehr vergeben. Was krass ist. Und ich hoffe, dass es nur eine temporäre Situation ist, bis die ihre Logistikketten wieder eingerichtet haben. Und dass es halt nicht sich weiter ausbreitet. Sonst gibt es da einfach ein richtig massives Problem in diesen ganzen Just-in-Time-Lieferketten, die wir haben, die ja einerseits darauf ausgelegt sind, dass alles schnell transportiert wird, nicht zwischengelagert wird und zum richtigen Zeitpunkt ankommt, aber B, auch schon sehr langfristig geplant ist, damit man diese ganz langsam langlaufenden Lieferketten hat, aber alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Und diese langfristige Planbarkeit, die kommt jetzt, die wird jetzt in Frage gestellt von den Unternehmen selber. Und das kommt noch zu dem Problem dazu, dass einfach es an Schiffen fehlt und an Material fehlt. Und auf der einen Seite der Welt sind die Container leer, auf der anderen Seite und keine Schiffe. Und auf der anderen Seite der Welt haben wir ganz viele Schiffe und ganz viel Waren, aber keine Container. Ja, das Chaos beginnt. Es wird interessant, die nächste Zeit. Und eine positive Sache zum Schluss. This nuclear reactor just made fusion viable by 2030. Seriously. Eine amerikanische Firma, eine amerikanische, ist eine etablierte Firma, ist jetzt keine kleine Firma, TAE. Und die hat im Endeffekt jetzt unter 1 Milliarde für ihren ersten Hydrogen-Boron-Fusionsgenerator zusammenbekommen. Das ist ein Mini-Fusionsreaktor, der nach einem anderen Prinzip funktioniert, wie die Fusionsreaktormodelle, die laufen in Japan und in Europa. ITER ist ja, denke ich mal, das bekannteste. Ja, das ist ein, ich glaube, Deuterium-Reaktor, also angereichert, ich sage jetzt falsche Sachen, also angereicherter Wasserstoff. Und der wird in einem Magnetfeld beschleunigt und fusioniert. Dabei entsteht Energie und das natürlich Wasser, Dampf, Turbinen, Elektrizität. So. Ist ein riesiges Unterfangen, dieser Tokamak-Reaktor, größer als herkömmliche Atomreaktoren. Und dauert noch 10, 15 Jahre, bis das Ganze überhaupt wissenschaftlich ausgereiftes, wirtschaftlich nicht mal ansatzweise. So, und das ist das Interessanteste hier, weil hier geht es nicht um die wissenschaftliche Machbarkeit, sondern die wirtschaftliche Machbarkeit. So, diese Firma hat im Endeffekt jetzt ihre wissenschaftliche Arbeit abgeschlossen. Jetzt geht es nur noch um die letzten Sachen in der Materialtechnik und um die industrielle Fertigung und das Marketing und den Verkauf von diesen Maschinen. Und wir reden hier über 30 mal 20 Meter lange Fusionsreaktoren. Das ist wirklich Science-Fiction-Territorium, was vor 10 Jahren noch wirklich keiner dachte, dass es in 10 Jahren möglich sein würde, sowas auf dem Markt zu kaufen. Ja, es gibt ja jetzt gerade auch den Schub der kleinen Small Modular Atomreaktoren. Das ist auch sehr gut. Allerdings Atomkraft auch in der Form, die wir sie jetzt haben, ist es ja immer noch mit Risiken behaftet, auch wenn sie sehr gering sind. Man braucht auch noch sehr viel sehr teuren Kraftstoff. Ja, und mit Fusionsreaktoren haben wir einfach eine Energiequelle, die wirklich zukunftsfähig ist und belastbar ist, weil mit dieser Energiedichte, die ein Fusionsreaktor erzeugen kann, kann einfach keine erneuerbare Energiequelle mithalten. Und wenn man dann den Herstellungsprozess des Treibstoffes für diese Reaktoren, also die Anreicherung des Wasserstoffs, wie gesagt, ist nicht der richtige Begriff, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Wenn man das noch günstig hinbekommt, weil das ist derzeit noch sehr teuer, dann können wir einfach wirklich alles in die Tonne kloppen, alle anderen Sachen. Dann brauchen wir gar nichts mehr. Kein Wind, Solar, Erdgas, bla, das kann man dann noch machen, weil man lustig ist und ein bisschen Abwechslung haben will, aber dann brauchen wir wirklich nur noch Fusion. Und das ist eine Sache, die selbst Atomenergie nicht schaffen könnte. So, und deswegen, wenn das wirklich klappt in 10 Jahren und doch nicht in 5 Jahren rauskommt, das ist doch alles ein riesen Scam gewesen und alle Wissenschaftler sind bestochen worden. Und dann ist das, keine Ahnung, Hoffnungsträger, so wie Tesla ja als Hoffnungsträger gilt, nur halt nochmal eine Kategorie größer. Ab in den Weltraum, sage ich dazu. Mhm. Ja, das war die richtige Überleitung. Ich habe nämlich gerade den Weltraum eingeschaltet. Das waren die Weltraumaffen für heute. Unsere argumentative Ehre ist intakt, würde ich sagen. Wie, du hast den Weltraum eingeschaltet? Wo ist denn der Schalter? Meine Ehre wurde im Wald zerstört. Ja, genau. Meine beim Gendern. Ja. Aber nicht von irgendwelchen Allmanns im Internet, auf Twitter. Ich würde sagen, geht in den Wald auf jeden Fall. Wenn ihr im Wald seid, nehmt auf jeden Fall ein Buch mit, zum Beispiel Knicklicht von Eva D. Perrion oder Schäm dich von Judith Bassert. Fällt Oder? mir so Label da rumlaufen irgendwo. Im Wald. Nehmt das innere Buch mit und lest da drin. Fusioniert mit dem, was der Freiheit dient und explodiert das, was ihr schadet. Lasst euch nicht Teslan. Genau. Lasst euch nicht Teslan. That safe space. Island. Geht auch that safe space. Teslan. Ne, liest das, den Bestseller von Abel Diparion. Knicklicht. Ist es noch gerade kostenlos oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht mehr. Ist die Aktion vorbei? Ich habe ja letzte Woche ein bisschen mit den Apps verzweifelt von Amazon, aber es geht schon rein. Ich habe es ja als Taschenbuch hier liegen. Boah, das regt uns immer am Herzen. Direkt neben dem Grundgesetz. Muss ja eigentlich. Und der kleinen roten Mao-Bibel. Ups. Genau. Falscher Chat.